Ralle die Spinne. Der war auch lustig, der war auch cool tätowiert. Also was heißt cool? Der hatte geile Tätowierungen einfach. Hatte hier so auch die Spinnennetze am Hals und so eine dicke Spinne irgendwie. Auf der linken Arschbacke einen Schwanz gehabt mit Füßen, der gerannt ist. Und auf der rechten Arschbacke hat er eine Fotze gehabt, die vor dem Schwanz weggelaufen ist. Und so richtig triefende Fotze. Also auf Comic-Style so, ne? Fotze und Penis, ne? Voll geil. Und eine Rolling Stones-Zunge hat er noch irgendwo gehabt. Der war lustig, der Twitter hatte so überall nur vereinzelt, so in der Größe irgendwelche Bilder, aber echt lustig, ne? Das war ein Typ, ey. Der war auch süchtig. Auch alles. Heroin, Kokain, Schore, also Schore-Tabletten hauptsächlich und Cannabis halt, ne? Und Alkohol. Er hat gern getrunken, viel getrunken auch. War auch voll trunken bei Festnahme, jedes Mal, immer und so. Ja, mit dem bin ich auch Akten durchgegangen, weil der nicht ganz helle war und so, konnte ich dann halt auch lesen. Er war immer hart alkoholisiert, so wenn die den irgendwo aufgegriffen haben, war er immer 1,5 Promille, 1,8 Promille, 2 Promille, immer richtig straight angetrunken. Ja, und halt Schore auch dazu, ne? Das war der ganze Normalkonsum, so von Alkohol halt jeden Tag wahrscheinlich, ne? Auch noch ein ganz junger, sehr verschüchtert, so, also... Wenn der Zinto so gemacht hat, dann ist er beinahe vom Stuhl gefallen. So, ne? Der ist für alles zusammengezuckt, der hat wahrscheinlich immer Schläge gekriegt. So. Also es war der Trottel wahrscheinlich in der Gruppe. Bei uns auf der Gruppe konnte er aufblühen, weil Sherry da war. Ne? Also der konnte sich da relativ frei entfalten. So, der ist in der Freistunde, wir stehen draußen und später im Sommer sind alle draußen. Und dann sagt er, wir stehen auf einer Wiese kurz vor dem Haus und die Betonfassade von außen ist so gewölbt. Das sind so halbe Rohre, so Einschachtungen. Also wenn ich versuche, mich da festzuhalten, ich kann mich da nicht dran festhalten. Und wir stehen so in der Wiese, auf der Gruppe, sind auch gut bekifft noch in der Freistunde, also vor der Freistunde noch eingeraucht. Und die Jungs wetten die ganze Zeit irgendeinen Scheiß. So. Und mit einmal alle so... Wir liegen auch mit dem Haus, mit dem Gesicht zum Haus und sagt er, wetten wir, ich kann von hier aufs Dach klettern, wie an den Gitterstäbe, an den Zellen? Sag ich, ja, klar, an der Zelle, Gitter und dann an der Betonfassade weiter bis zum nächsten Gitter und dann das Stück oben wieder an der Betonfassade. Hat keiner geglaubt, dass das geht. So. Er sagt, ja doch, wartet mal. Ich die Beamten vollgelabert, die stehen nämlich ziemlich nah am Haus, so, also wenn er da anfängt zu klettern und nicht direkt in nicht erreichbarer Höhe ist, ne, dann ziehen die den da runter, dann funktioniert das nicht so. Aber wir wollen ja sehen, dass der da hochkommt. Der hat gesagt, der kann das. Ne. Ich weiß auch nicht, der hätte auch was verloren, ich weiß auch nicht mehr was. Also wir haben um irgendwas gewettet, also nicht ich, aber der hat mit einem von unserer Gruppe gewettet. Ne. Ich schätze mal um ein Stück Hasch oder um Tabak oder um so einen Scheiß oder um Kaffee. Auf jeden Fall wollte er unbedingt beweisen, dass das geht. Und um das zu verstehen, ich gehe mit ihm eine Runde, ich bleibe bei den Beamten stehen, labert ihn noch kurz voll, er dreht wieder zurück, geht zurück zum Haus. Ich sehe aus dem Augenwinkel, Alter, so schnell konntest du nicht gucken, ne? Der greift zack ins Gitter, zack, zack, oben schon fast in der zweiten Etage bei dem anderen Gitter. Weil ich da so, ich konnte es nicht glauben, und plötzlich habe ich wohl hingeguckt, die Beamten gucken nicht mehr mich an, drehen sich um, gucken auch dahin und geben direkt Alarm. Alter, was? Und da steht er schon oben auf dem Dach, hallo. Die Beamten, komm da runter, nee, ich komm nicht runter, hallo. So, weißt du, steht da oben, freut sich wie ein kleiner Junge. So, das ist auch so ein Schlagsiger, so lange Arme, ganz dünner, so ganz lustig sieht er aus, ne? Mit seinem komischen verschobenen Fresse, mit seiner verschobenen Frisur. Steht er da oben und flachst die Beamten, ne? Ja, und dann wartet er, bis die reingerannt sind ins Haus, ne? Der Alarm ist schon ausgelöst. Also kannst du dir sicher sein, von anderen Häusern kommen auch schon Beamte jetzt auf unser Haus zugerannt. Die trödeln dann nicht, die rennen. So, und das wusste er halt auch so, ne? Und wir ihn zugerufen, ja, die sind drinnen, so. Und er zack, weil er sagt es vorher auch dazu, wenn ich oben bin und die reinrennen, dann kletter ich hier wieder runter an der Fassade. Alles klar, Alter. Zack, zack, zack, genauso schnell wie der oben war, stand er wieder unten auf dem Hof, ja, mitten zwischen uns auf der Wiese. So. Die Beamten kommen 20, 30 Sekunden später oben auf dem Dach an. So. Stehen sie und gucken und suchen ihn und er steht wieder unten. Hallo! Die gehen natürlich runter und so dämlich wie sie sind, bleibt keiner der Beamten oben auf dem Dach. Alle flitzen wieder runter, und wieder hoch und stand er wieder oben auf dem Dach. Die unten im Hof, hallo! Wieder so. Ja, und das war es dann aber auch. Dann ist er nur noch einmal runtergekommen und in ein Schloss gegangen danach. Aber ich meine, so richtig Ärger hat er dafür nicht gekriegt. Aber die waren auch total verwundert. Das war was Neues für die Beamten, dass es Menschen gibt, die an so einer Fassade hochklettern. Und das so schnell, ohne Hilfsmittel, ohne gar nichts, einfach so aus dem Stegreif. Hat gerade noch auf dem Handtuch gelegen. Und jetzt steht er oben auf dem Dach. Wie macht der das so, ne? Das war eine lustige Aktion. Der war ein Einbrecher vom Herrn auch. Also das war ein richtiger Schlösserprofi. Also das wäre noch ein Beruf für den gewesen, Schlosser. So, der kannte jeden Schließzylinder, wie die funktionieren, wie die von innen aussehen und was man machen muss und welches Werkzeug. Der wusste alles. Der hat ja später dann auch unsere ganzen Zellentüren manipuliert. Richtig, alles selber gebautes Werkzeug, so aus dickem Metalldraht und so aus der Werkstatt, dass ich das dann mitbringen lassen, ganz genau. Und dann stundenlang sich Mühe gegeben, das Werkzeug fertig gemacht, dass das passt und immer wieder probiert und so. Ist ja auf der Gruppe auch stundenlang Zeit, dann bis abends Einschluss ist und so. Komm, Ralle, wir machen was zu essen. Du kümmere dich mal um dein Werkzeug. So, alle voll interessiert, bis er das endlich fertig hat, sind Tage vergangen, ne? Und jetzt zeig mal, was du gelabert hast, weil er das vorher auch immer wieder angekündigt hat. Ich kann. Ach, du Trottel als Maul. Doch, ich kann das. Ja, ja, zeig mal, wie du das kannst. Ja, hat Ralle gezeigt, dass er das kann. Mit Ansage. Voll gut. Ja, also einwandfrei. Er war ein lieber Kerl eigentlich, so. Wie ich später erfahren habe, hat er sich vor den Zug geworfen, mit voller Absicht. Hat sich auf die Gleise gelegt. Der wollte nicht mehr. So. Aber da zu der Zeit, ich habe eigentlich nur eine positive Erinnerung an den. Der war immer, wie er war, so. Also immer freundlich. Solange er keine Angst, sobald er Angst gekriegt hat, war der so, ne? Irgendwie, wenn er ein komisches Gefühl hatte, wegen Menschen, die um ihn herum sind, so. Aber wenn er das Gefühl hatte, er darf so, dann war der ganz locker, lustiger Kerl, so. Nach der Werkstatt bin ich dann, aus der Not heraus, weil irgendwie für mich nichts in Frage kam. So Werkstattberuf habe ich überhaupt keinen Nerv drauf gehabt. War im Grunde auch froh, dass ich den Blaumann wieder ausziehen konnte und dann nicht mehr hin musste in die Werkstatt morgens. Habe ich mich dann halt, eigentlich mehr aus Schote dann um diesen Schulplatz da bemüht, Deutschkurs für Anfänger. Und bin dann dort tatsächlich auch hingekommen, weil, da gab es eine Vergütung für, ich habe da 120 Mark oder 90, 80 Mark, 140 vielleicht, irgendwas in dem Dreh monatlich als Arbeitsentgelt gekriegt dafür, dass ich da in diesen Schulguss gegangen bin. Ich hab nicht damit gerechnet, dass das so ein Anfängerkurs ist, weil die meisten, die dort saßen, konnten so gut wie gar kein Deutsch. Und dass ich da völlig fehl am Platz war, war klar, als das erste Diktat kam, da waren so zweite Klasse Wörter. Keine zusammenhängenden Sätze wurden diktiert, sondern nur einzelne Wörter. Und ja, ich war der Einzige mit 0 Fehlern, der Rest, irgendwo ging es bei 30 Fehlern los oder so, auf 25 Worte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war der ziemlich schnell klar, okay, der ist hier fehl am Platz. Und ja, dann habe ich für sie die Diktate korrigiert und sowas halt. Ihr diese Arbeit halt direkt abgenommen oder mit ihr zusammen eben erledigt. Und im Gegenzug haben wir dann angefangen, hat sie irgendwann, ja, mit der habe ich auch dann nebenbei halt gequatscht, so, ne, so ein bisschen, die war auch neugierig und hat einen ausgefragt. Die war noch nicht so alt, so Mitte 30 oder so, ne. War eigentlich so eine ganz Liebe, habe ich in Erinnerung. Und ja, die hat mir dann, erstmal ging es darum, ja, was, weißt du, ich langweile mich in dem Kurs, so, ich sitze da nur rum und irgendwie kann auch nicht ständig rausgehen. Das war ein Tageslichtprojekt, da habe ich sie irgendwann drauf vorgelabert, ob sie mir dann nicht große Pappplakate mitbringen kann. Und Folienstifte waren ja da, aber so Malfarben so für die Pappe dann, um die anzumalen, einen dicken Edding zum Vorzeichnen und Bleistifte und sowas. Ja, und dann habe ich angefangen, ja, Silver Server-Kram auf Folie zu ziehen, so aus den Comics rausgezeichnet und dann in groß auf die Wand projiziert und hab dann da so nebenbei dann halt gemalt. Immer wenn ich nichts zu tun hatte, konnte ich dann da weitermachen. So, für die Jungs war es cool, so, die konnten irgendwie nebenbei einem beim Malen zugucken, so nicht ganz so stumpf dann der Unterricht. So, es hat das alles ziemlich aufgelockert. Weil wir dann halt gesprochen haben, die Lehrerin und ich, so war dann ihr halt auch klar, okay, der hat abends echt manchmal Langeweile und so, ne? Und ja, tue ich ihm mal was Gutes, hat sie mir ein paar Bücher mitgebracht. Ja, unter anderem halt dann auch zwei Geschichten, Biografien, die ich gelesen habe und bis heute nicht vergessen habe, ist der Minusmann von Heinz Obutta. Wenn du nicht den Mut hast, deinen Vater zu erschlagen, solltest du wenigstens deine Mutter ficken. So fängt der Roman an oder diese Biografie an. Spielt in den 20er, 30er Jahren in Wien. So eine Zuhältergeschichte. Ultra brutaler Kerl, aber er beschreibt alles ganz genau, auch seine Empfindungen dazu. Und der Pirat, die Drogenkarriere des Jan Christoph Ossen, der Haschprinz von Hamburg. Das spielt, glaube ich, in den 70ern, 80ern Jahre hier. In der Zeit, wo auch also die große Heroinwelle und sowas alles nach Deutschland kam. So. Ist auch eine unglaublich fesselnde Geschichte. Er ist alles, er ist Dealer, er ist Einbrecher, er ist voll süchtig, oben auf, ganz unten und unglaublich gut geschrieben. Auch das Buch ist auch, glaube ich, verfilmt worden, gibt es als Film. Ja, und so hat die Frau mir so Freizeit gestaltet. Die mochte mich ganz gerne, ich habe da nichts getan, die mir nicht so. Ich wollte in diesen Kurs, war völlig fehl am Platz und die hat dann für Unterhaltung bei mir gesorgt. So. Dass ich meine Zeit da gut verbringen konnte, das fand ich ganz nett von der. Die hat mir nicht nur diese beiden Geschichten mitgebracht, so. Die hatten immer eine ganze Batterie dabei, so 10, 15 Stück. Ich glaube, die sind auch so auf so einem Tablett oder in so einer Kiste von Klasse zu. Die haben halt versucht, auch die Jungs, die die Kurse belegen, auch dann zur deutschen Sprache, also zu motivieren, dann auch das zu verstehen zu wollen, anhand einer guten Geschichte eventuell. So, da waren auch Bücher bei, völlig einfach geschrieben, also wirklich so fast Vorschule noch oder einfach nur Geschichten halt, ne? So Kurzgeschichten, alles Mögliche hatten die da. Ja, einzelne Comicbücher halt auch, so bin ich auch an den Silver Server, glaube ich, da gekommen und so. Sowas gab es da halt auch. Das ist ja auch eine Jugendanstalt, so, ne? So. Und die versuchen dann schon dann auch die Leute etwas zu motivieren. Verstehe ich heute auf jeden Fall so. Früher habe ich auch nur gedacht, was für ein Scheiß. Aber naja, okay, das wird wahrscheinlich der Hintergrund sein. Und die hat mir einfach irgendwann gesagt, willst du nicht mal ein gutes Buch lesen und so, weißt du? Ja, hat sie so ein bisschen vorab gesucht und dann hat sie auch nochmal welche mitgebracht. Und so bin ich halt an diese beiden Biografien gekommen. Ich habe dann auch noch andere Sachen gelesen, aber das sind so die beiden, die wirklich in Erinnerung geblieben sind. Vielleicht auch, ja, nicht durch die wirkliche Ähnlichkeit der Geschichte, aber weil es doch auch noch ja, Ausnahmemenschen, weil sie extrem in ihren Verhaltensweisen einfach waren. Und ja, das hat irgendwie einfach Eindruck hinterlassen. So. Schrecklich faszinierend ist also Heinz Obota auf jeden Fall, der Minusmann. Schrecklich faszinierend. Man will es die ganze Zeit, weil man angewidert ist, weglegen, aber man kann nicht aufhören. So. Es macht echt ein hohes Suchtpotenzial, das Ding. Also ich mochte das sehr gerne. Ich mag solche Geschichten gerne. Und ja. Der Söldner habe ich auch gelesen, auch eine geile Geschichte. So. Aber es ist halt ein erfundener Roman. So, ne? Ich bin der Meinung, dass es da nur die Möglichkeit gab, den Hauptschulabschluss noch zu machen. Zu der Zeit. So genau kann ich das jetzt aber auch nicht mehr nachvollziehen, warum ich in diesem Schulkurs dann letztendlich oder warum ich da hingekommen bin. So, das war halt das Einzige, was dann auch wirklich in Betracht kam. Ja, und dann wollte ich den Kurs dann eigentlich weitermachen. Nach 3 Monaten wechselt das dann. Dann kommen neue Deutschschüler. Ein neuer Kurs wird dann besetzt. Ich glaube, da gab es auch immer 2 oder 3 Stück parallel. Da gab es auch 2 oder 3 andere Klassen noch so. Mit anderen Lehrern und ich wollte eigentlich bleiben, so, weil das war ganz cool, so, weißt du, die hat mir Stoff zum Lesen mitgebracht, ich konnte malen, ich konnte lesen dann, wenn ich ein gutes Buch hatte und nicht aufhören konnte zu lesen und so, hatte ich mich dann bemüht, nach diesem Kurs noch den nächsten Kurs nochmal mitzubelegen, vielleicht als Aushilfe oder als Aushilfslehrer oder so als zweite Lehrkraft so. Fand die Anstaltsleitung dann aber überflüssig und ich wäre doch da völlig fehl am Platz. Das war denen dann auch irgendwann klar, als sie sich mal damit auseinandergesetzt haben, was da eigentlich in diesem Schulkurs passiert, nämlich für den gar nichts so. Der malt und liest Bücher, oder so ein Quatsch, warum sollen wir das bezahlen? Ja, dann bin ich ein bisschen in mein altes Muster verfallen, arbeitsverweigert dann, weil die mich wieder irgendwo reinstecken wollte, wo ich gar keinen Nerv drauf hatte. Ja, bin ich halt wieder schon weggeschlossen worden in der Gruppe, in der Zelle. Und ja, hab dann erstmal so, ja, wieder den Trotzigen raushängen lassen. Ja, du musst jetzt morgen früh gehen oder kommt morgen, schließt die Zelle auf und sagt hier, zieh mal deinen Blaumann an und deine Arbeitsschuhe und dann geh mal mit den Arbeitern rüber in die und die Werkstatthalle. Der bringt dich dahin, der und der bringt dich dahin. Ich sage, Alter, guck mal auf den Wecker, 6:30, ich gehe doch jetzt nicht in die Werkstatt oder 6:15, merk's mal. Ja, das ist Arbeitsverweigerung. Ich sage, ja und, mach die Tür zu, fertig aus. Schließ einfach ab, hau rein. Ja, ehrlich, ich weiß nicht, versuchen einen zu erziehen, ne? Die wollen einen dann motivieren. Oh, Einschluss, oh, wie gefährlich. Mann, mach die Tür zu, Junge, lass mich schlafen, laber mich nicht voll. Ich gehe nicht in die Werkstatt, Punkt aus. Ja, und das ging eine ganze Zeit lang so halt, ne? Ja, später bin ich dann in Hameln in eine Beamtenkantine gegangen nochmal. Das war so meine letzte Arbeitsstation da. Ne? Aber da kommen wir dann gegen Ende auch hin. Dann, also, bis dahin passiert noch ein bisschen was. Ralle war ja auch Laufbahnbegleiter. Der war schon das zweite oder dritte Mal in Haft, als ich den kennengelernt habe in Hameln. Da war der auch noch jung. Der ist mit 15 oder so das erste Mal eingeflogen. Und dann ein Jahr gesessen oder 10 Monate und dann ein Jahr draußen und wieder erwischt ein paar Mal bei Brüchen oder konnten sie ihn nachweisen oder sonst was. Also er war schon das zweite oder dritte Mal in Haft gewesen. War so ein typischer Laufbahnbegleiter und der hat auch, wie gesagt, es war ein Horst und im Knast ist er immer auch wie ein Trottel behandelt worden. Der war cool, aber die Leute haben ihn für einen Trottel eingeschätzt. So. Und du machst meine Zelle sauber. Das war jedes Mal sein Schicksal, egal in welchen Knast er gekommen ist. Du bist der Trottel von der Zelle. Du machst Tee, du drehst Zigaretten und du machst sie alle sauber. Und wenn das nicht so ist, wie ich das möchte, dann, ja, allein nur die Ansage dann, das langt schon bei ihm. Und er macht das. Er lässt sich und er macht sich nicht gerade. Das ist sein Problem. Du musst ja noch nicht mal gewinnen, das Ding. Lass dir sowas nur nicht einmal gefallen. Dann hat sich das erledigt. Dann machst du das immer. So. Die Aufgaben werden immer schwerer und die Leute immer größer. Also es wird sich nie ändern. So, dann muss dem Ersten direkt einziehen. Klatsch. Und selbst wenn er dich kaputt haut, egal. Das geht nicht ohne Stress und ohne, dass es weh tut. Das tut auch ihm weh. Einmal erwische ich ihn ganz bestimmt. So, dass er es richtig gemerkt hat. Mit mir nicht. Egal. Ja. Und er hat das nie geschafft. Nie gemacht. Er hat sich das lieber gefallen lassen. Wenn er viel Glück gehabt hat, hat er einen gehabt, der ihn nicht unterdrückt hat. Der ihn einfach gelassen hat, wie er es sich gedacht hat. Oh mein Gott. Oder sich wirklich dann auch, wie ich, dann irgendwann auch mit ihm auseinandergesetzt hat. Es ist ja mehreren von der Gruppe so gegangen, die haben gedacht, was für ein Trottel. Und irgendwann über Wochen und Monate dann gemerkt, ach, eigentlich ist er ganz cool. Das macht nur den Eindruck, als wäre er ein bisschen dämlich. Ist er aber gar nicht. Ja, und er war damals schon, hat er Depressionen gehabt und so, ne? Klar, wegen dem, weil es ist, wie es ist, ne? So kann man nicht mehr zurecht. Ja, und irgendwann Jahre später habe ich dann zufällig, ich weiß gar nicht mehr mit wem, gesprochen, der ihn in irgendeiner anderen Haftanstalt wieder getroffen hat. Und da ging es ihm noch beschissen. Irgendwie, das war 8 Jahre, 10 Jahre später vielleicht nach Hameln, ne? Ja, und da habe ich dann gehört, dass der sich irgendwann auf die Gleise gelegt hat. Der wollte nicht mehr, konnte nicht mehr. Und gerade auch kurz nach der Entlassung, also der war gerade wieder frei. Draußen hat ihm auch nicht gepasst. Es war draußen nicht besser als drinnen für ihn. Ständig auf der Jagd für seine Sucht, dann so wie ihn die Menschen behandeln. Wenn er drauf ist, noch viel schlimmer, weil dann macht er sich ja selber auch zum Trottel, ne? Völlig ausgezehrt und so. Sieht halt aus, passt dann alles, ne? So, und aus diesem, ja, seinem Kreislauf da ist, so konnte er nie ausbrechen, wirklich. Und das hat ihn letztendlich wahrscheinlich dazu getrieben. Und das war er bestimmt nicht der Einzige, ne? So, aber von ihm habe ich es halt gehört, ne? Das hat sich dann relativ schnell ergeben, so mit Ralle, dass er gezeigt hat, was er kann, ne? Und das hat ihm Pluspunkte gebracht, so. Da konnten einige noch was lernen von ihm, ne? So, also, ich habe es bis heute nicht geschnallt, was er mit den Schlössern da veranstaltet, aber das funktioniert, ne? Wie gesagt, der hat die Tagesraumzelle gehabt und über den Zellentüren sind oben in dem Rahmen sind noch so Oberlichter drin, also Glasscheiben. Und seine war sowieso immer mit dem Karton vorher schon zu und irgendwann wollte er das wohl austauschen, wollte ein Poster hinmachen oder sonst was und hat angefangen an diesen Gummidichtungen rumzuspielen, abends irgendwann bei Einschluss. Und irgendwann hat er seine Scheibe in der Hand gehabt. Cool. Und der ist ja nur so ein Hering, ne? Und so ein Oberlicht, ne? Zack, rein, rausgeklettert und bei der dann an den Türen geklopft. So, ey, was ist los? Und so. Ja, und so hat das angefangen. Ja, Weil die Jungs wollten nachts auch raus. Was, du alleine auf der Gruppe rumtun, Fernsehen gucken und so. Geht gar nicht, Junge. Haben sie, weißt du, Ramon und so, wollte unbedingt, dass er, schließ mich auch auf. Du hast doch erzählt, du kannst alles mit Schwestern machen. Mach mal klar. Weißt du? Komm, ich gebe dir ein Stück Asch, aber mach das klar. So, ja, und so fing das dann an, ne? Hat er dann angefangen, tagsüber. Werkzeug haben die Jungs besorgt, ne? Haben sie aufgeschraubt, dann die Verblendung in der Tür, an der Seite, wo der Riegel rauskommt. Und dann hat er sich das System da angeguckt und dann hat er irgendwo was ausgehakt, Nylonfaden gelegt, innen drin festgebunden in dem Schließkasten, um den Bolzen rumgezogen, die Blende wieder drauf, also den Faden durch die Blende gezogen, die Blende wieder drauf und dann innen drin an der Tür festgeklebt, unterm Griff, unter der Türklinke festgeklebt. Siehst du gar nicht. Und der Beamte kommt, macht von außen die Zelle zu, schließt zweimal, der Riegel geht auch, aber er lässt sich nicht, er ist nicht fest, er ist nur geschoben worden, aber es hat keine Bremse von hinten, keine Sperre ist mehr drin. Und wenn du jetzt vorsichtig an den Nylonfaden ziehst, kannst du diesen Bolzen wieder in die Tür zurückziehen und deine Tür ist einfach offen. So ist auch nichts kaputt, es ist nur ausgehakt. Keine Ahnung, wie er oder was er da gemacht hat genau, aber so hat das dann letztendlich funktioniert. Und dann hat er irgendwann alle Türen so präpariert. Beamte, komm, mach Abendrunde, Einschluss, zack, zack, zack, zählt alle durch, alle da, alles gut. Abgeschlossen, jetzt kommt er dann vielleicht noch mal in 2 Stunden, Nachtdurchgang, guckt noch mal, ob die Gruppe alles zu ist, dies, das, und dann ist tot. Ruhe auf der Gruppe, bis morgens, bis der Beamte wiederkommt. Ne? Ansonsten ist nur Nachtrunde da, die gehen dann ums Haus rum, gehen auch mal im Haus lang, aber eher selten. Solange die Gruppen von außen offensichtlich ruhig sind, braucht man nicht auf die Gruppen gehen, um zu gucken. Kannst du Pech haben, Beamte holt noch was aus dem Büro, wenn dein Betreuer von der Gruppe dann auch Nachtschicht hat oder so, ne? Musst du schon ein bisschen aufpassen auf die Dienstpläne und so. Aber so hat er das gemacht, ne? Hat ihm natürlich ohne Ende Pluspunkte gebracht, ne? Ja, über Wochen haben wir Nachtaufschluss gehabt, ne? Jede Nacht, zack, ab wieder in Tagesraum Fernsehen geguckt. Schön die dicken Gardinen vorgezogen, konntest gar nicht sehen, dass der Fernseher an ist, ne? Von draußen. Voll gut. Einwandfrei funktioniert. Der zweite Fluchtversuch dann, wie gesagt, da hatte Ralle schon Monate oder Wochen auf jeden Fall für Nachtaufschluss gesorgt. So. Also die Monate sind bis dato dann eigentlich mehr oder weniger ereignislos verlaufen. So, ne? Und ja, irgendwann saßen wir nachts in der Zelle. Sherry hat sich schon verabschiedet, sich wieder einschließen lassen. Ramon und dann auch und der andere Zigeuner auch. Dann saß ich mit André, dem Portugiesen und Ralle, ich glaube wir 4, zusammen in meiner Zelle, haben Rhypnol gefressen gehabt und aufgesetzt und getrunken. Voll dicht, also völlig fern der Realität, der Zustand, bei allen. Ja, und natürlich, jeder von uns hat seit Monaten Drang nach draußen, so Freiheitsdrang, und dann haben wir uns heiß gelabert, ne? Und, ich weiß nicht, ob das aus dem Film kam, die Idee. Kam mir im Nachhinein so vor, als wäre das irgendein schlechter Krimi gewesen wäre, was wir da nachahmen wollten. Auf jeden Fall haben wir dann völlig dämlich auch in meiner Zelle, warum nicht in Rallys Zelle, aber egal, das ist einfach so passiert in dieser Nacht, mein Bett zertreten und die Seitenleiste genommen, so schön 2 Meter lang, so dick und so eine Holzbohle, ne? Die eingekeilt zwischen die Gitterstäbe und angefangen zu hebeln, wie man so in beide Richtungen. Und die haben sich auch gebogen, aber egal wie oft ich es versucht habe, ich bin nicht mit den Schultern durchgekommen, ging nicht so. Und ich war noch mit den Portugiesen zusammen, ja, mit Ralle auch das Schmalste, aber selbst Ralle ist auch nicht durchgekommen und der ist eigentlich, also wenn der nicht durchkommt, dann kommt keiner durch. So, ne? Auf jeden Fall wie gehebelt und dann auch Jeanshosen nass gemacht. So. Und dann hatten wir das O schon, wo die Bohle drin lag. Und dann in den Stäben daneben noch die Jeanshosen so richtig nass gemacht, durchgezogen die Beine, zusammengeknotet und dann Besenstiele 2 Stück durch. So. Und auch noch gehebelt so. Und die noch enger zusammenzuziehen, also das Loch zu erweitern. Ne? Oh, nicht nur mit der Hebelkraft, sondern noch mit dem Gewinde. Ne? Alter, das hat, ich weiß nicht, wie viele Stunden, 3 Stunden bestimmt damit da rumgehauen und gehebelt und das ging einfach, das wurde nicht größer, das Ding, ne? Ja. Irgendwann waren wir fast wieder nüchtern, auf jeden Fall der Alkohol war weg und so, und irgendwann waren wir total durchgeschwitzt und völlig fertig und kurz vor Aufschluss. Was machen wir jetzt? Meine Bude, Junge, sieht aus wie Scheiße. Der Balken hängt noch in dem Gitter, die Jeanshosen noch umgewickelt. Ich bin voll müde, voll breit, Alter. Ist mir jetzt auch scheißegal, wie das aussieht. Ich leg mich jetzt einfach hin. Und wir haben uns einschließen lassen, wie wir von Ralle. Jeder in seiner Zelle. Meine war ja die einzige beschädigte Zelle. Ja, und bin ich eingepennt und dann irgendwann kam der Beamte so. Wurde natürlich Alarm ausgelöst und ich kam hoch auf die Absonderung, was mir denn einfallen wird. Die haben auch gar nicht registriert, dass das ein Aufbau für mehrere Leute war, was da passiert ist. Dass das einer alleine gar nicht gleichzeitig auch bewerkstelligen kann. Hebeln, drehen und so. Da haben offensichtlich, also für mein Empfinden sofort, mindestens 2 Leute gearbeitet. Geht gar nicht anders, weißt du? Die haben das nicht gereizt. So, da wurde auch nichts irgendwie die anderen Zellen kontrolliert oder so. Natürlich reingeguckt, okay, hier ist alles in Ordnung, Gitterstäbe abgeklopft und so, ne? Ganz normale Standardkontrolle nach so einem Vorfall, ne? Haben sie aber registriert, okay, alle anderen Zellen sind in Ordnung, alle Zellen waren abgeschlossen, so. Keiner hat gemerkt, dass irgendwie die Gruppe über Nacht offen gewesen wäre oder so. Das Einzige, was passiert, war mein Gitter total verbogen, mein Bett auseinandergetreten und ja. Der Typ liegt da voll dicht. So, was machen wir jetzt mit dem? Alles klar, hoch in die Absonderung. Ja, und dann wollten wir natürlich wissen, was da los war. Ich sage, ich habe keine Ahnung. Ich habe mir gestern ein paar Tabletten auf dem Hof gekauft. Ich weiß selber nicht so genau, was heute Nacht passiert ist. Ja, stinkt doch nach aufgesetzt. Ach ja, stimmt, habe ich auch getrunken. Habe ich selber gemacht. Ja, hat sonst noch wer getrunken? Ich sage, ne, war alleine. Siehst du. Ich da, ganz alleine, voll dicht in dem Bett, nur mein Gitter kaputt, ich alleine. Ja, alles klar. Die Jungs mich natürlich gut versorgt, weil sie ein schlechtes Gewissen hatten. Die konnten wieder in ihre Zelle gehen, zuschließen lassen von Ralle und alles war gut, ne? Ja. Aber nein. Einer muss dann ja aus der Reihe tanzen. Das war mein zweiter Fluchtversuch. Völlig dämliche Aktion, so im Nachhinein, ne? Ja, und das ist aus dieser Aktion auch entstanden über Nachtaufschluss. Hätten wir da nachts nicht zusammengesessen, weißt du, wäre jeder in seiner Zelle gewesen, wäre das nie passiert. Auch wenn alle voll dicht gewesen wären, aber das wäre nicht passiert. So, aber weil du in der Gruppe dann zusammen bist, so, weißt du, fantasierst von draußen, Alter, ich bin, weiß nicht, 8 Monate, 10 Monate nicht draußen, jetzt fast 1 Jahr, so, ne? Und jetzt wird's echt mal langsam Zeit, ich will nach Hause. Ja, und dann mit Rohypnol im Kopf und Alkohol und ja, gar nicht überlegt. Kurz gedacht, alles klar und sofort in die Datum gesetzt und hat natürlich auch wieder nicht funktioniert. Wie das erste, nicht wirklich vollständig überlegte Aktion da mit der Mauer und dem schweren Anker. Das ging auch nicht. Ja, und dann sind danach dann einfach wieder die Monate ins Land gestrichen, ne? Bis zum nächsten Versuch, der dann geklappt hat. Und der auch nicht auf meinen Mist gewachsen ist und der bis ins letzte Detail durchgeplant war. So, wo ich mich dann nur dran hängen konnte. Und der Rest der Gruppe auch. So, was völlig für einen alleine geplant war eigentlich. Nee, das ist ja schon vorher passiert. Also finanziert wurde das schon vorher, bevor dies. Also, es wäre mir egal gewesen, ob ich dem 80 Euro Mark mitgegeben habe, 70 Mark mitgegeben habe. Wenn der Fluchtversuch geklappt hätte. Ist mir doch scheißegal, die 70 Mark, weißt du? Ich bin frei, ich hole mir ein Stück Hasch irgendwo, wenn ich kiffen will. So, aber ja, ich war immer noch da, auf Absonderung. Ramono, sonst hätte das wahrscheinlich Ramono alles geben müssen. Also, weißt du, der hätte schon eingetrieben, der war ja nicht dabei. Und der wusste, okay, der hat auch 70 Mark gegeben. So. Naja, egal. Oder 50 oder 80, ich weiß nicht mehr, irgendwie. So, und hab halt so fast so einen Kurs gekriegt wie draußen. Ein bisschen muss dann natürlich den Lieferanten abgeben. Dann, ne? Ist ja immer so. Und so hatte ich zuerst schon schwarzen oben auf heute. Und da habe ich mir den Trick von Ramono übernommen. Und überall, weil der schön klebrig ist, überall so kleine Pickel an die Wand. Die Wände sind ja auch so, er hat überall Poster hängen, die ist da. Selbst in der Absonderung, die Wand ist total voll geschmiert und so. Fällt gar nicht auf, wenn du so 8 Gramm oder so schön an der ganzen Zelle überall an der Wand verteilst. Du weißt ja, was die schwarzen Bobbles alle sind, die da hängen. Beamte fassen das meistens nicht, wenn sie Handschuhe anhaben. Aber die Zelle in der Absonderung ist sowieso leer. Da steht dein Bett, Tisch, Stuhl, dein Scheißhaus, das war's. Mehr ist nicht. So, das Licht an der Decke und sonst gar nichts. Also Also du hast offensichtlich nichts zu verstecken, höchstens noch am Körper, ja. Und dann gehen sie einmal so durch die Zelle, heben alles hoch, kontrollieren vielleicht noch mal ein bisschen richtig, aber wenn du keine Poster und nichts an der Wände kleben hast, so, und dann die nichts abnehmen müssen und sich nicht näher mit der Wand beschäftigen, dann geht das gut durch. Das hat bei Ramono grundsätzlich gut, deswegen hat er gerne Schwarzen gekriegt, so, weil der ließ sich am einfachsten verstecken. Er hat so kleine Kügelchen gedreht, in die Blumenkanister mit reingelegt. Und wenn da zwischen dem Anden, zwischen, hier gibt es auch diese Ceramis oder wie diese Scheiße heißt, so diese Kugeln, ne, diese braunen. Wenn da in so einem Kugelbett so 15, 20 fast identisch große Kugeln in Schwarz liegen, das raffen die gar nicht. Das sieht aus, als wenn das da reingehört in den Pott. So, ja, bis die dann alle weggeraucht sind, so über die Tage. Voll gut, funktioniert. Ja, und so habe ich dann auch die Pappen für einen Kollegen versteckt von einer anderen Gruppe, ne? Und mir meinen eigenen Turn auch dann geholt auf Absonderung. Ganz schreckliche Aktion. Ich habe so einen kleinen beschissenen Gasin-Rekorder gekriegt, ne? Oben für die Absonderung hat mir Bremer oder was weiß ich, irgendein Beamter hat mir das hochgebracht. So, du musstest da hinten Pappe reinstecken, damit die Play-Taste bleibt und es kam auch kein Fach mehr raus und musst die Kassette direkt so reinkrödeln und auch noch irgendwie festhaken mit Pappe, damit die Kassette drin bleibt und der Knopf unten bleibt. Und dann so eine kleine Leierkiste. Und damals kam, das war so Sommer 92, ich glaube, das war Sommer 92, da kam von Janet Jackson That's the Way Love Goes raus. Die ganze Kassette war voll nur mit diesem Lied, Alter. Und ich irgendwann eine Viertelpappe, noch eine Viertelpappe und irgendwann, Alter, das Lied wurde echt, das war ganz schrecklich, habe ich das in Erinnerung, aber ich konnte es auch nicht anhalten. Ja, also ich habe es schon immer wieder umdrehen müssen, aber ich konnte nicht aufhören, diese Scheiße zu hören, obwohl es mich voll abgenervt hat. Und auch, wenn ich rausgeguckt habe auf dem Hof, alles aus, also wie Lego, nicht wirklich wie Lego, aber alles so Bausteine und so. Ich dachte, Alter, mein Gott, warum hast du das gefressen, das Ding? Du weißt doch, du verträgst das nicht. Und das war echt, das war auch ein ganz, ganz anstrengender Turn, ne? Das kam von der Gruppe unten. Also du musst dir vorstellen, Haus 8, obere Etage, so hier ist meine Gruppe und hier ist noch eine Gruppe. Und ich bin hier auf oben über den Gruppen auf dem Dach. Und mein Zellenfenster ist da und die haben hier ihren Gruppenraumfenster und da irgendwo, hier ist die Tagesraumzelle, glaube ich, von Ralle, hier vorne. So, alles klar. Und ich kann mit denen Kontakt haben, ich kann auch ein Pendel runterwerfen, die können mir auch eins hochwerfen, kann ich auffangen, das ist nicht so weit. Wenn einer gut werfen kann, das sind 2,5 Meter, 3 Meter muss er werfen, über meinen ausgestreckten Arm kann ich das fangen. Und dann ziehe ich mir hoch, was er mir geben will. Hier, pack mal weg. Ja, pack ich weg, was kriege ich dafür? Ja, kannst du was davon nehmen, ja, alles klar. Da habe ich die dann ganz leicht angeleckt, so hat das nicht angefangen. Die alle ganz leicht angeleckt, habe ich nicht drüber nachgedacht. So, die sollen kleben bleiben. Alle einmal in den Mund genommen und dann an die Wände gepackt. So. Und dann hatte ich wohl schon leicht einen an der Waffe, habe ich gedacht, ach komm, so ein Viertel kannst du ja mal nehmen. Und dann 2 Stunden später, zuerst war es nämlich wieder cool, wie beim ersten Mal, wo die Lachanfälle gekriegt am Fenster und so, war irgendwie alles ganz merkwürdig, aber noch lustig. Und dann habe ich noch ein Viertel genommen. Und dann fand ich schon nicht mehr so geil. Dann war ich echt froh irgendwann, als das aufgehört hat wieder. Das ist ganz merkwürdige Optik und so. Ich habe das auch, was die da gelabert haben, die Jungs am Fenster immer, habe ich nur gesagt, ey, nee, geht nicht oder so. Und habe das Fenster zugemacht, ich aufs Bett gesetzt und habe gedacht, oh, hoffentlich hört das gleich auf. Ich habe es auch mit dem Kiffen wieder nicht gerafft, dass ich eigentlich auch ein Kiffer bin. So, ich könnte mich ja vielleicht runterrauchen, irgendwie wenigstens versuchen. Bin ich auch nicht drauf gekommen. Irgendwann, als das dann so langsam wegging, habe ich gedacht, oh, kann ich jetzt rausheben, schnell einen Eimer oder zwei. Ich gemacht auch noch von dem Schwarzen und dann ging das wieder. Ne, es war nicht so übelst krasse Dosierung. Aber hätte ich davon den ganzen genommen, hätte ich voll einen an der Waffe gehabt wieder. Wäre dann das Gitter nicht, wäre ich wahrscheinlich wieder aus dem Fenster gehüpft oder so und kam. Also ehrlich, für mich ist das gar nichts. Das war dann auch meine letzte Lektion für mich in Sachen LSD. Nie wieder danach. Und mache ich auch nie wieder. Ist mir echt zu anstrengend, ne? Ja, ich weiß, wieder hat die Location nicht gepasst und die Vorbereitung war kacke und so, aber ist doch voll egal, Alter. Ich sitze im Knast, ich wollte nur turnen, so. Und habe ich gedacht, wenn du vorsichtig bist, vielleicht kommst du dann ja klar. Weil viele Kollegen das ja auch immer gefeiert haben, irgendwie. Die kamen da wohl gut drauf zurecht. 2, 3, 4 Pappen ab in die Stadt einbrechen gehen und so. Ich so, merkt ihr es noch? So eine Klüsen alle. Ich sage, wie könnt ihr nur? Ich würde voll Para schieben. Ich würde gar nicht raffen, was ich da mache. Ne? Also wie gesagt, für mich ist das gar nichts so. 14 Tage ist das immer direkt festgehalten. Wenn dann irgendwas passiert, du eine Absonderung dich immer noch nicht einkriegst, so also kannst du auch noch eine Verlängerung kriegen. Wie gesagt, und das passiert dann anstaltsintern. Und natürlich, ein Drang nach Freiheit wird soweit nicht bestraft. Sobald du aber mehr als zwei Leute bist, ist es eine Meuterei und die kann man schon wieder vor Gericht zehren. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie viel Sachschaden richtest du an. Ist es nur Sachschaden oder hast du einen Beamten weggeknüppelt dafür oder was, um den Weg frei zu haben für deine Flucht oder sonstiges. Wenn das alles zu deinen Gunsten spricht, du hast das Gitter kaputt gemacht, ein paar Bettlaken zerrissen und bist ansonsten irgendwie groß, ohne aufzufallen, ohne jemandem weh zu tun, weggekommen. Es ist Drang nach Freiheit und da gibt es normalerweise keine Verhandlung. Für Autonormalstraftäter passiert da nichts. Du wirst irgendwann eingefangen wieder und kommst in deine Haftanstalt zurück, wenn du Glück hast oder wenn du Pech hast, meine ich, und die dich schnell einfangen, dann steht dein Haftraum noch, dann liegen deine Klamotten dann noch, alles ist noch nichts weggeräumt, dein Platz ist noch nicht geräumt. Du kommst auf dein Haus in die Absonderung, 14 Tage, anstaltsinterne Strafe für die Flucht und für den Sachschaden. Das ist das, was die Anstalt macht. So. Und dann kommt es auf dein Verhalten an, wohin du dann letztendlich doch wieder verlegt wirst. Ob du deinen alten Platz kriegst, ja, aber das war ja auch schon der Sondervollzug. Also wo wollen wir ihn jetzt noch hin tun, weißt du? Deswegen bin ich dann auch wieder auf meine Gruppe gekommen. Kann sein, dass es in anderen Fällen anders gehandhabt wird. Dann. In der Erwachsenenhaft ist es aber genau das Gleiche. Wenn du wieder in deine Anstalt kommst, gehst du 14 Tage in verschärften Einschluss. Punkt aus. Im Fechter heißt es dann A25, der verschärfte Einschluss. Da hast du dann oft sind zwei Zellen oder so, eigene extra Dusche, dann wo sie sich reinschließen können und komplett isoliert. Mit den anderen Anstalten musste ich mir nie eine Absonderung angucken. Das ist dann schon mal zu zeigen, was einer auf einen zukommt, so auch später. So, dieser verschärfte. Und das ist in Hameln ja auch noch nicht mal so wild. Ich meine, die Absonderung ist auf dem Dach. Ich kann alles überblicken. Jeder, der sich da bewegt, alle kann ich sehen. Jeder, der ins Haus kommt, jeder, der geht. Ich kann alles sehen von meinem Zellenfenster aus. Also ich bin nicht wirklich isoliert. Es soll ja eine Absonderung sein. Aber wirklich isoliert bin ich nicht. Wie gesagt, ich kann pendeln. Ich bin 14 Tage voll dicht und musste mit keinem teilen. Voll gut. Ich bin alleine da oben. Weißt du, wie ich meine? Also wirklich Strafe war das da, gefühlte Strafe war das nicht. Natürlich macht es dann wieder mehr, also es fühlt sich dann wieder wie ein Stück zurückerlangte Freiheit an, wenn du von der Absonderung auf deine Gruppe kommst. Weil plötzlich hast du viel mehr Platz, du kannst plötzlich rennen wieder und nicht nur ein paar Schritte hin und her gehen. Das ist dann nochmal anders. Und du hast halt Einzelfreistunde, wenn du auf der Absonderung bist. Höchstens die beiden, wenn beide Absonderungen belegt sind, die haben zusammen Freistunde. Das ist dann halt irgendwann vormittags. So, wenn die anderen auf der Arbeit oder Schule sind, wenn keine Freistunde hinten ist, sowieso. Aber Sondervollzug, obere Etage, Haus 8 hat sowieso hinten Freistunde wie U-Haft. Und das ist ja nur dieses kleine grüne Feld. Links Wasserkram zu Haus 9, rechts, links Wasserkram zu Haus 7 und Wasserkram vor, bevor die Zäune kommen. So, das ist ja nur so ein kleines grünes Stück da. Also wenn wirklich Fußball spielen oder so, was du vorhin fragtest, ist das da nicht so, ne? Oder Ball spielen überhaupt, der landet immer im Wasser. Man darf sie auch nicht hinterher springen, holen, so, ne? Oder mit langen Stangen da rumhantieren. Du kannst ja plötzlich Stabhochsprung veranstalten oder so ein Scheiß, ne? Ist nicht. Holen die Beamten raus oder lass schwimmen den Scheiß. Irgendwo kommt er schon an. Aber bis die Bälle aufgebraucht waren vom Haus und dann, also irgendwann am Anfang, die ersten warmen Tage habe ich es mal mitgekriegt, so, aber dann irgendwann gab es keine Bälle mehr. Dann werden auch keine neuen besorgt. Haben wir euch doch gesagt, kickt nicht so dolle, fallen ins Wasser. Dem Beamten ist das doch scheißegal, ob wir einen Ball haben oder nicht. Wenn es dann richtig darum geht, um wirklich Fußball zu spielen, weil alle sind ja fußballverrückt, so, dann, wenn was veranstaltet wird, vorne, wenn wir rausgucken auf unseren Freistundenhof, gucke ich genau auf einen kleinen Gummiplatz, auf einen richtigen Fußballplatz. Dann wurde dann auch sowas veranstaltet. Da waren die Bahnen dann auch bereit. Dann gab es auch die besten Lederbälle und alles. Hameln hat hinten einen ganz tollen, großen Fußballplatz. Richtig schön Rasen. Richtig genau alles, optimale Größe und so. Die fördern das auch, ne? So Sport und so ein Kram. Aber dafür musst du dann auch am besten im Normalvollzug sein oder extrem gut spielen können, damit du aus dem Sondervollzug da mitkicken konntest damals. Da musstest du schon irgendwie eine Bereicherung der Mannschaft sein. So, dann funktionierte das auch aus dem Sondervollzug. Wir durften dann beim Turnier mit hinten raus und zugucken auf der Wiese, als das dann irgendwann im Sommer mal war, so ein Fußballturnier. Ganz dolle, viel Spaß hat mir das gemacht. Mann, ich habe mich in die Sonne gesetzt und gekifft, war mir doch scheißegal, wer da spielt und warum überhaupt und so. Hauptsache, wir haben ein paar Stunden Aufschluss und können in die Sonne gehen. Das war das Wichtigste daran. Und vor allem, das ist dann so eine Gelegenheit, wie Tag der offenen Tür und so, dann mal Gefangene von anderen Häusern zu sehen, die du sonst vielleicht nur am Rande wahrgenommen hast. Oder dann auch mal mit Jungs zu sprechen, wo du sonst eigentlich nicht drankommst, weil du sie von draußen kennst oder sonst was, ne? Oder auch um einfach nur mal noch 1, 2, 3 neue gute Kontakte auf anderen Häusern zu finden. Wo frei viel, viel mehr Freigänger sind als bei uns auf dem Haus zum Beispiel. Das ist immer wichtig zu wissen dann. Wenn du dann einen guten hast, so, dem du einigermaßen vertrauen kannst, so, den immer mitbeteiligst, so, und der dir seinen Kanal öffnet für irgendwas, für was auch immer, passt schon. Ja, und finde, geht eigentlich immer ganz schnell. Und an die Namen erinnere ich mich jetzt nicht wirklich so. Ja, den anderen Portugiesen, den habe ich wieder getroffen. So. Und den habe ich aber später auch immer wieder getroffen. In Vechta habe ich den wieder getroffen, in Meppen habe ich ihn wieder getroffen. Ja, das ist eigentlich der einzige mit Namen. So. Ja, und ansonsten ein paar Jungs halt, die ich vom Sehen kannte irgendwie. Aber, wo ich wusste, die kommen aus Hannover, ne? So. Kennen vielleicht auch die Leute, die ich kenne und so, quatsch mal halt, ne? Man kennt sich vom Sehen irgendwie und jetzt hat man gerade nichts Besseres zu tun und trifft sich halt, dann quatscht man eben. Geht dann halt meistens irgendwie um, wie lange hast du noch und ja, wie sieht's aus mit Freigaben oder hast du noch Kontakt nach Hannover, siehst du den noch, wenn du rausgehst oder so. Sowas ist dann halt, ne? Immer gerade aktuell auf die Situation bezogen. Mehr ist ja auch nicht, man kennt sich ja auch nicht wirklich. Ne? Man nutzt nur, oder man, ja, das ist die gleiche Stadt, irgendwo ist man halt dadurch verbunden. So. Jetzt habe ich auch Jungs um mich rum, die alle ihre Strafe gekriegt haben und schon 2 Jahre da sind oder so. Weißt du, oder 10 Monate oder ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und ja, irgendwann kriegst du es und dann wird es normal, weil für die anderen ist es schon normal. Und man kommt, wenn man so in die Gruppe mit reinkommt, dann, ich bin ja auch recht offen, also ich habe ja auch kein Problem damit, auf Leute zuzugehen und so. Deswegen ja, ging das auf diese Gruppe recht schnell, dass ich mich dann auch eingelebt habe und das akzeptieren konnte oder hingenommen habe erstmal wenigstens. Dass ich jetzt nicht mehr nach Hause oder nach draußen komme, dass das jetzt erstmal 1 Jahr, 2 Jahre vielleicht oder vielleicht 3 Jahre, war ja noch nicht ganz klar, wie lange ich bleibe. Der erste Termin war gelaufen, aber da waren ja noch welche. Von daher war für mich noch nicht wirklich klar, wie viel Strafe ich letztendlich kriege. Ich glaube, 1 oder 2 Jungs hatte ich auf der Gruppe, die auch noch Termine offen hatten, obwohl sie schon verurteilt sind, strafhaft waren. Also die Gruppe hat es mir recht einfach gemacht, dann das irgendwann hinzunehmen. Weil Sherry dann immer, Mensch, heul nicht, Junge, ich habe 9 Jahre oder so, weißt du, was er 9 Jahre und, oder 8 Jahre und, was er da gekriegt hat. Heul nicht. Sagt er, was willst du denn? 1 Jahr, 6 Monate, 1 Jahr, 4 Monate oder so. Wen interessiert das denn, Junge? Sitze ich hier auf einer Eichbacke ab. Ja, für mich war das schon viel zu lange alles so. Aber ja, dadurch, dass die anderen so eine, ja, das schon für sich klar hatten, das ist jetzt so, ja, dann irgendwann kommst du an den Punkt. In der Urhaft bleibt das so in der Schwebe, weißt du, und jeder denkt, oh, ich komme doch raus und dies und das, weißt du. Aber die haben ihre Klatsche gekriegt und sitzen da und gehen schon arbeiten, jeden Tag da im Knast. Jeder Tag ist wieder andere und die Routine hat sich schon eingeholt, Alltag ist da und akzeptiert, dass man halt da ist. Ne? Ja, und wenn du nur dann solche Leute um dich rum hast, für die das schon klar ist, so, dann wird es dir auch selbst relativ schnell klar. Du bist mittendrin jetzt, so, okay, hier ist nicht mehr noch die Möglichkeit, gehe ich oder gehe ich nicht. Nein, du gehst nicht mehr, du bleibst jetzt hier. Ja, In der Therapie hätten sie mich gefragt, was macht das jetzt mit dir? Und ich hätte wahrscheinlich die ganze Zeit gesagt, keine Ahnung, was du von mir willst, keine Ahnung, was soll das jetzt mit mir machen? So. Aber so im Nachhinein gesehen, ja, das hat wahrscheinlich eine ganze Menge mit mir gemacht. Diese erste Haft und das ganze Ding dann halt, was dann danach kam. Zum Teil halt auch nicht das erste Mal im Knast. So, ne? Ramono war vorher schon im Knast. Zweimal sogar, glaube ich, schon. Sein Cousin auch, Romano. Die waren alle schon vorher mal weg gewesen. Und auf Bewährung rumgeturnt und dann diesen Widerruf gekriegt, paar Monate abgesessen und wieder den Rest auf Bewährung mit rausgenommen, solche Sachen. Das war, also für die Jungs war das schon ganz normal. Ja, diese Station hier, die muss jetzt halt sein, und hör auf zu heilen. Hoff, dass du so wenig Strafe wie möglich kriegst und alles ist gut. Sitzt deine Zeit ab, gehst nach Hause. Okay, genauso ist es dann ja auch passiert. Was willst du dich da auch die ganze Zeit gegen wehren? Du kannst dich ja nicht gegen wehren. Dann irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, okay, jetzt muss ich hier bleiben und jetzt gucke ich, wie komme ich hier am besten raus. So, wenn die mir nicht die Tür aufmachen, wie komme ich trotzdem hier raus? So. Und das, dieses daran arbeiten, das hat mich dann auch irgendwie im Leben erhalten. So, weißt du? Das geht ja auch über Tage oder Wochen, diese Vorbereitung. Selten, also wenn du es richtig machen willst, dauert es Tage oder Wochen, diese Vorbereitung, das Werkzeug besorgen, dies, das, keiner darf was mitkriegen und all so ein Scheiß, wie das dann mit Cherry auch geklappt hat, so, ne? Wie er das vorbereitet hat. Einfach der Drang, ne? Also meine Mutter hat das jetzt bei unserem Ausflug auch nochmal gesagt. Das war als Kind bei mir schon so, dass ich so einen unglaublichen Freiheitsdrang habe. Immer raus, raus, raus, raus und ja. So, wie so ein ungebändigt halt, so irgendwie, so immer so auf, ich muss mich bewegen können irgendwie, das ist kein schönes Gefühl, mich, wenn dir das weggenommen wird, die Möglichkeit, so Pläne schmieden, träumen, was ich dann mache, weißt du, das ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt bei diesem Fluchtgedanken. Die Flucht ist relativ schnell im Kopf abgehandelt, so. Gibt nicht so viele Möglichkeiten, die funktionieren können, entweder mit Anker oder mit den Decken über den Zaun und durch Wasserkram und so. Also viele Möglichkeiten nach hinten oder nach vorne raus, irgendwo, weißt du, so, du hast nicht so, aber das Entscheidende daran ist, wenn ich nämlich ab dem Punkt, wo ich auf der anderen Seite hinter der Mauer stehe, auf der anderen Seite, da fängt der Gedanke eigentlich erst an, der mich dann am Leben hält. Was mache ich dann? Wo gehe ich als erstes hin? Mit wem treffe ich mich? Was ziehe ich mir als erstes ein? So, weißt du? Das ist das, wo man dann eigentlich dran hängen bleibt mit dem Kopf. So, man, das ist ja auch der Grund, warum die Flucht überhaupt stattfinden soll. Dieser Freiheitsdrang, nach draußen gehen, die Leute wieder treffen, auf die man Bock hat und. Und einfach nicht eingesperrt sein. Irgendwann im Sommer war dann auch... So unglaublich das klingt, aber gab es in Hameln damals Tag der offenen Tür. So richtig mit Aktivitätenprogramm und so. Ich glaube, es wurde ein kleines Turnier, Fußballturnier veranstaltet von den Häusern, von den Gefangenen und so. Als ja, Freizeitgestaltung so auch, um zu gucken, was die Gefangenen machen, dass die Angehörigen sehen können, okay, die sind sportlich aktiv, dies, das, das wird auch gefördert und so, um ein gutes Bild zu erzeugen. So. Wo dann allen Stellen was gemacht es gab. Glaube ich, irgendwo konntest Würstchen kaufen. Ich glaube, es gab so eine Würstchenbude mit Getränke, auch natürlich kein Alkohol da. An den Ständen, wo auch Beamten standen und so, und wo man Getränke kaufen konnte, konntest kein Alkohol kaufen. Dann war Peter Maffay war da. Egal, hat keiner hingeguckt, hat keiner für ernst genommen. Ein Gefangener ist, glaube ich, die ganze Zeit hinter ihm hergerannt. Und der Rest der Mannschaft von dem Vollzug wusste gar nicht, wer das ist, glaube ich. Ich kannte den halt auch von Plakate, ne? Aber ich musste voll lachen, als ich den das erste Mal gesehen habe. Junge hat so eine Absetzung, geht mir trotzdem nur bis zur Brust. Unglaublich, wie klein dieser Mann ist, ne? Naja, egal. Der war auf jeden Fall da. Und dann gab es noch was ganz Tolles. Da war ein Eismann da, ein Italiener von Hameln-Tünde, mit so einem Eiswagen zum Schieben, so mit so einem Sonnenverdeck und so. Und er hatte zwei oder drei so eine. Seine Kühlkübel da drin in dem Wagen mit drei verschiedenen Sorten Eis. Und wenn er die hochgenommen hat, der konnte diese Container, die da in diesem Kasten drin waren, hochgenommen hat, hat er Flaschen unten drin schön alles mit Eis ausgelegt und die ganzen Flaschen da drin. Zack, zack, zack. Voll abgefahren. Oder so hier diese Kühlbatterien, ne? Also kein loses Eis, sondern so Kühlakkus hat er da drin. Und dann den ganzen Schnaps rein. Und er hat die Pulle Schnaps für 50 Mark verkauft. auch nicht unbedingt an jeden Hans Wurst, so, aber der war ruckzuck ausverkauft. Ne? Nach anderthalb Stunden war der ganze Eiswagen, wo der ganze Schnaps und Alk drin war, ne? So Maria Kron und Wodka und Korn und all so ein Scheiß. Ne? Nur so harte Stoffe. Ne? Ja, irgendwo gab es noch Rohypnol her. Irgendwie kam ein richtig großer Schwung Rohypnol in die Anstalt, auch am Tag der offenen Tür, durch irgendwelche Besucher. Und dann war da die Anstalt natürlich nicht mehr zu halten. Ne? Fast jeder Gefangene hat das Rohypnol im Kopf und Alkohol dazu getrunken. Und wenn du lange abstinent bist und dir dann 2, 3, 4 so Tabletten gibst und 2, 3, 4 kurze da drauf trinkst, da geht gar nichts mehr. Du weißt auch nicht mehr, dass du im Knast bist und so. Das ist alles, und es ist gerade sowieso tolles Wetter, die Sonne scheint, Fußballkicken sind da, ist ein Eiswagen da. Du fühlst dich, du bist plötzlich nicht, du siehst dein Zellenfenster, kannst du sehen, ne? Aber du fühlst dich nicht mehr wie eingesperrt. Und ja, irgendwann wurde der Tag der offenen Tür dann mit Beamtengewalt abgebrochen. So, alle Besucher mussten dann plötzlich alle das Gelände verlassen und irgendwie 2 Stunden schon bevor das eigentlich Ende wäre. Und ja, alle wieder zurück aufs Haus, alle in Einschluss. Ja, das war der Tag der offenen Tür. Das war echt der Hammer. War schön, also hat richtig Spaß gemacht den Nachmittag, bis du dann gemerkt hast, selbst ich gemerkt habe, Alter, der eine oder andere hat sich gar nicht mehr im Griff. So, da gab es schon die ersten Reibereien und Schlägereien, so, ne, bis die dann gemerkt haben, Alter, die sind alle voll breit. Irgendwas hier passiert über Nachmittag. Ja, wenn du so 1000 Gefangene hast und davon sind 450 voll wie ein Eimer, dann weißt du, was du für ein Problem plötzlich hast. So. Und dann müssen sie schnell handeln, wenn sie es registrieren. Ne? Ja. Immer gut, dass die meisten auch nur ihre Ruhe haben wollen. Aber wenn du einen auf Tabletten hast, der gar nicht mehr rafft, dass er im Knast ist und kommen plötzlich Beamte und du hast in deine Zelle, so, die wehren sich unter Umständen, die solche Leute. Ne? Die wissen gar nicht mehr, was passiert ist hinterher, aber kann alles passieren. Ja, und so war der Tag der offenen Tür. Danach gab es auch keinen mehr. Also erstmal auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die das vielleicht wieder eingeführt haben oder so. Aber nachdem die diesen unterbrechen musste, habe ich keinen mehr mitgekriegt in Hameln. Ich glaube, das war vorher so eine Jahresveranstaltung. Wirklich hier einmal im Jahr im Sommer, Tag der offenen Tür. So eine verlängerte Besuchszeit irgendwie dann von 10 Uhr vormittags bis 17 Uhr oder so konnten die Besucher dann drin bleiben. Von jedem Gefangenen 3 Stück. Jeder Gefangene konnte 3 Besucher. Was meinst du, was da los war? Das war ein Volksfest da. So alle durcheinander spazieren, da die russischen Muttchen, da die türkischen Großfamilie, weißt du. Es sind 2, 3 Brüder da, da kommt die ganze Familie an. Die können dann, weißt du, mit 14 Mann da über den Hof rennen, eine Sippe. Und so. Also da war schon bunt den Tag. Ne? Und dann hatten sie alle ihre Aussetzer auf die Tabletten. Ne? Naja. Tag der offenen Tür. Also im Nachhinein muss ich immer lachen über den Tag, wegen Peter Maffay. So viel, der hat mir echt, also könnte einem echt leid tun, wenn man so für seinen Auftritt dort. Das hat kein Schwein interessiert. Also wenn da viele Leute standen, waren es 5 Mann. Ich glaube auch, der hat gar nicht gesungen. Der wollte nur irgendwie so, passt auf euer Leben auf, Jungs und so, weißt du? Ich glaube, der ist auch nicht ohne gewesen mal, dass der auch mit Drogen und all so ein Scheiß, ne? Bin ich mir nicht ganz sicher, aber vermute ich mal, weil da war keine Band oder großartig. Ich habe den nie trällern hören da, ne? Ich habe den nur gesehen, wie er auf dem Hof rumrennt. Oh mein Gott, bist du klein. Was ist mit dir passiert? Haben sie dir gesagt, wenn du groß bist, musst du arbeiten? Keine Ahnung. Das war Tag der offenen Tür. Ich habe auch getrunken, klar, ich habe auch mit Null genommen. Aber ich hatte nicht so einen wahnsinnigen Aussetzer irgendwie. Also kann mich halt noch einigermaßen dran erinnern, dass wir dann irgendwann alle aufs Haus mussten und so. Und ja, Einschluss, aber war ja auch egal. Voll breit habe ich hingelegt und geschlafen, glaube ich, danach. Gegessen hatte ich auch gut, gab Grillwürstchen und alles und Scheiß, ne? Und Salate und hast nicht gesehen, Buletten und gut gegessen den Tag. Jedes Haus, jede Gruppe hatte ihre eigenen Drogen. Kein Gepolter an den Türen oder sonst was danach. Sowieso waren alle im Einschluss. Aber da gab es nur ein paar Leute, die so dicht waren, dass die ganze Zeit noch aus dem Fenster geschrien haben, bis Beamten dann gekommen sind. Wenn sie das zweite Mal bei dir in der Hütte stehen, weil du aus dem Fenster brüllst, dann gehst du in eine andere Hütte. Wo du ein Fenster zum Nirgendwo raus hast. Wo du brüllen kannst, wie du willst, weil keiner antwortet. Das wird dann vielleicht noch gemacht, so, ne? ja, viel, viel mehr war danach nicht mehr los. Ne? Alle im Einschluss, nächsten Tag alle nüchtern, morgens. Und dann war gut, ne? Ja. Ob die, ich glaube, die haben auch nie rausgefunden, wo die Pillen herkamen und so. Und das mit dem Eiswagen, ich weiß nicht, ob sich das irgendwann mal geklärt hat, dass der da den Schatz verkauft hat. Nein, das waren so kleine, das verzieht sich dann ja auch hinterm Haus. Weißt du, ziehen sie den hinters Haus oder was so. Weißt du, gibt es noch ein paar Ecken, wo du nicht sofort immer alles siehst, so, weißt du? Also ein paar Büsche stehen da und so, und so kurz hinter der Häuserecke. Gerade bei Haus 3, 4 und 5, da geht das gut, weil da noch viel mehr Grün vorne drumherum ist und so. Also wenn du einen vermöbeln willst und der kommt da gerade vorbei, passt schon. Das geht wohl. Und wenn da kein großer Aufstand drum ist, wenn da zwei, drei Jungs stehen und gucken, dass keiner kommt und dass niemand merkt oder rechtzeitig Bescheid sagen und das auseinandergeht, dann passiert da noch nichts großartig. Dann hat einer ein dickes Auge oder eine offene Fresse und das war's. So, das interessiert die Beamten auch nicht. Also, ja klar, fragen die nach, wenn du aus dem Hals blutest irgendwie oder die Nase kaputt ist und so, und was passiert ist. Aber wenn du nichts sagst, ist sowieso dann immer das Beste. Behalt für dich. Hast du halt in die Fresse gekriegt. Irgendwas wirst du schon gemacht haben, warum das so ist. Ja, ging dann wahrscheinlich um Drogen, nicht korrekt aufgeteilt. Ey, ich habe auch Geld gegeben und so, dein Besuch das und das mitgebracht. Ich weiß das. Hat mir dein Bruder schon erzählt oder dein Kumpel schon erzählt. Du hast so und so viel gekriegt, mir erzählt sie das und das. So was passiert dann halt, ne? Wenn sie dann Tabletten genommen haben, dann regeln sie das sofort. Hat sich zwar am Ende nichts geregelt, aber man hat sich schon mal klar deutlich ausgedrückt. So, Alkohol und Tabletten macht Akku, ne? Klar, und dann springt man auch eben, oh, du schuldest mir 10 Mark, voll schnell drauf an, auf die 10 Mark. Vielleicht brauche ich in dem Moment auch nur einen Grund, um Frust abzubauen. So. Und weil ich gerade keine Hemmschwelle habe, dann halt jetzt. So, natürlich, das spielt ein entscheidender Faktor bei der Sache. Vor allem die Kombi. Tabletten auf Alkohol, mit Alkohol. Ja, aber das war Tag der offenen Tür. Strahlender Sonnenschein. Alle haben sich schon tagelang drauf gefreut, weil jeder weiß, okay, ja, heute kommt so viel Drogen rein. Die nächsten 3 Wochen oder so klopft es an keinem Fenster, an keiner Tür, weil alle Gruppen haben ihren Versorger irgendwie irgendwo. In Hameln war das ja halt noch recht unstrukturiert. Oder Einzelne hatten guten Draht, gute Pläne, so, aber so eine komplett Anstaltsversorgung, wie ich später kennengelernt habe, in anderen Vollzügen und so, dann läuft das noch anders. So, kommen ganz gezählt. Dann kannst du auch mal bei jemandem in der Zelle 1 Kilo, 2 Kilo Haschzellen, die da liegen. In der Zelle, in der JVA, wo sie die ganze Nacht zu zweit sitzen und Teile schneiden. Und die nächsten 3 Nächte auch, weil sie so viele haben, dass sie Teile schneiden können. Aber ja, da war schon nach solchen Aktionen wie Tag der offenen Tür, war die Anstalt voll, natürlich. Also da 50 Gramm, da 100 Gramm, da 30 Gramm, da 50 Gramm. Dann haben plötzlich 50 Leute mehr Hasch, die normalerweise nicht in den Genuss kommen, dass ihr Besuch was mitbringt. Aber den Tag, ja, weil noch ein Freund irgendwie mitgefahren ist, weil noch, weißt du, Tag der offenen Tür, man hat Zeit, man kann, weißt du, Mama, Papa, pack mal den mit ein, mein Kollegen, der wollte mich auch mal besuchen kommen. Mit dem würde ich gerne mal reden. Ne? Und so kommen dann halt an solchen Tagen natürlich dann noch mehr Drogen rein als normalen Besuchstagen. Weil das dann ja auch sehr überschaulich ist für die Beamten. Da und da, der und der kriegt Besuch und plötzlich, pupp, an der Gruppe klopft es die ganze Zeit. So, der ist gerade vom Besuch wiedergekommen. Die sind nicht blöd. Er ist gerade vom Besuch wiedergekommen und plötzlich klopft es. Sturm. Und Leute rufen von unten und vom Freistundenhof und von der Gruppe und von der Gruppe und alle von überall fliegen die Pendel dahin. So, und die raffen das, welche Leute dann. Und an so einem Tag, wo so viele Leute da sind, kann jeder gewesen sein. Also deswegen trauen sich an solchen Tagen dann auch viele Orthonormalleute, die es beim Normalbesuch nicht mal an so einem Tag, ja, weil der Einsturm einfach viel zu groß ist auf die Anstalt, dass sie alle im Detail überprüfen könnten, alle Besucher. Ja, das war gerade auch so die Zeit, wo ich mich komplett damit abgefunden hatte und dann waren das so, das waren Feiertage dann, solche Aktionen. Ne? Das sind dann halt so Ausnahmetage, ne? Den ganzen Tag in der Sonne, perfekt. Der Wunsch irgendwie rauszukommen, irgendwie abzuhauen oder sonst was, der Gedanke ist irgendwie unterschwellig immer da. Kann mir auch kein Gefangener erzählen, dass er nicht drüber nachdenkt, rauszukommen. Das liegt in der Natur der Sache, glaube ich, oder? pack einen Hund in so eine kleine Box, der dreht auch noch ein paar Tagen durch. Der kratzt auch nur noch an den Gitter. Oder versucht zu graben. Das ist ganz normaler Instinkt, so Drang nach Freiheit. Wer das nicht hat, hat er aufgegeben. Der fängt an zu stinken in seiner Zelle. Hat man ja schon. Bewegt sich nicht mehr. Und müffelt. Bis es tot ist oder so. Keine Ahnung. Aber ja, beim ganz normalen, also so normal, ich sag jetzt mal, ich bin ganz normal, aber für jemand normal ist das doch auch normal, einfach dann auch dieser Drang nach Freiheit. Oder? Ich denke schon. Und deswegen wird es meiner Meinung nach auch vom Gesetz nicht weiter geahndet, wenn nicht wirklich ernsthafte oder schwerwiegende Dinge vorgekommen sind, wie Körperverletzungen noch auf dem Weg und sowas halt. Mensch ist ein Gewohnheitstier, irgendwann hast du dich dran gewöhnt und dann habe ich es auch als das genommen, was es im Grunde ist. Das war Vorschule jetzt. Oder das ist gerade Vorschule. Komm. Vielleicht, wenn ich mich ranhalte, kann ich später mit den Großen auf dem Hof spielen. Das ist Hameln gewesen. Das ist die erste Stufe, wo man sieht, wo man plötzlich Input kriegt, den man vorher, wo man nie drauf gekommen wäre, weil das gar nicht dein Metier war. Irgendwie, was weiß ich, Betrügereien oder sonstiges. Plötzlich haben sich Wege geöffnet, wie ich Geld verdienen kann. Noch und nöcher, weißt du? War plötzlich viel mehr möglich. Weil viele Dinge, die gelaufen sind, auch bei den Jugendlichen, die ja zum Teil auch mit Erwachsenen zusammengearbeitet haben und so ihre Strafe ergattert haben oder so, weil die gut waren, weil die nur Pech gehabt haben oder Kleinigkeiten falsch gemacht haben am Ende, wo sie dann doch erwischt worden sind. Sowas halt, ne? Und dann, ja, man lernt die ganze Zeit. So. Und mal, das ist ja auch das Einzige, was ich gemacht habe. Und natürlich, jetzt ist meine Welt noch reduzierter, nur noch auf das. Um mich herum die ganze Zeit, immer nur überall. Und ja, dann nimmst du das mit, was du kriegen kannst, oder? Und so war es halt auch bei mir. Und dieses, im Knast lernen sie alle das, was sie noch nicht kannten irgendwie, das ist der Nagel auf den Kopf getroffen, ne? Das ist genau das. Und jedes Mal, wenn du in den Knast kommst, lernst du noch ein paar Sachen, die du noch nicht gekannt hast. Und die Klasse wird immer besser und immer größer. Und auch die Taten verändern sich mit im Laufe der Zeit. Das ist einfach, das liegt in der Natur der Sache. Wenn du da nicht ausbrichst aus diesem Kreislauf, ist das nun die nächste Stufe. Ja, so wirklich darüber nachgedacht damals und mich damit auseinandergesetzt und mich dafür entschieden, habe ich so ernsthaft nicht. Aber das, ja, ich habe mich entschieden, indem ich es habe einfach so laufen lassen, so, ne? Ich habe keine Motivation gehabt oder nichts gesehen auf der anderen Seite, wo ich hätte folgen wollen irgendwie. Das war schon noch so mein Faible. Das hat sich einfach so ergeben, ne? Natürlich war dann ja auch beleidigt und so. Wegen der Haft und all das und trotzig. Und jetzt erst recht. So. Klar, dieses Trotzkopfverhalten. Aber das ist auch normal im Jugendvollzug. Und deswegen kommen auch so viele aus dem Jugendvollzug dann irgendwann nochmal in Haft. Weil das halt so ist bei Jugendlichen viel. Dass sie nicht akzeptieren können oder so. Also schon die Strafe abgesessen haben, aber das nicht einsehen, dass das so sein muss, ne? Oder dass das richtig so war, was ihnen da passiert ist, wenn er 3 Jahre gekriegt hat oder so. Genauso war das ja bei mir auch. Ich bin so rückfällig geworden am Tag der Entlassung, habe direkt da weitergemacht, wo ich aufgehört habe. Erste Nacht bin ich schon wieder brechen gegangen. Genauso auf Flucht. Erste Nacht, zack, direkt auch brechen gegangen. Ist einfach so, weil, ja. Und wer hat schon Perspektive von den Jungs, ne? Also die wenigsten haben dann so ein sozial funktionierendes, gut funktionierendes Umfeld und die Ausdauer auch, einen aus so einem Kreis rauszuziehen, wenn er es noch nicht selber will. Das ist anstrengend für die Verwandtschaft und für die Angehörigen und die Leute, die dich lieben. Dich da rauszuzehren, wenn du das nicht selber willst. Ne? Das funktioniert im Normalfall auch nicht. Oh. Und so wird man halt zum Laufbahnbegleiter. Aber die Hochs und Tiefs, die der Mann hatte, der Haschprinz aus Hamburg, der das ist schon so vom Gefühl her bestimmt identisch. So, der war ganz oben, ganz unten, ganz oben, ganz unten. Und das in so einer rasenden Geschwindigkeit auch innerhalb von wenigen Jahren, zwei Jahrzehnte oder so, war der hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und klar, irgendwie war das so ein Identifikationspunkt, so dieses Auf und Ab. Das habe ich damals schon so empfunden, obwohl ich gerade erst 18 war, dass das immer hoch, runter, hoch, runter geht. So. Ja, und da habe ich mich nicht in der Geschichte identisch wiedergespiegelt, sondern vom Gefühl her einfach nur, was der vermittelt hat. Und genauso wie mit dem Minusmann, so, das war Heinz Obotta, ist genau das Gleiche. Das Buch, das ist ja auch so ein Auf und Ab, aber nochmal halt eine ganz andere Schiene. Ne? So, die Zeit war halt auch eine andere, aber dieses Anderssein, abgesondert von der Normalwelt und dieses Dazugehörigkeitsgefühl an Orten, wo man eigentlich gar nicht sein will, so, weißt du, wie im Knast oder so, dass man da ja, aus dem Kripo-Wagen rausstand und so, jo, endlich zu Hause. So, das passiert halt irgendwann so, ne. Ja, und das habe ich da in diesen Büchern halt auch irgendwie wiedergefunden, dass die das einfach so dann für sich akzeptieren, das ganze Minus, was dran hängt, einfach um ihren Streifen dann auch durchzuziehen. So. Aber immer halt auch dieser Konflikt mit sich selbst. So. Will ich das nicht? Und warum ändere ich das nicht, wenn ich das eigentlich gar nicht will? Und so, und das braucht lange, das braucht Jahre, bis du dann an dem Punkt bist und dann nur noch auf das, was passiert ist, zurückgucken kannst. Zu der Zeit hatte ich noch nicht diesen inneren Konflikt mit mir. Da war ich nur sauer und wütend auf alles und auf jeden, alle, die mir das jetzt angetan haben, habe aber nicht so genau reflektiert irgendwie, dass ich da doch selbst dran schuld bin, so, ne? Dass das alles so ist, wie es ist. Das kam dann erst später, in Hannover, dann, als ich das Hasch aus dem Fenster geworfen habe. Da in der Zelle fing das dann an, auf Haus 4, Haus 1. Auf der Drehscheibe. Aber da sind noch mal fast 10 Jahre bis dahin vergangen. Und da hat der Prozess erst angefangen. Das kann so nicht weitergehen. Melancholisch trifft es vielleicht so. Vielleicht also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also dieses, man hat es ja alle noch akzeptiert, wie gesagt, die ersten und die letzten 3 Monate sind schlimm, so, weißt du? Aber wenn du dann in dieser Gewöhnung, aus dieser Eingewöhnungsphase raus bist und diese Knastmonotomie verfällst, dann bist du eigentlich nicht mehr wirklich traurig. Das ist so, weißt du, so zwischen, ja, egal und ja, ein bisschen traurig, aber ja, selber schuld und. So, das sind mehrere Emotionen, glaube ich, die da aufeinander kommen. So, mal kann man auch drüber lachen, wie dämlich man war. Das, weißt du, wenn man dann auch seine Anklage hat und sieht, Alter, was ist mir denn da passiert? Warum habe ich denn da einen Fingerabdruck hinterlassen? Ich bin ja dämlich wie die Nein. Ich habe 10 Stunden Zeit gehabt und krieg die Fingerabdrücke nicht abgewischt und vernünftig. Natürlich, dann ärgerst du dich über dich selbst, über andere, dass es ist, wie es ist. Aber so, solange du nicht ansetzt bei dir selber und dich hinterfragst, bleibt es eigentlich außerhalb von dir. So, du guckst nur woanders hin, aber nicht auf dich so. Ne? Weiß nicht. Also das kann ich schlecht beschreiben, das Gefühl. Es ist halt, es bewegt sich ja trotzdem und das Ende kommt ja auch näher. Ich habe ja nur eine absehbare Strafe gekriegt. Ich kann die Tage zählen, ich weiß das Datum schon. Mit jeder neuen Haftzeitberechnung sehe ich das neue Entlassungsdatum oder mein Entlassungsdatum auf dem Bescheid, alle 6 Monate. Es ist immer noch ein Ende zu sehen, aber ja, dann so eine, ja, und Scheiße. Und dann fantasiert man wieder mit draußen und ich hau hier ab und dies und das und wie könnte es gehen. Ja, und dann kommt man an so eine Punkte, wo man völlig breit ist, dass alle die Gitter kaputt macht und sich dann morgens um 5:30 irgendwie seine Matratze zurückzieht und den Einschluss dann dafür in Kauf nimmt. Ja, es ist so zwischen, ich hab's akzeptiert und ich hab's nicht akzeptiert, irgendwo dazwischen pendelt das. Ja, ja, klar, nicht darüber, dass ich so funktioniere, wie ich funktioniere und ob ich das ändern könnte, wenn ich mich über mich geärgert habe. Ich mir gedacht, Mann, bist du dämlich, was hast denn da, warum hast du da nicht aufgepasst, warum hast du das gemacht? Also nur, warum warst du nicht vorsichtig genug, mich selbst so hinterfragt da oder über mich ernsthaft als Person geärgert? Natürlich nicht, nee. Sondern über ja, Fehler, die ich gemacht habe. Aber natürlich auch nur in diese Richtung, ne? Alles in ja, Arbeitsfehler gemacht, so. Ja, aber was sollte ich mich auch sonst ärgern? Ich meine, ich habe ja sonst nichts gemacht. Außer das. gab's ja nur ein paar Punkte, die ich selbst so selten dämlich hielt im Nachhinein. Gedacht habe, Mann, bist du dämlich. Realisiere ich ja heute erst so mit der Post, dass ich damals so. Ja. Habe ich gelogen? Habe ich sie angelogen in dem Brief? Ich denke mal, ich habe das doch ganz toll umschrieben. Ich konnte ja auch mit meiner Mutter jetzt schon herzhaft wieder darüber lachen, wenn wir die Briefe gelesen haben und dann ich gesagt habe, guck mal, so ein Wichser war ich, guck mal, wie ich das gemacht habe. Ja, genau so. Das war das, was sie wollte, dass es passiert und meine Welt war das, was dann wirklich passiert. So. Weil sie war ja nicht mehr direkter Teil von meinem Alltag, so. Also draußen nicht mehr und nach der Haft ja wahrscheinlich auch nicht mehr. So, also kann ich ja ruhig ein Bild hinstellen, was sie gerne sieht, ja, bis sie dann sieht, dass es gar nicht so ist. So, irgendwann kommst, wenn du dann frei bist und voll rückfällig bist, dann kommst du an den Punkt, wo Mama das sieht. Kommst du nicht dran vorbei. Ja, und spätestens dann wäre es aufgeflogen. Aber dann wäre ich so drauf gewesen, dass es mir schon wieder egal gewesen wäre. Oder dass ich mich vielleicht so, ja, zwischen den Turns mal dafür geschämt hätte. Also. Heute tut mir das ja leid. So. Kann ich ihr jetzt auch so sagen. Und auch, dass ich damals halt scheiße funktioniert habe irgendwie. Ich weiß nicht, das hat auch was mit diesem ständigen Kampf zu tun gehabt, ne? Das ist dann auch als Obdachlos, ne? Irgendwie Überleben, Geld, dies, das, oder auch vorher schon Mitwohnung, diesen ständigen Finanzdruck dann auch, den die Sucht erzeugt hat, irgendwie in dem Stand zu halten. Und klar habe ich dieses Verhalten dann auch bei meiner Mutter angewendet, natürlich. Kämpfen heißt ja nicht immer Fausthiebe, ne? Kann das auch. Man kann sich auch sein Schlachtfeld so gestalten, ne? Mit Worten, die Leute dirigieren. Das funktioniert da eigentlich immer ganz gut. Ja, aber meine Mutter ist ja nicht blöd, ne? Die reagiert dann auch dementsprechend auf solche Ansagen, Briefe etc., ne? Ja, ja, merkst mal. Genau. Ich bin doch nicht blöd. Ich kenne dich doch. Ja, sie kennt mich. Ja, deswegen. Und trotzdem habe ich es versucht, obwohl ich wusste, die erwischt. Also meine Mutter hat mich eigentlich immer erwischt. Die kennt mich einfach zu gut. Die hört an meinen Schritten, was für Drogen ich genommen habe. Und meine Stimme kann sie sagen, was da passiert ist in den letzten Stunden. Die hört das sofort. Ja, ansonsten kann ich mich halt nur an einen Jungen noch ziemlich genau erinnern. Also von der Optik wenigstens, mit dem zu tun hatte ich nicht so viel. So ein großer Deutscher, so ein Lulatsch mit langen Haaren und Cowboyhut, so ein Lederhut, so ein, kein Cowboyhut, so ein, also so ein Souvenirhut, wie man den in arabischen Ländern oder so in Tunesien und so kaufen kann am Strand, so ein Lederhut halt. Mit so einem Ding ist der immer rumgeeiert. Und ich wusste, dass bei dem was geht so. Das ist ja immer Stoff gekriegt, so, aber ich hatte nicht Vorstellung, wie und was für Mengen und sowas. Und irgendwann gehe ich, der ist vor mir wohl durchs Treppenhaus gegangen. Ich gehe hoch, war soll oben auf Bamwein, ich bin unten reingekommen, von irgendwo wiedergekommen. Bamwein sagt, geh hoch, warte ungefähr grob, ich komme gleich, gehe durchs Treppenhaus hoch. Ich denke, ich gucke nicht richtig, liegen 5 Grammbeutel, Schore, liegt da mitten auf der Treppe im Haus. Denke, was? So fühlt sich nach versteckte Kamera original an, so ein Scheiß, ne? Ich denke, ich gucke nicht richtig, den Beutel aufgehoben, eingesteckt, mich vor die Gruppe gestellt, voll nervös, das Ding in der Hand geknetet, so. Geh auf Gruppe, mach das Ding auf, ist original Show. Ich dachte, ich war fest davon überzeugt, das kann nur ein Fake sein, irgendwie. So, weil das verliert keiner. Das verlierst du nicht in Haft. Nicht, wenn es dein einziger Beutel ist, weißt du, wie ich meine? Der hat das gar nicht gemerkt, der hat dann aber mitgekriegt, also ich habe mit einem, oder ich weiß nicht, mit irgendjemandem habe ich gesprochen, auf jeden Fall war dann klar, das ist von dem Jungen, der hatte Besuch und der kriegt immer Beutel. Und zwar 30 Gramm, 50 Gramm. Oma bringt das mit. Hat eine amputierte Brust. Schön wird die Seite schön ausgefüllt vom BH mit Stoff. Und wenn sie rausgeht, nimmt sie alles mit, was er getauscht hat. Bargeld, Ketten, egal was. Alles, was Wert hat, schleppt sie wieder raus. Ja, das ist dann später auch aufgeflogen. Gab es auch einen gezielten Eingriff vorne, Zugriff. Hat die Kripo schon gewartet auf sie vorne. Das war dann klar irgendwann, wie das passiert und was da passiert. Aber mit dem Beutel war so, der hat das gar nicht so richtig gerafft bis dahin. Und hat dann halt mitgekriegt, da hat jemand einen Beutel gefunden so, und hat mir dann, glaube ich, die Hälfte oder ein Drittel oder so, konnte ich mir rausnehmen und den Rest habe ich ihm wiedergegeben. So, weißt du, ist klar, ich wollte auch mit dem auch keinen Stress haben, der war nicht ohne, ne? Ich glaube, er hat auch nochmal einen richtigen Nachschlag dafür gekriegt. Ich glaube, der war auch schon ein paar Tage älter, der ist dann nach Vechta gekommen oder so. Weil halt so ein Störenfried ist, ne? Der war schon wohl länger da, bevor ich gekommen bin und so. Der war nicht erst kurz da, als ich da angekommen bin. Der hatte wohl schon eine Heroinstrafe gekriegt, die nicht ohne war. Und dann weitermachen, jedenfalls so mit Oma zusammen. Der Romano hat das, der hat ja auch schon genommen. Aber immer auch heimlich, so, ne? So auf der Gruppe. Und der war ja Cousin von Ramono und Ramono hatte ja auch immer einen guten Axel für mich geholt. Da war ich auch noch neu auf der Gruppe. Genau. Und ich weiß, ein paar Schuhe habe ich mir auch geholt. Und zwar, das waren von Adidas Adventure. Waren zwar nicht mehr ganz neu, aber die waren noch sehr cool. Von einer anderen Gruppe. Das weiß ich auch noch, dass ich mir die hochgependelt habe. Bestimmt habe ich auch einen kleinen Teil geraucht. Also, ich kann mich noch nicht so wirklich dran erinnern. Also, das war, weißt du, wahrscheinlich so ein überraschendes Ding war. Das andere war ja geplant dann auch zu Weihnachten. Das kann ich dir nicht so genau erklären, warum. Keine Ahnung, vielleicht. Weil ich mich so über mich selbst geärgert habe, dass ich den verdrängt habe, dass ich das gemacht habe. Also jetzt im Nachhinein ist eigentlich nur logisch, habe ich gemacht, ganz bestimmt. Aber daran erinnern, also wie gesagt, ich weiß, auf jeden Fall war Cannabis für mich schon vor Favorit da wieder. So, und ich hatte ganz bestimmt, ich habe zu der Zeit tierisch Brast auf Schuhe gehabt. Weil das war der ausschlaggebende Grund, warum ich da bin und gerade noch so gelitten habe. Ja, bestimmt habe ich genascht. Ich weiß ja auch noch, dass die Schuhe gut war. Also und bestimmt nicht nur vom Hören sagen. So. Ich denke mir schon, dass ich auch was genommen habe, das erfolgreich verdrängt habe bis hierhin. Ja, ganz bestimmt habe ich das heimlich gemacht. Ja. Ich habe mir bestimmt auch Alufolie und so war da auch dann immer ein großes Problem. Also wenn dann auf Joghurt Deckel, also Joghurtbecher, Deckel, so muss richtig abbrennen, ganz lange und das stinkt erstmal, bis der ganze Lack ab ist und dann mit dem Taschentuch reiben und so, bis das einigermaßen dünne Folie ist und dann kannst du halt immer nur Punkte rauchen oder so, weil großartig hin und her laufen lassen kannst du so einen kleinen Deckel ja nicht, ne? Und ja, immer nur so ein kleines bisschen drauf und direkt, bis alles verbrannt ist. Oder auch, wenn die Auswahl gut ist oder gewesen ist, habe ich auch so Schuhe geraucht. Hat einmal fertig gemacht und also richtig feine Mischung mit Hasch und dann oben drauf so eine Messerspitze und dann im Eimer geraucht die Schuhe. Geht auch. Schmeckt nur irgendwie kacke, aber mit Hasch zusammen und so, aber ballert gut. Ja, wenn du zwei so eine Kaffee geraucht hast, ist der Abend gut. Zumindest die nächsten 3 Stunden draußen noch reingehst, Ben. Viel brauchte ich dann noch nie hoch. Ne? Wahrscheinlich habe ich mir abgemacht, dass es jetzt nie passiert, hat auch keiner gesehen. Ist ja auch scheißegal. So, mir wieder schön geredet. Es ist gar nichts los, weißt du? Einfach weitergemacht, dann nicht mehr drüber nachgedacht. Ja, aber jetzt im Nachhinein liegt es eigentlich auch auf der Hand. Ich bin voll süchtig. Ich habe ja auch sonst, also wenn ich die geplant habe, hier Weihnachten oder so, oder Silvester oder wann das immer auch war, wenn ich dann was nehme, da habe ich mich schon ein paar Tage drauf gefreut. Und da war mir auch klar, ich besorge mir den Stoff nicht 3-4 Tage vorher. Ich habe mir das bestellt und abgesichert. So, das ist ganz klar, das bleibt bis zu dem Tag da und dann hole ich mir das und dann mache ich das. So. Wie, ja, freie Weihnachten, rauf mir am Blech. Sie sind beide irgendwann in U-Haft gekommen nach Hameln, also getrennt voneinander auch natürlich, ne? Die sind nicht zusammen eingeflogen. Und der gibt aber, glaube ich, 10 Monate da. Der saß relativ lange in U-Haft und hat dann seinen Termin gehabt, ich weiß nicht, 5 Monate oder so, oder kurz vor Ablauf der Frist, 6 Monate immer, da muss ein neuer U-Haftantrag gestellt werden. Wenn nicht, wirst du entlassen halt, ne? Dann, bei dem war kurz davor, dass die U-Haft verlängert werden musste. Und dann hat er seinen Termin noch auf schnell gekriegt. Hat er irgendwie dann 10 Monate gekriegt, ist dann zurückgekommen und hat dann noch irgendwie 3,5 Monate oder so in Hameln gesessen, auf Haus 3, glaube ich, oder so. Und oder auf Haus 6 sogar in einer der Normalgruppen da. So, war Zugangsgruppe oder Auffangsgruppe und eine nochmal. Weiß ich gar nicht. Und nee, U-Haft war da noch. Wo war der denn? Haus 3 oder Haus 2? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie so wahrscheinlich. Da habe ich nämlich aus den Augen verloren. Ich hatte ihn, weil ich Haus 8 hinten Freistunde habe und Haus 9 auch hinten Freistunde hatte. Da haben wir uns immer von Freistundenhof zu über dem Wassergraben uns unterhalten. Brauchst nicht mal rufen, ne? Kannst dich ganz normal unterhalten. Über die 3 Meter, 4 Meter breiten Bach da. So, über das Wasser. Ne? Habe ich ihn in der Zeit, wo er da in U-Haft saß, in Haus 9, da habe ich ihn ziemlich oft gesehen. Ja, hast hin und her geschmissen. So. Haus 9 ist meistens so, U-Haft sind ja, neue Leute und so. Und wenige, die da lange sitzen. So. Also er war schon da für Jugend-U-Haft schon recht lange auf seinen Termin gewartet. Ne? Für seine Straftaten. Da wahrscheinlich Einbruch oder Hehlereikram. Hehlereikram war das, glaube ich. Haben sie mit Einbruchsware irgendwie erwischt, wo er die er verkaufen wollte beim Kollegen. Und da wollten sie oder haben sie gerade eine Hausdurchsuchung gemacht oder wollten gerade eine Hausdurchsuchung machen, irgendwie sowas war. Und er ist da mitten reingeraten, halt mit dieser Einbruchsware und so. So war das, glaube ich, damals. Ja, und da hat er halt dann, war aus 2 Brüchen, glaube ich, war, oder aus 3 Brüchen war, hat er 10 Monate für gekriegt. Hatte ja soweit auch noch keine Vorstrafe. Natürlich, das ist mein bester Junge. Mit dem habe ich voll viel Zeit verbracht. Den mag ich voll gerne. So. Am liebsten wäre ich mit ihm auf einer Gruppe. So, weil das ist, da brauche ich nicht drüber nachdenken, ob ich dem den Rücken zudrehen kann. Der hält mir den Rücken. So, auch wenn er nur so klein ist. So. Passt schon. Weißt du, das Gefühl von Vertrauen war irgendwie doch da, auch wenn man immer groß Probleme hatte irgendwie mit Vertrauen. Aber da war so ein Gefühl der Zusammengehörigkeit halt irgendwie vorhanden. Ne? Es hat mir leid getan direkt für ihn, als ich ihn dann gesehen habe im Gedanken. Noch recht ausgezehrt, so, ne? Weil er ist gerade 3-4 Wochen gerade auf dem Weg der Besserung, so war er auch voll entzügig gewesen und so, ne? Total ausgezehrt. Und der ist ja nur so ein kleiner. Der, wenn er richtig fit ist, hat er, wenn ganz viel wiegt, 55 Kilo, 60 Kilo. Dann ist er aber schon kräftig, ne? Mit der Kilozahl. Und nach dem Entzug und so war der total ausgezählt, weil die kleine Hexe. So eine riesen Narbe im Gesicht und so eine große Nase und so. Ich mag den voll gerne. Also ich mochte den voll gerne. Ich weiß ja nicht, ob es den noch gibt. Ja, im Sommer waren das eben nachmittags, wenn die Sonne da ist und die Bäume gut drauf sind, das ganze Haus, alles ist ruhig und so. Und die liegen da alle nur auf der Wiese. Dann waren wir 2 oder 3 Stunden nachmittags draußen in der Sonne. Auf dem Hof, hinten auf der Wiese. So, heißt du, dann legst du dich dahin auf die Seite vom Bächlein und der auf der anderen Seite und dann quasselst du die ganze Zeit. Weißt du, wenn kein Beamter guckt, kann man sich mal ein Stück Hasch rüberwerfen oder so. Da bei denen war ja immer so, dass da echt, ja, weil das so ein schnelllebiges Haus ist, weißt du, dann, die Kontakte sind nicht wirklich da. Viele Leute von denen, die da hinkommen, werden auch wieder entlassen und so mit einer guten, dauerhaften Connect im Haus oder auf der Gruppe sogar, ist fast unmöglich auf diesem Haus gewesen. Die Strafhafthäuser, die bieten solche Möglichkeiten, dass du da eine Gruppe hast, die halt immer hast, oder 2, 3 Gruppen im Haus, wo immer was zu kaufen gibt auch und so. Und natürlich, wenn ich mir irgendwie ein Stück organisiert habe, so ist mein Freund. Natürlich, ich gehe voll breit in die Freistunde. Junge, sieht das. Ich kann nicht, nee, hab nichts für dich. Das geht nicht. Natürlich teile ich auch. Wenn ich nur 2 Eimerköpfe habe, dann schmeiße ich einen rüber. Und freue mich darüber, dass er nach Einschluss sich richtig einharzen kann. So. Weil ich weiß, sobald er nur einen Krümel schnappt, kriege ich auch die Hälfte von dem Krümel. Egal wie klein er ist. Also bei dem Funktion war das immer gut. Da gab es auch nie dieses, gebe ich jetzt was ab oder nicht? Das kam gar nicht, die Frage kam gar nicht auf. Dem gebe ich auf jeden Fall was ab. Wenn ich einem was abgebe, dann dem. Wir haben drüber gelabert, klar, wir haben uns auch heiß gelabert, ganz bestimmt auch auf der Wiese. Aber konsumiert mit ihm oder dass ich ihm was abgegeben hätte oder er mir, irgendwie, das ist nie passiert. Also wir haben uns kein Heroin hin und her gereicht. Es ging immer nur um Hasch. Er ist auch voll der Kiffer. Ne? Also ihm hat das auch, wenn er auf Cannabis zurückgreifen konnte, war das ausreichend auch für ihn. Also so habe ich das empfunden. Der hat nie Terz gemacht, oh, ich will ein Päcken haben, oder so. Das war ihm auch zu asozial. Mann, als wir angefangen haben, Schore zu rauchen, sind wir über die offene Szene, da saßen die Leute, nur die Leute auch, die offen geraucht haben und so, oder sich dann auch hinter den Autos einen weggemacht haben und so. Und dann sind wir sind vorbeigelaufen, na, pfui, Spinne, angespuckt und so, die scheiß Schore, Junks. Und wir haben noch nicht dieses Empfinden gehabt, auch das, weißt du, das war noch eine Stufe asozialer. Und so ein Päcken hinterherrennen im Knast, muss ich die Blöße geben auch. Du musst dich durchfragen und es sind viele Leute, bis du dann dein Päcken bist, haben mitgekriegt, wie süchtig du bist und das ist ein ungutes Gefühl, den Leuten das zu zeigen. Wenn du draußen das im Stillen an den Leuten überall vorbei machen kannst, besorgst dein Geld, kaufst deinen Stoff, dann ist das ein stilles Ding für dich. Aber im Vollzug, bis du an deinem Päcken bist, haben das ein paar Leute mitgekriegt und stempeln dich sofort ab, weil viele sind auch genügend dabei, die mit Heroin nichts zu tun haben. Ach du Assi, was, du nimmst Heroin? Pfui, geh weg, sprich mich nicht mehr an. Weißt du, es war auch noch irgendwie vom Gefühl her anders. Heute ist mir scheißegal, ob die Leute wissen, dass ich Heroin nehme oder nicht. So, weißt du, aber damals wolltest du ja auch nicht die Blöße geben. Er auf jeden Fall. Es gibt da. Also, das geht nicht. Kann doch nicht auf Heroin sein. Das kann doch nicht wahr sein. So, weißt du, der wollte nicht, dass die Leute das großartig messen. Das gekifft, alles klar. Aber mit Heroin wollte er nicht so öffentlich, nicht in Verbindung. Hätte ich jetzt irgendwie 2 Gramm gehabt, irgendwie still und leise geschnappt irgendwo und hätte ihm ein Päckchen rübergeworfen und gesagt, hier, das ist ein Gramm Show. Hätte er sich gefreut. Na klar, hätte er das konsumiert, ganz bestimmt. Da wäre er so dämlich gewesen wie ich, aber der wollte nicht so über andere Leute, die er kaum kennt und dies und das, sich die Blöße geben, dass er drauf ist oder dass er süchtig ist. So, nach dem Scheiß, ne? Dekra ist genauso. Ich glaube, der hat auch im Knast nicht konsumiert, nur gekifft. Obwohl ich, also so mit dem Ägypter, die Gespräche, die, da haben wir auch garantiert über Rauchen und so gesprochen, aber das war nicht so massig im Vordergrund. Im Grunde waren wir, glaube ich, auch zu der Zeit mal ganz froh, mal in so einem Zustand miteinander zu sprechen auch und dies und das. Der ist ja auch ein sehr geselliger Typ eigentlich so. Und das ist noch was anderes wie in diesem opiatbetäubten Zustand. Sonst haben wir so unsere Zeit miteinander verbracht. Oder affig. Oder irgendwo dazwischen. So, weißt du? Oder bei. Aber so wirklich, so, also relativ viel Zeit relaxed, einfach nur sprechend und sich unterhaltend, hatten wir so vorher noch nicht. Wir haben zwar viel gequatscht, aber auch immer voll dicht halt. Ne? Er hat halt auch viel von zu Hause. Der war sehr traurig, ne? Der wollte gerne nach Hause. Seine Mutter und Vater, und obwohl er so streng ist und dies und das. Und sein kleiner Bruder und so. Und das hatte er halt noch mehr erwischt. Mein Verhältnis zu Mama war nicht so cool, wie wir wissen jetzt. So, und zu der Zeit, da habe ich halt immer wegen, ich habe sie halt angelogen, das Blaue vom Himmel versprochen und. So, und dir war das auch klar irgendwie, ne, schon, aber er hat halt auch regelmäßig Besuch gekriegt und die ganze Zelle voll mit Fotos von zu Hause und dies und das. Also er hätte den ganzen Tag nur heulen können, so, ne? Weißt du, er war schwermütig, wehmütig, so, ne. Und das war halt auch ganz oft Thema, so, irgendwie zu Hause und das Essen von zu Hause. Wie geil meine Mutter kochen kann und so, weißt du. Jetzt zu Hause, wenn er zu Hause war, wollte er es nie fressen, weil er immer voll dicht war auf Opiate und so. Und nee, will nicht essen, aber ein bisschen abgebissen und so, weißt du. So. Die hat ja reingekommen, essen. Ja, essen, da kommt kein Hunger, Mama. Ja, und da hat er geträumt von dem Essen, ne? Ist ihm unter einem Bach das Maul, der Sabber im Maul zusammengelaufen, wenn er an Mamas Küche gedacht hat. So. Ja, sowas war also eigentlich schon dann sehr privat oder persönliche Sachen halt auch, wo man bei ihm dann halt auch mal mehr Emotionen, also auch, und bei mir wahrscheinlich auch, ne? So ist halt einfach passiert, weil man sich gut leiden kann, habe ich bestimmt auch. Bei mir war es halt ein bisschen anders, ne? Was ich dann zu erzählen hatte. Ich, ja, war da auch traurig drum, ne? Dass es ist, wie es ist. Und ich, das war ja auch schon für mich klar, dass ich da irgendwie alle verarsche wieder und so, ne? Ich habe das halt immer zu der Zeit wahrscheinlich dann noch so ein bisschen ins Lächerliche gezogen bei der Unterhaltung, ne? Dieses Gefühl. Und das einfach weggedrängt, mit dem, dass ich mich vielleicht nicht wirklich darüber amüsiert habe, aber das so als weniger schlimm hingestellt habe, so weil es berührt mich gar nicht, tut schon, aber es ist so. Er hat mich schon verstanden, was ich. Er hat ja auch mein Gesicht dabei gesehen, ne? So, ja. Und ich konnte seins sehen, wenn er in meins geguckt hat. Also von daher, war schon Emotion auch immer da. Und Dekra habe ich ja ziemlich wenig nur wahrgenommen. Der war nur kurz. 4 Wochen, 6 Wochen, Haus 9 Uhr, wie ich ungefähr so. 6, 8 Wochen oder so maximal. Habe ich ein paar Mal gesehen. Da war aber so, glaube ich, da war scheiße kalt. Das war kein Sommer mehr gibt, da hatte ich den Sommer. Dass wir draußen immer in Freistunde hinten und so. Und Dekra ist gekommen. Die haben sich, glaube ich, auch noch kurz gesehen. 1, 2 Mal müssen die sich noch gesehen haben. Weil der Gipter ist dann gegangen auch irgendwie. Gegen Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres und die haben sich so 2 Monate vielleicht, haben die sich gestritten, aber der Dekra war dann auf Haus 9, ich immer noch auf Haus 8, aber wir haben uns nicht so viel Kontakt gehabt, seine Gruppe und seine Zelle lag so scheiße, dass man sich nicht abends am Fenster unterhalten konnte oder so und Freistunde, kacke Wetter, geht man nicht unbedingt jedes Mal raus und so, wenn es sein muss, aber dann bist du auch mit nur ganz wenigen hinten im Freistundenhof. Und dann ist schlecht irgendwas austauschen, dann besser über Tag pendeln, von einer Gruppe zum nächsten, von einem Haus zum anderen. So, das ist dann noch einfacher. Weil so sind 3 Beamten draußen und 4 Gefangene und die 3 Beamten gucken ganz genau, was die 3, 4 Jungs da machen. Der ist so ein Eigenbrötler, hat mir ja schon. Scheiße auf euch Gefangene. Der macht immer sein eigenes Ding. So. Du musst ihn gut kennen, dann ist alles gut, aber. So neue Freundschaften im Vollzug schon mal gar nicht, merkst mal. Das ist doch alles assig, so Kriminelle. Was soll ich mich mit euch anfreunden? Ich klau doch selber. Was kannst du schon für ein Freund werden? So, also. Zum Fußball ist er gegangen. Wenn es ums Kicken ging, ist er auch immer rausgegangen. Also, das einzige Mal, dass ich ihn erlebt habe, dass er mit anderen was gemacht hat, die er nicht kennt. Fußball spielen, so, ne? Auch mit richtig Spaß im Gesicht dabei. Aber sonst war er ja so für sich alleine immer. Das war ja draußen schon so und drin hat er das, also im Vollzug hat er das noch mehr gelebt. Und an dem war gar nicht rankommen. Auch nicht psychologisch oder hier einwirken auf den, so schulisch oder pädagogisch oder wie nennt man pädagogisch, ne, auf den einwirken, das hat bei dem auch gar nicht funktioniert. Weil er hat da stumpf seine Monate abgesessen, die er da gekriegt hat, oder sein Jahr, und dann hat er sich verpisst, ja, ist wieder drauf gekommen. Ne? Ja, wenn wir uns gesehen haben, haben wir uns beide natürlich riesig gefreut. Wir haben ja auch eine Verbindung, noch eine andere, das ist dann noch so ein Highlight, auch für ihn, obwohl er eigentlich so ein Kalter ist. So, wenn er dann aus diesem Zwang heraus, sich mit gar keinem abzugeben, dann einen trifft, mit dem er auch freiwillig gerne draußen Zeit verbracht hat. Natürlich ist das ein Highlight, aber es sind immer nur so kurze Momente beim Einkaufen oder so. Zufällig sein Haus ist gerade noch beim Einkauf, wenn unser Haus zum Einkaufen geht. So, weißt du, der Beamte steht schon los, los, los, raus, raus, raus. Die anderen kommen schon, weißt du. Und dann steht man dann gerade noch in dem Getümmel, gibt sich die Hand, Quatsch kurz und sonst was. Viel mehr Kontakt kam da nicht zustande. Er sei denn, er ist mal rausgegangen in eine Freistunde, aber dann wollte er auch ganz gezielt was von mir oder von dem Ägypter oder so, wer halt noch da war, den er wirklich kannte. Ne? So, dann macht er ganz gezielte Ausflüge und dann ruft er, hey, komm mal am Fenster, also, er weiß ja, wo du wohnst. Ist ja nicht so weit weg, so, wenn er irgendwas will. Aber ansonsten hast du ihn kaum wahrgenommen da im Knast. Der zieht sich dann zurück, ne? Wartet die Zeit ab und alles gut. beschwert sich aber auch nicht über Knast oder so. Sie hört sich nicht jammern, gar nichts. So. Sieht aus, als wäre es ihm egal. Ist es ganz bestimmt nicht gewesen, aber so diesen Eindruck macht der grundsätzlich gemacht. Ist mir doch egal. Irgendein Einbruch. Aber was genau kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich glaube, der Ägypter hat sogar auch zwei Brüche, die auf mein Konto gegangen sind, auf sein Konto genommen. Einfach nur abgehakt, weil hatte ich für ihn auch gemacht. Das wusste er bis dato noch nicht, dass ich auch Dinger aufgenommen habe, wo ich genau wusste anhand der Ermittlungsakte, okay, die wissen schon, so, und die wissen nur nichts von ihm. So. Und haben mich aber eingeordnet, anstatt ihn, in diesem Bruch. Und ja, dann habe ich gemacht. Egal, hat jetzt dann im Strafmaß auch nicht mehr wirklich dann immer was verändert. Ne? Also zwei Sachen oder so hatte ich, oder drei Sachen hatte ich auf dem Konto. Und die, wo ich wusste, die hat er, also der Ägypter, der Dekra, hat er das gemacht. Und die habe ich einfach auf mein Konto genommen. Was weg ist weg. Natürlich habe ich den Jungs einen Gefallen getan. Und der Ägypter war genauso eingestellt. Der hat das von Haus aus auch einfach so gemacht. Okay, ist mein Freund, alles klar. Es macht sich nicht bemerkbar großartig jetzt in seinem Strafzusammenzug, weil es 5 Einbruchsdiebstähle oder so ein Scheiß. Und in Ägypten ist ja noch mal eingeflogen und so. Und er hat Straftaten auch auf sich genommen, ne? Von anderen. Also auch von mir, weiß ich. Ja, Dekra ist also ein Eigenbrötler, ne? Der hat nur zugehört, wahrscheinlich gar nichts zugegeben. Alles, was sie ihm beweisen konnten, und sonst leckt mich. Von dieser Zeit vorhabe, aus dieser gemeinsamen Phase, klar. So, und ich war ja auch schon eine Zeit lang weg irgendwie, zumindest als Dekra reingeflogen ist, aber bestimmt auch Sachen, die in dieser Zeit passiert sind, wo ich schon in Haft war. So, aber auch alte Ermittlungen, die sind uns ja 3 Jahre hinterhergerannt, die Sissoko, und hat gegen uns ermittelt. Die hatten Unmengen an Informationen und mögliche Einbrüche, stapelweise Akten von Einbrüchen, die womöglich zu uns gehören. So, natürlich, das hat sich überall immer wieder gekreuzt. So, wie genau kann ich dir jetzt gar nicht mehr sagen, aber es, ja, ich glaube, die Ladenbesitzer untereinander, die könnten das vielleicht noch am besten verstehen. Aber ich im Nachhinein kann ich nicht mehr sortieren, wo, an welchen Stellen sich welche Brüche mit welchen Jungs wie genau gekreuzt haben. Das war immer mal mit dem, mal so, mal so. Ich war auch in einem Laden mit 3 verschiedenen Jungs drin, zu 3 verschiedenen Zeiten. Mal den mitgenommen, mal den mitgenommen, mal den mitgenommen. Weil da ja doch mehr rumlag, als ich in 90 Sekunden greifen kann. Also nochmal 2 Hände dazu, besser. Vielleicht kriegt er etwas mehr geschnappt, dann wird mein Anteil schon wieder etwas größer. Also es ist nur dann profitbezogen. So, ne? Aber es kreuzt sich immer. Klar, das war natürlich Thema. Das war hauptsächlich mit dem Ägypter noch, weil das da noch gerade fast greifbar war noch. Also es war noch nicht so lange her. Als Dekra gekommen ist, war ja schon ein gutes Jahr in Haft. Da war das schon weggearbeitet. Da habe ich mich schon nicht mehr über den geärgert. So, oder auch schon nicht mehr. Natürlich hat man bestimmt kurz angesprochen noch und so. Hast du ihn gesehen oder ist irgendwas passiert? Keine Ahnung. Keiner wusste ja auch nicht, wo der ist, ne? So, also die einzige Möglichkeit, was für mich heute in Betracht kommt, ist, der ist ins geschlossene Kinderheim gekommen. So, also staatlicher Obhut irgendwie, aber nicht in Vollzug, aus was für ein Grund auch immer. Wütend waren wir alle irgendwie, klar. Das ist ein unverzeihlicher Fehler. Trotz Ansage, was soll das, Junge? Bist du dumm? Ist doch normal. Wie kannst du denn die Preisstelle alles sammeln? Mit unseren ganzen Fingerabdrücken drauf, merk's mal. Was soll der Scheiß? Also das ist wirklich ein dummer Fehler. Trotz der Ansage. Ja, und klar bist du da halt sich drauf. Bist du doch auch zu Hause. Selbst bei deinen Leuten ist so heilsig. Deine Mutter hat dir 20 Mal gesagt, bring den Müll runter und dann kriegt den Hals auf dich. So, weil du den Müll nicht runterbringst. Und ja, 50 Mal gesagt, entsorgen. Entsorgen, vernichten, verbrennen oder wegspülen oder was weiß ich. Entsorgen auf jeden Fall. Nicht nachvollziehbar entsorgen. Ja. In seinem Bettkasten gelandet alles. Voll dämlich. Ja gut, aber was willst du dich da auch lange drüber ärgern? Weil du hast den Fehler nicht gemacht und ja, du musst dir dann einfach eingestehen, dass du dir einen falschen Partner ausgesucht hast für so eine Aktion. Oder dass du den Menschen nur vor den Kopf gucken kannst und dass alles Mögliche immer zu jeder Zeit passieren kann, mit dem du gar nicht gerechnet hast, weil du vollkommen von einem anderen Ding überzeugt bist. Du bist dir sicher, die Preise sind in Sorge. Da kannst du durchsuchen, finden die sowieso nichts. Dann kommen mit Müllsäcke weißes Preisgeschilder wieder aus der Bude raus. So, weißt du? Ja, wir müssen was anderes machen. Wir müssen ein bisschen besser aufpassen, wenn wir was machen. Und so versuchen, offensichtlich dämliche Situationen zu vermeiden, weil das ist erstmal Standard so. Und wir waren ja schon sehr gut. Also es war ja nicht so, dass wir jetzt unter den Einbrechern die Volldeppen waren, so, ne? Oder unter dem, was wir gemacht haben. Wir waren schon ziemlich gut und sehr organisiert dafür, dass wir so junge Süchtige waren, ne? Aber da gab es natürlich immer noch was zu verbessern. Und wie gesagt, wir haben beide gesunde Ohren und wir verstehen, was denn gesprochen wird. Wenn nicht, frage ich nochmal, wenn es mich interessiert. Was hast du gerade gesagt? Ach geil, ist ja ein guter Tipp. So, also man kriegt Informationen automatisch. Also selbst wenn mein Raum sehr klein war und im Vollzug noch beengt war durch den Sondervollzug und hinten Freistunde und weniger Kontakt zu anderen Gefangenen als Normalgefangene, hast du trotzdem eine Unmenge an Informationen über die Monate und Jahre, die dir bei späteren Straftaten auf jeden Fall helfen. So, das ist einfach so. Du erinnerst dich dann, ja, mach das nicht. Der hat 3 Jahre dafür gekriegt, mach das nicht. Vermeide das jetzt und geh einfach jetzt raus aus dieser Situation oder mach das so anders, dass es funktioniert. Ja, und dann, alles klar. Solche Dinger bleiben haften. Weißt du noch, hat er erzählt. Stehst du dann da in der Situation und wenn es dir rechtzeitig einfällt, freust du dich, lachst dich kaputt, hier auch sauber, ja, 3 Jahre gesessen, mir nicht, sauber, alles klar. Also das geht automatisch, du kommst da auch nicht drum rum um diese Information. Also wenn du nicht einfach komplett abschaltest und mit gar nichts zu tun haben willst, dann kommst du an Informationen einfach nicht rum. Und natürlich ist da ganz viel Müll dabei, aber der sortiert sich auch, wenn du logisch drüber nachdenkst, von alleine aus. Ganz viel geht gar nicht, was viele Jungs da erzählen, was sie nicht alles Tolles gemacht haben. Und. Ja, das zeige ich mir mal, Junge, wie das geht doch von der Theorie her schon gar nicht. Wie soll das denn in der Praxis laufen? Keine Ahnung, was sie sich da ausgedacht haben, wie sie da eingebrochen sind oder wie sie die und die Straftat. Das sind ja die herrlichsten Geschichten dabei. So, manche sind kaum zu glauben, aber wirklich so gelaufen. Das ist noch ein Unterschied. Manche Geschichten, das... Da muss man drüber schmunzeln, weil so viel kriminelle Energie und Fantasie, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen oder so. Oder erstmal sacken lassen, Alter, was für ein geiles Gestell der da hingestellt hat, um an Geld zu kommen. Ohne wirklich jemanden zu betrügen und so. Da haben die Schützen, also unglaublich, wie viel Fantasie dahinter steckt und auch Vorbereitung und. Also das ist ja nicht alles nur Bullshit. Im Vollzug mit Weihnachten, da habe ich das angefangen abzulehnen. Vorher fand ich Weihnachten und so auch immer ganz toll, bevor ich im Knast war. So, aber da, das ist komisch. Das sind so die gefühlt schlimmsten Tage, fand ich das. Mein Geburtstag habe ich vergessen, 3-mal oder so im Vollzug. Dann kam irgendwie 1-2 Tage verspätet, weil oder auch mal 4 Tage verspätet, weil im Vollzug kann das mal dauern, bis du deine Post pünktlich kriegst, also im Normalfall. Dauert das, eine Gerichtspost ist pünktlich, aber Privatpost kann auch mal liegen bleiben irgendwie. Ach, du hast ja noch einen Brief da. So kommst, weil du zufällig mal nachfragst, ob Post gekommen ist. So, und dann habe ich immer so 3-4 Tage später festgestellt, oh, ich habe Geburtstag gehabt, ist schon vorbei. So, wenn Mama dann eine Karte geschrieben hat oder Brief geschrieben hat oder so zum Geburtstag. So, es kommt ja nicht immer pünktlich an. Steht ja auch nicht drauf. Zum Geburtstag muss pünktlich sein. Interessiert auch keinen. So, also für mich. Es war ja auch so geplant, dieses Gefühl abzuschalten, ne? So mit der Droge. So, ich weiß, dann geht mir das am Arsch vorbei, das Weihnachtsgefühl. Und ja, man fühlt sich auch sehr einsam. Es wird um 10 hell und um 3 dunkel. Alter, das ist voll deprimierend, die Zelle. Selbst wenn es einigermaßen schick eingerichtet ist, ist es immer deprimierend dann. Jede Gruppe hat einen Weihnachtsbaum gekriegt und so einen Scheiß und so. so wirklich Bock hat von den Jungs keiner, aber ja, da kommen damit schön aus, sie kommen im Gruppenraum da ein bisschen weihnachtlich dekoriert und so, prima, natürlich hat er jeden Scheiß von zu Hause mitgebracht, alles, was seine Frau wahrscheinlich aussortiert hat vom vorletzten, vorletzten Weihnachten, den haben wir dann gekriegt, alles, was noch nicht zerbrochen war, so, aber nicht mehr vollständig, alles im Set, so, komm, hängt alles da, bunt an dem Baum, fertig, freuen sich die Jungs. Ja, dann kriegt jeder Gefangene, kriegt irgendwas aus und hier, zumindest wenn du zur Kirche gehst, dann drin sind hier irgend so ein halbes Päckchen Tabak oder ein Päckchen Tabak und Blättchen, Feuerzeug und ein bisschen Kaffee und so ein Scheiß drücken sie dir dann in der Hand. Oh. Also sowas kriegst du dann halt, ein paar Weihnachtsschokoladenmänner und ein paar Weihnachtskugeln und so ein Kram aus Schokolade. Sowas halt. Es gehört halt dazu, das ist Sitte und das gehört. Deutschland, da wird Weihnachten gefeiert und auch im Knast wird Weihnachten gefeiert. Ob dir zum Feiern ist oder nicht, interessiert ja nicht. Es ist Weihnachten und da steht ein Baum und alle tun so, als wäre alles gut. Oder wenigstens nicht ganz so schlimm. Ja, und natürlich gehe ich zur Weihnachtsmesse. Wann komme ich denn, wann bin ich das letzte Mal, wenn es dunkel war, draußen gewesen? Ich kann mich jetzt einmal im Dunkeln über den Hof laufen. Also natürlich gehe ich zur Weihnachtsmesse. Einfach nur, um auch Leute zu treffen, die ich sonst nicht treffe. Und noch das letzte Stück Dope hin und her zu tauschen oder was weiß ich, ne? Bevor es wieder in Einschluss geht. Jedes Haus wurde dann einzeln, die Leute, die rüber wollten, da war auch noch kein Gruppeneinschluss. Ich weiß nicht, ob das Pflichtprogramm war oder so, aber nee, das wären zu viele gewesen. Von unserem Haus waren eine ganze Menge Leute dann in der Messe. So, und ja, natürlich habe ich die schon bewusst erlebt. Und danach, ich habe mich ja schon auf den Einschluss auch gefreut. Klar haben wir mitgesungen. Wir haben alle mitgesungen. Natürlich, keine Gesangsverweigerer. Ne, klar. Scheiß Weihnachtslieder da getrellert. Also mehr schlecht als recht. Also auch mehr gelangweilt und so. Hauptsache da ist ein bisschen Volumen. So. Und zwischendurch hält man sowieso die Klappe und quatscht kurz mit dem Nachbarn oder mit dem da vorne. So, und dann tut man wieder so, als wenn man mitsingt oder singt ein bisschen mit. Und, na klar. Ist ja auch eine Messe und da sind ja tatsächlich auch ganz viele Honks dabei oder einige Honks dabei, die das da ernsthaft da durchziehen, was da gerade passiert. Für mich ist Kirche immer nur ein großer Spaß. So. Also das nehme ich in Kauf als Ausflug in der JVA, aber ich würde mir freiwillig so keine Messe mehr geben. Ich weiß nicht, das ist nicht mein Ding. So, das langweilt mich total. Kriege ich nach 5 Minuten einen Anfall. Kann da auch nicht ruhig sitzen bleiben. Aber so mit den Jungs, darum geht es ja dann eigentlich, ne? So, das ist dann das Weihnachtsgeschenk, diese Zusammenkunft da in der Kirchenhalle mit 150 anderen Gefangenen von anderen Häusern. Die kommen auch, um Geschäft zu machen da. Deswegen ganz total ist Tauschbörse aktiv. Da geht viel Weihnachten immer. Und dann halt auch mal sowas wie Koks oder was weiß ich, ganz speziell bestellte Tabletten oder so, keine Ahnung, auf was die dann da alles abfahren und sich bestellen lassen können. Dann gibt es Leute, die sich dann genau auf diese Feiertage vorbereiten. Und dann vielleicht auch nur Weihnachten und Silvesterstoff verkaufen. Aber dann bunt, Tüte, kannst du ja aussuchen. Muss halt bestellen. Und dann trifft man sich bei der Messe. Okay. Aber für mich war dann immer nur Hasch wichtig. So. Und halt das mein Päckchen, was ich mir bestellt hatte. Rockwood kam vom anderen Haus, deswegen konnte ich nicht vorher drauf zugreifen, weil ich war ja fickrig schon 3-4 Tage. Aber es war bestellt, alles klar, er sagt, kein Thema. Messe, mache ich sowieso viel mit deinem Haus. Treffen wir uns in der Messe. Hatte ich auch direkt beim Reinkommen, hallo, klatsch, mein Päckchen. Bezahlt war schon. Wie auch immer ich das bezahlt, ich weiß gar nicht, wie ich das bezahlt habe. Ein bisschen Bargeld geschnappt irgendwo und 2 Päckchen Tabak oder so, ne? Irgendwie so ein Scheiß habe ich dafür ausgegeben. 20, 30 Mark und ein bisschen Tabak. Und ein gutes Päckchen fertig gemacht. Also den Abend nach der Messe war meine Messe. Also, da hat mich gar nichts mehr gegeben. Ich war die ganze Nacht wach. Du bist ja, wenn du voll dicht bist von Opiate, du hast zwar die Augen zu, sie sehen alle aus, als wenn sie pennen, aber du bist wach, Kopf ist aktiv. So, du hörst alles und so kriegst du am Rande mit. So ein Dämmerzustand dann einfach. Alles gut. Ab und zu kratzt man sich mal am Sack. Und dann ist das gelaufen. Und da bin ich todmüde, scheiße auf den nächsten Tag, so, weißt du, bin ich fertig von dem Turn. So, esse ich vielleicht eine Kleinigkeit, wenn ich was runterkriege nach dem Opiat. Dann ist der nächste Tag eigentlich auch noch so, dass dann das Wache breit sein soll. Also, habe ich noch so Nachwehen, also der zweite Tag, den nehme ich eigentlich noch so vom Turn ein bisschen mit. So noch diese Suchtdruck ist weggefallen, so, man entspannt sich so ein bisschen dann halt. Ne? Dieses entspannte Gefühl ist dann noch am nächsten Tag auch noch da. Wenn du nicht drauf bist und einmal konsumierst und so, ne? Dann zieht sich das bis zum nächsten Tag so rein. Ja, das war dann mein Weihnachten. Da habe ich bestimmt auch noch 2-3 Eimer drauf geraucht. Auf das Päckchen. Also, da kann ich mich gut dran erinnern, da war ich ganz schön breit. Ja. Ich habe die ganze Zeit befürchtet, es ist zu wenig, weißt du? Was ich, meine Portion, die ich da bestellt habe. Ich die ganze Zeit so, oh, das langt doch gar nicht, das langt doch gar nicht. Ich habe noch Hasch besorgt und dies und das. Und so. Das die Hälfte weggeraucht, einen Eimer geraucht. So, dann saß ich schon mal eine Stunde da oder so. Bis ich dann überhaupt, ach, okay, du hast noch was. Kannst du noch ein bisschen rauchen? Noch ein bisschen geraucht, noch einen Eimer geraucht. So, irgendwann mal kurz vor Aufschluss habe ich dann die Folie ins Klo geschmissen und war fertig. Noch einen Eimer geraucht, durchgelüftet, abgelegt. Und dann auch noch ein paar Stunden so vor mich hingegeiert, so im Bett. Es ist ja Feiertag, ist ja nichts los, keiner erwartet irgendwas von gar keinem. Erste, zweite Weihnachtsfeiertag. Alle Türen werden aufgeschlossen auf die Gruppe, alle bleiben bis mittags liegen. Essen kommt auf Haus. Brauchst dich gar nicht bewegen, weil also du stehst dann nachmittags irgendwann auf, gehst duschen, guckst mal, was dir zu essen, aber nee, will ich nicht essen, so, machst dir ein Brot oder so und legst dich wieder hin. Man weiß schon, dass es kacke ist, dass es eigentlich gar nicht cool ist, ich habe so lange nichts genommen, bleib doch. So, aber dieses sich hingezogen fühlen war zu der Zeit noch viel stärker. Also Suchtdruck war dann richtig vorhanden, ganz massig. Der hat sich auch wie behindert, wie ferngesteuert bin ich dann. So, sobald diese Situation einsetzt, wenn ich das heute auch noch registriere und so, also vor ein paar Jahren noch, wenn ich auch Rückfälle hatte, und dann ist das setzt mit einmal aus. Und ich weiß genau, ich muss über mich selber lachen, weil ich weiß, was machst du jetzt? Bist du blöd oder was machst du? Aber ich gehe trotzdem über mich selbst lachen in die Situation rein und ärgere mich und alles gleichzeitig. Das ist ganz komische Anhäufung von Emotionen. So, und ich kann das dann gar nicht richtig dirigieren, so, ne? Und damals war das so massig, da habe ich nicht mal ansatzweise versucht, das lenken zu können. Ich habe mich dann einfach dem hingegeben, so diesem Gefühl, ne? Suchtdruck ist ganz perverse Emotion. Das Gefühl habe ich dann 3, 4, 5 Tage, so diese freudige Erwartung, wie ein 5-Jähriger an Weihnachten unterm Baum, der sich auf seine Geschenke freut. So eine Emotion, kack mir gleich in die Hose vor Aufregung, weil so eine Emotion, so freut man sich da drauf. So, obwohl man weiß, dass es scheiße ist. Trotzdem, ne? Da wusste ich noch nicht, da habe ich mir das ja noch alles schön geredet. Da hatte ich ja noch nicht ansatzweise das gesagt, das wäre alles scheiße. Ne? Ich feiere das und ich mache das auch wieder, garantiert. Genau so. Und ja, das ist eine ganz komische Emotion, das mit auch wenn man lange abstinent war, obwohl man nicht wollte. Also, man hätte ja nicht frei, also ich hätte ja nicht freiwillig aufgehört, hätte nämlich nicht verhaftet. Hätte ich ja weitergemacht, bis sie mich dann vielleicht irgendwann verhaftet hätten oder ich gestorben wäre oder sonst was. Hätte ja sein können, die erwischen mich nie. Theoretisch hätte das sein können. Dann hätte ich immer so weitergemacht. So, und diese Zwangsunterbrechung, die hat natürlich die Gier nur angeheizt. So, weißt du, man war wieder fit, hat sich gut gefühlt, aber der Kopf war schon gefickt, ne? So, der Körper hat sich gut erholt, aber der Geist noch lange nicht. So, der war immer nur auf der Schiene, yo. Geil. Ist sofort drauf angesprochen. Kam das Thema auf, heiß. Sofort das Feuer an. Ich habe ja dann erstmal das Ventil einmal gelüftet, ne? Dann, also diesen Ansatz direkt dann weiterzumachen, der war nicht da. Sofort. Irgendwann, wenn diese Situation schon wieder Wochen oder Monate ins Land gezogen war und wenn dann wieder das Gespräch drauf kam, aber so. Am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag hätte es mich drauf angesprochen, so, und gar geil, komm, lass noch ein bisschen Geld zusammen machen, da oder hier was managen und dies und das und noch voll den Aufstand machen, um noch was zu besorgen. Nee. Ich habe mein Ventil einmal gehabt jetzt. So, das ist mir zu aufwendig dann und fällt mir dann so, ist mir damals auch schon so, nee, das muss nicht, das ist zu viel, ich will auch nicht süchtig im Knast sein. Das geht doch gar nicht so. Weißt, ich will nicht draufkommen, auf gar keinen Fall. Das war eine Ausnahme und gut. So, und es ist ja im Grunde auch im Vollzug immer bei, also Opiatkonsum immer bei Ausnahmen geblieben. Es ist ja nie so, dass ich viele Tage am Stück oder so konsumiert hätte im Vollzug. Selbst auch beim letzten Mal in Lingen hätte ich die Möglichkeit gehabt, über Tage auch mitzurauchen. Habe ich auch nicht gemacht. Der hat dann geraucht, wenn ich nicht in der Zelle war. Dass der nachher sehr breit war, war mir scheißegal. Wir haben auch genug Hasch gehabt. War auch voll breit. Aber nicht auf Opiat halt, ne? Den habe ich auch ein, zweimal genascht, so, aber ich hätte immer tagelang mitmachen können. So ist das ist dann nicht, nee, das wollte ich nicht. Also draufkommen im Knast geht gar nicht. Habe ich dann ja bei meinem Zellengenossen gesehen, ne? 4-5 Tage durchgemacht, ne? Ballert dann auch. Ja. Voll Durchfall. So, ja, siehst du. Ich meine, mir passiert das auch, aber nicht im Knast komme, bin ich noch nie drauf gekommen. Selbst mit dieser Möglichkeit nicht. Und, ja. Weiß nicht, irgendwas hindert mich daran. Finde ich aber auch nicht schlimm, finde ich gut. Also ich meine, das ist jetzt schon ewig her, das letzte Mal, aber so im Knast hat mich das eigentlich immer davor bewahrt, im Knast auch drauf zu kommen. Und das ist ja durchaus im Bereich des Möglichen, in jedem Knast drauf zu kommen. Ja, das habe ich mir immer ausgeredet, laut auch ausgeredet. Das habe ich den Jungs auch gesagt, nein, das mache ich nicht. Also das kommt für mich nicht in Frage. Ja, aber jetzt mal naschen, ja klar, so, weißt du, ich habe mir die Tür halt offen gehalten. Klar will ich was machen, aber ich will nicht draufkommen. Nicht hier, dass mir das draußen passiert, das habe ich nicht drüber nachgedacht, aber das muss mir eigentlich auch klar gewesen sein. Also heute ist mir vollkommen klar, dass ich mit diesem Mal aber nicht draufkommen wieder, das funktioniert nicht. Das funktioniert aber erstaunlicherweise bei mir von Anfang an im Vollzug. Sobald ich eingesperrt war, habe ich dieses, ja, einmal so, aber dann, also keinen Dauerzustand. Der Konsum von Opiat, weil das auch, das ist noch viel mühseliger, dieses Geld im Vollzug aufzubringen als draußen. Die Tür ist zu, Mann. Was soll ich denn machen? Ich kann nur mich auf andere Leute verlassen und managen. So, und da hatte ich auch keine Position für. Das war nicht meine Position. Das war auch später nicht meine Position, weil ich aber auch dann später für mich völlig klar war, mit Opiate, sowas mache ich halt nicht. Ne? Deswegen habe ich mich auch nie um solchen Stoff gekümmert. Und für mich war immer klar, nein, draufkommen im Knast ist nicht. Damals habe ich das sogar als Leistung sogar für mich empfunden, wie ein Schritt, als wenn ich einen Schritt gemacht hätte. So dass ich das auch geschafft habe, ne? So auch über diese vielen Monate, auch wenn immer wieder ein Angebot da war, auch dann auch, ja, weil der Aufstand und das ganze Paket war mir einfach dann zu viel irgendwie. Immer. Ah, jetzt müsste ich dahin, da mein Hasch tauschen gegen Geld, weil der will kein Hasch haben und dies und das und dann über Pendel und 3 Tage warten. Oder wenn er auf einem anderen Haus liegt, bis ich an den rankomme, 2-3 Tage warten oder sonst was. Also das ist mir viel zu langwierig. Ich habe jetzt Bock, dann will ich jetzt konsumieren, aber frag mich nicht, willst du in 3 Tagen was machen oder so, oder morgen früh oder so, weil wir jetzt gerade keine Möglichkeit mehr ist, aber morgen früh auf dem Weg zur Arbeit oder so, kann ich eben unter dein Fenster kommen, lass Pendel runter. So, also das ist mir alles zu dämlich. Und Hasch funktioniert einfach schneller und flüssiger auch, und es war immer also leichter verfügbar und dafür für mich ausreichend im Vollzug. Ich wollte auch kräftig bleiben, bin ich ja ehrlich, ne? Also ich wollte körperlich fit bleiben im Vollzug. Ich wollte da kein Lappen sein. Ich wollte nicht nur 60 Kilo wiegen oder 55 Kilo wiegen und so eine Arme haben. Das wollte ich nicht. Und das, ja, keine Ahnung. Wollte halt wenig angreifbar sein. Den anderen Portugiesen, den kenne ich schon von draußen. Den habe ich mit dem Ägypter zusammen kennengelernt. Der Ägypter und ich waren nachts unterwegs. Irgendwie waren also schon kurz vor affig und waren hart unter Gelddruck. Ne? Haben geguckt, was wir machen können. Sind halt auch durch den Bahnhof, haben immer wieder geguckt, ob wir Leute sehen, mit dem man vielleicht gut kann oder den man vielleicht dann auch beklauen kann oder sonst was, ne? Einfach um Geld zu machen. Und gehen im Bahnhof unten in die U-Bahn-Station hinten, wo die Bahn nach Langenhagen und so damals gefahren ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da alles heute für Stationen sind. Und sind auf dem Bahn, gehen über das Bahngleis, wollen hinten beim Raschplatz wieder hochgehen. Und der Ägypter kannte den Portugiesen schon. Auch Szenejunge. So ein großer, dicker, mit so einem Schnurrbart und so ein ganz lustig, also ein geselliger Typ. So ein Bär, weißt du? So ein gemütlicher. So, aber auch voll drauf, ne? Und ist zur Arbeit gefahren. Von morgens um 3 oder 4 ist er zu so einer, halb 3, 3, halb 4 vielleicht, ist zu so einer Großbäckerei, die so kleine Filialen beliefert, gefahren. Da hat er gearbeitet. Und wir nichts Besseres zu tun, alles klar. Der hat Stoff, haben wir schon mitgekriegt, auf dem Bahnsteig, alles klar, mit eingestiegen. Sag, komm, der hilft uns. Ja, alles klar. Okay. Wir mit dem in der Bahn, Hallo gesagt und so, kurz vorgestellt, so, ja, ich bin der und der. Ja, er hat nicht gesagt, ich bin eine andere Portugiese, aber er hat sich halt vorgestellt. Ne? Und der hatte, weiß nicht, 12, 13 Stationen zu seiner Arbeit und haben wir lange genug Zeit gehabt und hat er uns original. Der hat 2 5-Gramm-Beutel gehabt, hat aber dazu gesagt, auch die Show ist nicht so cool, also brauchst du eine ganze Menge von, bis es dir einigermaßen geht und so. War ein Fehlkauf von ihm, er hat viel zu teuer bezahlt damals, ne? Hat sich halt geärgert, aber war so kulant und hat uns original geholfen. Er mochte den Ägypter gern, ich war ihm wohl auch sympathisch, ne? Hat er uns einen 5-Gramm-Beutel geschenkt, ne? Hat er 400 Mark für ausgegeben oder so, hat sich voll geärgert über die Pratze, ne? Und ja, wie ihn zur Arbeit begleitet, ne? Da auf dem Bello bei ihm auf dem Scheißhaus auf Arbeit auf unserem Bleche geraucht, 2, 3 Stunden. In der Zwischenzeit mit seinem Vorgesetzten da gelabert, auch einer am Löten und am Koksen, der Typ so, ne? Hat er gefragt, ob wir nicht da arbeiten können. Ich habe original dann über 5 Tage oder so bin ich da hingefahren und habe da gearbeitet durch den. So habe ich den kennengelernt. Und dann habe ich den draußen immer wieder getroffen, bis wir dann halt beide uns im Knast wieder gesehen haben. Der ist auch Haus 8 gelandet, aber der ist vom Sondervollzug relativ schnell in Normalvollzug unter Etage verlegt worden. Ne? Ist dann in die Küche arbeiten gegangen, ist ein richtiger Arbeiter halt auch. Ne? So, der war das gewohnt, immer arbeiten zu gehen und so, auch draußen, auch wenn er drauf war. Und ist halt im Knast sowieso arbeiten gegangen. Immer in die Küche, voll die Wampe sich angefressen wieder und so. Voll der Dickmops. Aber der war cool, der hat Spaß gemacht, der Junge. Ja, und mit dem hatte ich ein recht gutes Verhältnis, also ziemlich freundschaftlich auch. Und der hat dann auf Fass 8 irgendwann Freigaben gekriegt und ist dann in den Tagesausgang gefahren. Erst begleitete mit Beamten irgendwo Eis essen in Hameln und so wieder rein. Und so über die Monate wurde das immer mehr. Ne? Dann hat er Übernachtungen, dann hat er Wochenende gehabt und so. Und der hat immer was mitgebracht, der hat immer Stoff mitgebracht, der hat auch immer Geld gesammelt. Ist eigentlich auch eine arme Sau, hat aber immer Geld gesammelt von den Jungs. Und seine Provision vorher ausgehandelt und der ist auch gut kräftig und so, der gibt dir, also der ist korrekt, ne? Was abgemacht ist, kriegst du auch, aber der behält hundertprozentig das ein, was abgemacht ist, ne? Von dem Stoff. Und je mehr Geld du gibst, umso besser für ihn, ne? Ja, und der hat dann halt immer den Lastenesel gespielt für 3, 4 Jungs aus Eigennutz, ne? Hat er selber angeleiert, weil er sonst kein Geld gehabt hätte. Und hat immer richtig dick Hasch mitgebracht, viel Schuhrauch immer mitgebracht, so 20, 30, 40 Gramm, 50 Gramm, halbe Platte Hasch und so, ein bisschen Koks, paar Tabletten und so. Der hat immer bunt, der war auch so polytoxisch, ne? Immer alles, was tönt und so viel wie geht, ne? Ja, und er ist immer öfter rausgegangen und irgendwann habe ich ihm Geld mitgegeben und er ist zum Kollegen und hat für mich, weiß nicht, 15, 20 Gramm richtig gute Bolle abgeholt. Wollte er mir mitbringen. Hat er mir auch mitgebracht. Aber alle wissen, wenn der aus dem Ausgang kommt, der hat Stoff dabei. Und wenn an sein Fenster gependelt wird, ist hundertprozentig Stoff in dem Pendel. Und kannst du nicht deine ganze Ware abends so quer einmal über die Front von dem Haus ziehen. Du weißt nicht, du kriegst es nicht mit, wo es reingezogen wird. Und zack, abgeschnitten, Fenster zu. Weißt du, dann ist dein ganzer Stoff weg. So. Und wenn der Falsche da schnappt, so, dann kriegst du es auch nicht wieder. Ne? Ja, und wir dann halt vorher schon abgemacht, also bevor er wiedergekommen ist schon, weil er kommt, wenn Einschluss ist. Ich bin schon im Einschluss. Wir können uns nicht mehr in die Hand geben oder sonst was. Wir müssen es über Pendel machen. Abgemacht, dass er mir nur so ein 3/4 Gramm oder 1 Gramm da reinpackt, abbricht von meinem Anteil, ne? Und ich nur dieses kleine Stück für den Abend. Nächsten Tag können wir uns irgendwie schon sehen, kommen wir schon aneinander. Hat ja auch alles geklappt. Mein Pendel kam oben an, ich mir ein paar Almungen geraucht, voll gut mit dem gelabert, es war schön warm, ne? Am Fenster gesessen, mit dem geredet, so. Die anderen Fenster gingen schon nach und nach zu, war 1 Uhr, halb 2, 2. Ich höre gar nichts mehr von ihm, er antwortet gar nicht mehr. Ich denke, ne? Ist ja eingepennt. Ich immer wieder, ey, sein Name halt gerufen und so, ne? Keine Antwort. Und du musst dir vorstellen, du hast da so komische Holzstühle wie in der Schule, also mit Metallrahmen, aber so eine Sitzfläche wie in der Schule und so eine Rückenlehne. Und in die Gitter zwischen die Fenster kannst du diese Vorderbeine des Stuhls einhängen. Und dann hast du wie so einen Hängestuhl, kannst die Beine durchs Gitter und dann hängst du so im Gitter. Das ist ganz bequem. Sitzplatz, Fensterbank ist dein Abstellplatz für Aschenbecher, Kaffee, Zigaretten oder Trinken und so. Und so haben wir da gesessen und gelabert. Und ich habe nicht keinen Spiegel genommen. Hätte ich mir im Spiegel geguckt, hätte ich gesehen, dass ein Bein noch draußen, halbwegs draußen hängt. Aber nur so ein Stück, der Fuß guckte nur noch so raus. Hat sich eine Überdosis geballert, der Idiot. Der die ganze Zeit schon, war mir schon klar, dass er knallt, ne? Irgendwie oder Schore raucht oder Koks zieht oder so nebenbei, weil er war voll am Leinen schon die ganze Zeit abends am Fenster. Und der hat dann nicht nur geraucht, der hat sich einen Druck nach dem anderen gemacht. Cocktails, Schore Koks, paar Tabletten dazu, Schore Koks. War ja schon lange nicht mehr so gewohnt, ne? Solche Mengen. Da hat er sich irgendwann, tack, war weg. Umgekippt, aus seinem Stuhl rausgefallen, mit dem Kopf hinten auf die Heizung einmal aufgeditscht, so von unten an die Heizung und dann ist so hängen geblieben, die Beine voll verdreht im Gitter und hat Glück gehabt. Er hat original so viel Glück gehabt, dass er in der Küche arbeitet, weil die früher Aufschluss haben wie alle anderen, weil die früher geholt werden, dass er im Notarzt ihn noch wiederbeleben konnte. Ne? Also hätte er normal zur Normalzeit um 6 Uhr oder zwischen 6 und halb 7 seinen Aufschluss gehabt, wäre er tot gewesen. Ganz Blut ist auch die ganze Nacht in den Kopf reingelaufen und so, ne? Der hing da die ganze Nacht. Und ich werde am nächsten Morgen wach. Ich denke, was ist denn hier los? Auf dem Hof, voll Trarad, Krankenwagen steht vor der Hütte. Ich denke, nein, was erst auch, was mir eingefallen ist. Was soll das? So, habe ich mir schon gedacht, dann, dass der für ihn ist, ne? Der Krankenwagen. Weil kam plötzlich nichts mehr und dann war mir auch mit einmal klar, was da gestern Abend gelaufen ist, mitten in der Nacht, warum der nicht mehr geantwortet hat und so. Ja, dann war er irgendwie 3-4 Tage nicht da, also haben wir abgeholt mit dem Krankenwagen, ne? War 3 oder 4 Tage nicht da und dann ist er wiedergekommen, sah aber fix und fertig aus, ne? Richtig fertig. So einen Nachholbedarf gehabt und hat sich direkt weggeschossen dann in der Nacht, ne? Immer noch gieriger. Der war voll gut drauf. Der wollte nur ein bisschen Spaß haben. Das war nicht sein Plan, sich wegzumachen. Das wollte der nicht. Also, ich glaube, das ist bei den wenigsten Überdosen der Fall, dass die Leute sich wegmachen wollen. Die wollen nur, es gibt ganz viele, ich habe das auch später dann noch erfahren, also nach Hameln, bis Exitus, bis sich die Augen verdrehen. Dann ist gut, bis du dich lang machst. So muss der knallen, das, was du dir wegmachst, sonst hat das keinen Wert. Ich kenne genug so eine Leute, die so süchtig sind, die dann, ja, die so turnen, bis nicht mehr geht, bis wirklich gar nichts mehr geht. So, und genau auf dieses Level, kurz davor, das ist das gewünschte Ziel. Also man nimmt das schon unterbewusst in Kauf, aber nicht, weil man sich töten will, sondern weil man dieses Gefühl haben möchte. Das ist so ein ganz, das ist irgendwo zwischen Himmel und Hölle. So, das ist voll abgefahren. Ganz gefährlich. Aber, ja, da gibt es mehr als genug von. Und er ist auch so einer. Oder war so einer, ich weiß ja nicht, was mit ihm ist. Aber der ist damals genauso gewesen, auf jeden Fall. Bis Obergrenze. Ja, das haben die Beamten, das ging ja auch rum, das war eine Geschichte, so, das ist ja eine Knaller, den erzählt man sich in Haft. Natürlich, Beamte wie Gefangene. Klar, die Beamte haben ihn da rausgezogen morgens, die aufgeschlossen haben. Aber das war ja auch klar, das konnte man sehen an seinen Beinen noch, wie der da gehangen hat. Es war ja alles abgeschnitten, es war blau alles und so an den Stellen, wie der eingeklemmt war und so. Ne? Schädel hinten offen, richtig dicke Platzwunde und so rasiert und ganz blassfach und eingefallen. Und so, weil das eigentlich so ein Knaller war, das hat den voll mitgenommen, der sah aus wie tot auf Latschen danach, ne? Ja, hat ihm auch direkt nochmal 10 Monate oder so eingebracht, die ganze Geschichte. Der Drogenfund natürlich, lag offen da. So, die hätten aber auch gesucht. Mann, die Pumpe lag noch da, das Band noch um Arm und so. Es war offensichtlich, was da gelaufen ist. Mitgekriegt habe ich das auch nur wenige Tage vorher auch. Ich habe Sherry erwischt, wie er gesägt hat. Am Flurfenster. Wenn du so vom Gruppenraum diese große Holzschiebetür aufmachst und auf den Flur gehst, wo die Zellen sind. Und die Küche und die Dusche und so. Da ist hinten geradeaus ein Fenster. Und das ist ein, in der Küche und im Wohnzimmer hast du keine Gitter, sondern so Panzerglasscheiben. Nee, in der Küche hast du auch normales Gitter. Und am Flurfenster hast du ein Gitter. Das sind so die einzigen Nichtzellen, also öffentliche Fenster, also für die ganze Gruppe zugänglich so. Ne? Also im Zellenfenster sehen ist, ja, das Zellengitter zu zerstören, haben wir schon festgestellt, ist eine dämliche Aktion, wenn es nicht klappt. Aber das Flurfenster kann jeder gewesen sein, weißt du? Also wenn sie dich nicht dabei erwischen, sondern nur nachher feststellen, da ist ein Schaden oder so, dann das ist ein gut gewählter Platz für ein Fluchtfenster, so ein öffentliches Fenster. Und ich will in meine Zelle gehen und diese Schiebetür, die macht ja auch Krach so und er hatte die eigentlich auch richtig rangeschoben, aber da war so ein schmaler Spalt, bin ich einfach so durch, habe die Tür gar nicht großartig bewegt oder er hat mich nicht gehört, das Stückchen, was ich da geschoben habe. Und er macht da, ich denke, was macht der da? Und ich musste so in die Richtung, guck so und irgendwann, kurz, also ein paar wenige Sekunden später, stand ich so direkt neben ihm, also so schräg hinter ihm und guckte ihn so über die Schulter und dreht sich so mehr, schreckt sich vor ihm. Was ist los? Ich sage, Alter, was machst du da? Hast du mich erschrocken? Ich hab dich gar nicht gehört. Und so, ich sage, was machst du da? Ne? Meine Neugierde natürlich sofort, war mir klar, der sägt, aber was ist dein Plan jetzt? So, was? Ja, sagt er, oh, Alter, behalt das für dich, bla bla bla. Und so, erzähl das bloß keinem und so, kriegst voll Ärger mit mir. Ich sage, Alter, so, du musst mich mitnehmen. So, dann hat er mir erzählt, was da alles schon. Der hat richtige Sägeblatt gehabt und so, auch schon ausgetauscht und hatte zwischendurch hat er weitergemacht mit so einem Küchenmesser, mit so einem scharfes Schneidemesser für Tomaten oder so, weißt du, diese geriffelten, so Scharfmesser, ne? Das bleibt einfach dieser Stab, also das sind ja Sicherheitsgitter, das sind Hohlstäbe und in der Mitte ist ein frei beweglicher Stahlstab, der, wenn du sägst, sich mitbewegt, aber wenn du eine grobe Klinge benutzt, die sägt, das verschmilzt miteinander, dieser Stab innen drin und diese Verkleidung und so, und das dreht sich irgendwann nicht mehr mit und dann kannst du das durchsägen. So. Und er hatte schon mehrere Stellen gesägt und immer Kit eingesetzt, auch hatte Kit in der Farbe und so, also so wie Kleber und so, und irgendwas gepanscht, dass das so ziemlich die Farbe vom Gitter hatte und so. Und das war schon so gut wie fertig, das Loch. Ne? Hatte alles, Strickleiter, Anker, alles schon fertig. Ne? Das heißt, Strick gleich so ein Strick mit Knoten und sowas. Ne? So. Perfekt. War gut vorbereitet. So. Ja, und dann hatten wir, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, auf jeden Fall irgendwann wusste die komplette Gruppe, wusste das dann. So, ne? Weil war auch zwischen uns Diskussion, dies und das und so. Und ja, und dann irgendwann sagt er, ja, dann nehmen wir, komm, dann so von wegen alle. Ne? Ja, und dann ist nur alle zurückgeblieben. Und nur alle ist zurückgeblieben. Hat ja Dings reingezogen, alles reingezogen und dann vernichtet er eine Toilette. So. Aber ja, also der hat das Wochen oder Monate schon vorbereitet, hat immer wieder dann sich Werkzeug, dann hat er sich die Einzelteile, den Strick da sich geordert irgendwie und, ne? Hatte sich seinen Anker zum Zusammenstecken und Schrauben, ne? Und zusammenbaubaren Anker, ne? Einzelteile, dass du überall einen Teil verstecken kannst und so. Falls ein Teil gefunden wird, ist es nicht so schlimm. Dann kann er sich nachordern. Ist ja ganz sicher, der hat das bestimmt gut versteckt alles. So genau weiß ich das nicht mehr, wo das alles hergeholt hat, dann letztendlich aus welchen Verstecken. Ne? Aber mit seinem Werkzeug und seiner Vorbereitung und alles hat es geklappt. Der war ja auch klar, wenn er es schafft, aus der Anstalt raus, wo er hingeht, in der Nähe der Anstalt und wo er abgeholt wird. Das war alles klar. Es war nur nicht vorher geplant, dass die ganze Gruppe mitgeht. Aber ja. Letztendlich ist es dann so gekommen. Der wollte nicht, das war sein Plan für sich und er wollte weg und hat da keinen Bock drauf. Das ist ja auch, einer macht einen Fehler von den Ochsen, alles geht in die Hose, weißt du? Kann ich schon verstehen, so. Und es hat ein bisschen gedauert, ne? Also wir sind ja auch nicht den Abend, als ich ihn da erwischt habe, geflüchtet. Also es sind ja noch einige Tage ins Land gezogen und so. Und wo dann auch nach und nach irgendwie der ganze Gruppe klar war, Alter, die wollen abhauen. So, das Gefühl hat sich auch verstärkt und immer wieder dieses Flurfenster hinten und die Diskussion zwischen ihm und mir und so, und es kam irgendwie raus dann, ne? Also ich habe das nicht aufgemacht, der hat mich kaputt gehauen. Ich habe nicht erzählt, hier, der will flüchten so und ich will mit, hilf mir mal, den zu überreden, dass wir alle gehen können. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. So, ne? So, er hat das selber irgendwie dann wohl, weil er sich aufgeregt hat und so. Ne? Ich gefährde das nicht wegen euch voll Idioten und so. Macht einer einen Fehler, schlag euch kaputt, ich lasse euch einfach liegen, ist mir egal. Er wollte unbedingt weg, ne? Und hatte keinen Bock, dass ihn einer von uns behindert. Kann ich auch gut nachvollziehen. Er sagt, ich lasse euch alle liegen, wenn ihr euch die Beine brecht auf der anderen Seite der Mauer. Das sind 7 Meter. Und dann springst du runter. Traust du dir das zu, da runter zu springen? Ich sage, ja, ich werde schon springen, mach ich mal keine Gedanken. Ich wusste, also wenn das funktioniert, dann gehe ich da, also wenn du gehst, dann gehe ich mit. Ich versuche das auf jeden Fall auch. Es war ja nicht das erste Mal, dass ich auch versucht habe, eigentlich eine unmögliche Situation zu nutzen und abzuhauen. Und das schien mir offensichtlich sehr gut geplant und gut vorbereitet. Und ja, der Anker, der funktioniert bestimmt. Er hat mir dann ja auch erzählt, so, ich habe einen Anker und so. Ich sage, aus was denn? Ja, aus Alu und dies und das zum Zusammenschrauben. Also perfekt, weil das war ja mein... So, weißt du, er hat alles richtig gemacht. Alles, was ich falsch gemacht hatte, hatte er bis dahin schon richtig geplant und es hat auch noch keiner gemerkt bis hierhin. So, natürlich wollte ich damit. So, nein, da habe ich auf den eingelabert bis zum geht nicht mehr. So. Und der mochte mich ja auch gerne. Naja, komm. So, also, dass ich mitgehe, war so direkt am nächsten Tag, glaube ich, war das eigentlich schon klar. Ja, und dann waren sie noch ein paar Tage und dann irgendwann war klar, der für mich auch nicht, ja, nach der, ich habe das ja mitgekriegt, so, aber dass er sich damit arrangiert hat, dass dann wirklich alle mitkommen. Ah, jeder, der wollte von der Gruppe, konnte mitgehen. Und Ralle hat ja alle aufgeschlossen nachts dann und uns rausgelassen. Wir konnten ja nachts, nachdem wir eingeschlossen worden sind, an dieses Flurfenster gehen. Das war ja eigentlich nicht möglich. Und darüber hinaus abhauen über das Flurfenster. Ja. Dann wir mit seiner Strickleiter, zack, zack, zack, den Anker im Gitter hängen, alle raus, zack, unten. Und stehst direkt so zwischen, also wir waren dann zwischen Haus 8 und Haus 7 auf diesem Steg, wo man so ein, ja, wie so eine schmale Brücke geht dann über das Wasser rüber, direkt an der Hauswand lang, da dürfen die Beamten angehen, zum nächsten Haus, zum nächsten Freistundenhof. Und genau da sind wir runtergekommen, das war unser Flurfenster an der Stelle. So, und einer nahm anderen runter. Jerry ist als erstes gegangen. Natürlich, der wollte ja auch wissen, ob seine Konstruktion, ob das alles so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Wenn er fällt und so, das ist eine Maschine, die vielleicht auch noch mit verstauchten Beinen oder mit angebrochenen Beinen, hätte ich dem auch noch zugetraut. Wenn er sein Werkzeug mitkriegt, dann von da oben, der hätte sowieso da, der wäre gesprungen an dieser Stelle, wäre der nicht geklettert. Wir haben gesagt, komm, lass den Anker, Ralle kann den oben aushängen und so, dann die Zellen wieder zumachen und sich dann in seine Zelle wieder verpissen und so ein bisschen was entsorgen, ne? Alles und die Gitterstäbe wieder reinmachen und so, ne? Das sollte ja alles normal aussehen, wenn die nächste Nachtrunde kommt. Wir sind genau hinter, also die Beamten sind vorbeigegangen, wir haben die abgewartet am Flurfenster. Die Beamten sind vorbeigegangen, haben alles kontrolliert, sich unterhalten. So. Die gehen dann ganz gemütlich in die Fenster, halt mit der Taschenlampe leuchten, alle Zellenfenster, alle, die auf dieser Seite kommen. Flurfenster, alle Gitter, gucken, ob irgendwas Auffälliges ist. Die sind gerade vorbei, die sind bei Haus 7 hinten auf dem Hof, gehen da eine Mauer lang und kontrollieren die Fenster. Da haben wir schon die Stangen rausgenommen, ist schon Jerry als erstes raus. Und dann alle hinterher, zack, zack, zack. Und dann hinter dem Beamten, hinter dieser Nachtrunde. Wenn wir es schaffen, hinter denen zu bleiben und die uns nicht bemerken, bis die vorne sind, dauert es nochmal 1,5 Stunden, bis die nächste Runde losgeht. Und selbst dann werden sie es nicht erwischen, weil die Gitter sind wieder drin. Es ist erstmal offensichtlich alles okay. Das Haus ist ruhig. Kein Stress. Da ist Licht dann noch, da ist noch ein Licht dann, da läuft ein bisschen laut Mucke oder so Musik, dass man hören kann. Da sind offensichtlich, die Jungs sind alle da. Es gibt nichts Verdächtiges. Ihr müsst jetzt auf die Gruppe in die Zellen gehen, gucken, dass keiner, dann würden sie merken, dass keiner. Aber das passiert erst morgen früh wieder. Also am nächsten Morgen. Ja, und dann sind wir dem Beamten gefolgt von Haus 8, Haus 7, Haus 6, Haus 5, Haus 4, Haus 3, immer hinten rum, schön, dann bei der Gärtnerei und dies, dann bei Haus 1, da hinten über die kleine Mauer, Richtung Betriebe und Richtung Sportplatz und hinten am Fußballfeld sind wir dann über die Mauer. Das sind die Beamten auch, die ganze Zeit vor uns hergelaufen. Immer so, wir haben 10 ihre Taschenlampen, wir hören sie auch reden, wir sind ja leise. Schleiche hinter denen her. Also es war echt eine Krimi-Aktion, ne? Dass ich das so, ich mir da heute nochmal Gedanken drum habe, wie das ausgesehen haben muss. So, ne? Wir haben groß, also aufgeregten, kicherten, guck mal, was für eine Aktion. Die labern da vorne über Essen, was seine Alte gestern zu essen gemacht hat und so, weißt du, und über das Feierabendbier und sonst was. Und raffen es nicht, dass da 6 am besten Gefangene hinter dir hereiern durch die Nacht und auf die richtige Gelegenheit oder auf die richtige Stelle warten, wo man jetzt über das Gelände überwinden kann. So, ne? Sherry wusste genau, wo er wollte. Das war für ihn klar, dort hinten ist die ruhigste Stelle. Wenn die Beamten da weg sind, und man sieht ja ihre Taschen an, wenn sie dann wieder über den Sportplatz zurückgehen Richtung Pforte und so, wenn du die weggehen siehst, dann weißt du, dann kannst du kannst auch rufen dann irgendwann. Das hört keiner mehr dort vorne auf dem Gelände. Dann kommen also der Sportplatzbetriebe und dann erst die Häuser wieder. Und selbst wenn die da hinten ihre Runde gehen, wir hätten uns da anbrüllen können vor der Mauer. Keiner gerafft. Und weiter vorne geht nicht, weil da ist Zaun und da sind Gänse zwischen und so, die machen Alarm. Deswegen hat Jerry das auch so geplant. Hinter den Beamten. Weil wenn die Beamten angehen, machen die Gänse Alarm. Und wir sind mit, also so, wir sind ja nicht weit hinter ihnen. Also die machen immer noch Alarm, das ist ganz normal. Die beruhigen sich erst in 10 Minuten. Wir hören die Beamten hören die jeden Abend oder nachts bei den Runden immer noch, selbst wenn sie schon einige Meter von den Viechern entfernt sind, weil die einfach randalisch lang sind. Das sind Alarmanlagen. Auf Flossen oder was haben die? Keine Ahnung. Scheiß Gänse. Aber das sind die gehen auf alles und die machen wegen jedem Scheiß Alarm. Also wenn du kannst da nicht vorbeischleichen an Gänse, das funktioniert nicht. Die machen immer Stress, die Viecher, und geifen dich an. Die würden dich auch beißen, wenn der Zaun nicht dazwischen wäre. Aber ja. Deswegen hatte er das so eingeplant, dass er direkt hinter der Nachtwache bleibt. Und deswegen schien ihm das anscheinend wohl auch erst unmöglich, dass das mit der ganzen Horde funktioniert. Wie soll das funktionieren? Mit 6 Vollpfosten, alles voll die Süchtigen. Das ist wie das Kindergarten. So hat er das vielleicht empfunden. So, ne? Das ist so. Aber wie gesagt, die Jungs hatten ein paar Tage und ich hatte ihn am nächsten Tag schon überzeugt, dass er mich mitnimmt. Und nach ein paar Tagen war dann, egal, komm, ich gefahren. Aber ich lasse euch alle liegen, wenn euch was passiert. Ich nehme auf keinen Rücksicht. Und der Anker ist meiner. Egal, wo ihr liegen bleibt. Ich habe alles, ich habe die Leiter, ich habe den Anker. Und entweder ihr bleibt so bei mir, wie sie es gehört, oder ich lasse euch einfach liegen oder stehen. Oder schlag dich K.O., damit du liegen bleibst, wenn du mir auf den Sack gehst. Und die Sache gefährdest, ne? Also er hatte schon auch eine klare Ansage gemacht, mal keine Faxen. Er wollte nur diesen einen Versuch und er sollte passen, ne? Ich glaube, Ramono war der Zweite, weil der so ein Kreuz hatte, ein bisschen Schiss hatte, aber für mich war schon klar, wenn Sherry durchkommt, kommt er auch durch, ne? Das ist noch ein anderes Kaliber auch gewesen, trotzdem ist er durchgekommen. Aber er war auch sehr bewegt, ich und Ramono so ein bisschen steif mit seiner Muskulatur, so, ne? So Bodybuilder halt, aber ja. Ich glaube, dann bin ich raus, dann der andere Zinto und dann André und dann der Portugiese, glaube ich. Und dann hat Ralle alles zugemacht. Die Stäbe wieder reingesetzt. Ich glaube, wir hatten zur Sicherheit auch noch ein Bettlaken, also den Anker eingehängt und Bettlaken und so. Keine Ahnung, warum. Aber irgendwas hat er noch abgeschnitten auf vom Gitter und damit wieder reingezogen. So. Das habe ich nicht mehr so genau in Erinnerung. Ja, und dann halt runter und die 7 kleinen Zwergen. Und es war schon aufregend auch, aber so Freude, man hat sich auch schon gefreut. Das hat sich auch angefühlt, als wenn das funktioniert. So, ne? Nicht wie bei den beiden anderen, mal voll frustriert direkt nach wenigen Minuten einsehen müssen, nee, also geht das nicht. Irgendwie, das hat sich die ganze Zeit angefühlt, ja, so, oh, das klappt, so. Bloß nicht auffallen, ganz leise. Das hat fast eine Dreiviertelstunde oder 50 Minuten hat es gedauert oder noch länger, bis wir an dem Punkt waren, wo wir über die Mauer sind. So lange sind wir hinter den Beamten hinterher. Die haben es ja nicht eilig. Die Hunde, weißt du, bist voll freudig aufgeregt und würdest am liebsten durchrennen bis da hinten hin und den Anker schmeißen. Geht nicht. Also musst du echt die Geduld haben, hinter den Affen hinterher zu rennen. Und dann echt so nah, dass du die sprechen hören kannst, ne? So nah mussten wir auch dann dranbleiben, hauptsächlich wegen der Gänse. Dann als wir über den Sportplatz und so, dann war der Abstand etwas größer, haben wir sie nur noch anhand der Taschenlampen verfolgt, so, ne? Schon nicht mehr hören können, was die reden, aber so ein bisschen, hast ein bisschen mal laut durchatmen können, so ungefähr, weißt du? Bis sie dann heute das Gelände da, das Sportplatzgelände verlassen hatten wir. Ja. Und dann über die Mauer und dann übers Feld. Also wir sind alle hoch, Anker hoch, zack, zack, zack, alle hoch auf die Mauer, Anker umgedreht, alle auf der anderen Seite am Seil wieder runter. Funktioniert einwandfrei. Der hat einmal geworfen, Anker drüber, hängen geblieben, eingehakt, fertig, geklettert. Oder ein zweites Mal vielleicht noch geworfen, aber das hat ruckzuck geklappt. Das war gar keine Action. Wir sind dann über die Felder gehetzt, haben uns kaputt gelacht dabei. Ne? Das ist auch ein geiles Gefühl. Du rennst von diesem Gefängnis hinter dir. Sonst ist ja nichts. Das ist ja Feld nur und so. Und dann da hinten so ein Hügel mit Wald, und auf den sind wir zugerannt. Und sind wir den Hügel so leicht durch. Ich drehe mich um, lache mich tot. Die Anstalt liegt da, die Lichter. Alles totenstill. Noch nichts gemerkt. Keiner hat noch nichts. Das war noch kein Alarm, nichts. Haben die auch erst am nächsten Morgen gemerkt, ganz bestimmt. Beim Aufschluss. Ach, wo sind die alle? Junge, ich alle Zellen leer. Ja. Nur der Trottel ist noch da. Was passiert, Junge? Erzähl mal. Ja, der Ralle hat, soweit ich weiß, auch gar nichts erzählt dazu. Ne? Keine Ahnung, sagt er, ich war in meiner Zelle abgeschlafen. Was soll ich dir erzählen? Keine Ahnung, wo die alle hin sind. Hat mir auch keiner was gesagt. Haben sie ihm wahrscheinlich letztendlich auch geglaubt, weil hat ja auch bei den Beamten den Eindruck des Gruppentrottels gemacht. So. Von daher war das schon glaubwürdig, wenn er gesagt hatte, keine Ahnung. Und die Gitterstäbe hätten wir von außen auch wieder so einsetzen können. Ein guter Kletterer hält sich draußen fest, setzt das ein, ein bisschen Knebenmasse drum, wenigstens, dass die Taschenlampenkontrolle von unten standhält bis zum nächsten Morgen. Das hätte man auch so von außen hingekriegt. Ne? Das ist unglaublich, wenn das dann funktioniert hat. Und vor allem, weil du da ja so lange drauf gewartet hast, irgendwie diese Anstalt zu verlassen. So, ne? Und man hat sich auch schon tausendmal vorgestellt, was mache ich, wenn es klappt? Und jetzt plötzlich bist du in der Situation, jetzt hat es geklappt, was mache ich jetzt? Aber für uns war schon klar, da kommt jemand, holt uns ab. Eigentlich war ja nur eine Person geplant, jetzt ist halt ein Bulli angesagt. Und dann hat uns einer von Jerrys Familie oder Bekannten, ich weiß nicht genau, einen Bulli dort oben abgeholt. Weil der hat da irgendwo auf so einem Parkplatz irgendwo und ist dann erstmal 3 Stunden hat er uns da gesucht und gerufen und so, bis wir auf den getroffen sind mit Handy und so, war ja nichts. Ne? Der wusste nur, okay, da oben irgendwo in dem Waldstückchen, da hängen die Jungs rum, da muss ich die jetzt irgendwo finden. Ja, er hat dann halt ein paar Stunden gesucht, 2-3 Stunden, hat uns gefunden, ab im Bulli rein und auf dem Weg nach Hannover schon 2 oder 3 Leute da und da entspringen lassen, wo sie halt raus wollten, ne? Wo sie hin wollten. Ja, und ich bin mitgefahren bis nach Hannover. Sein Zielort, mein Zielort. Hannover. Ja. Und da haben sich dann unsere Wege getrennt. So. Seitdem, dann habe ich ihn nie wieder gesehen. Nie wieder. Ich glaube auch nicht, dass ich den irgendwann erwischt habe. Er hat auch gesagt, es dauert nicht lange, ich bin bald weg. Das dauert nur 48 Stunden, sagt er, wenn ich in Hannover bin. Ab da noch 48 Stunden, dann bin ich nicht mehr in diesem Land. Also für den war klar, der bleibt hier nicht. Ich glaube in Langenhagen. Ich glaube, die haben mich in Langenhagen an der Endstation von der Straßenbahn rausgeschmissen. Da bin ich in die Straßenbahn eingestiegen und in die Stadt gefahren. Irgendwo bin ich irgendwo in der letzten Haltestelle von irgendeiner Straßenbahn bin ich eigentlich. Ich glaube, in Langenhagen kommt man rein, wenn man von da hinten kommt. Von Hameln-Tündern. Bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Aber ich bin mit der Bahn dann in die Stadt gefahren. Das weiß ich noch, die Bahnfahrt, die kam mir endlos vor. Bis ich nicht in der Stadt bin. Keine Ahnung, was ich da Dolles erwartet habe. So ein Gefühl der Vorfreude, so aufgeregt. Ne? Ja, wie so ein 5-Jähriger an Weihnachten. Der jetzt nicht mehr abwarten kann, seine Geschenke aufzureißen. So ungefähr, so ein Gefühl, ne? So freudige Erwartung irgendwie. Ja, nur um dann festzustellen, dass es immer noch so trist und öde und hässlich ist. Die Stadt wie vorher und die Leute vielleicht noch ein bisschen kaputter sind wie vorher. Aber das konnte irgendwie meine Freude nicht wirklich kaputt machen. So. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, auf den ersten Turn bin ich direkt eingeladen worden. Direkt ausgestiegen irgendwie am Bahnhof. Und über den Platz gegangen. Und ich weiß gar nicht. Irgendwen habe ich getroffen, den ich gut kannte. So, ich bin eingeladen worden auf den ersten Turn. Und in der ersten Nacht bin ich schon wieder brechen gegangen. Klar, ich habe gar keine Kohle, ich bin auf Flucht. Ich muss was essen und ich muss irgendwo schlafen und brauche bestimmt auch ein paar neue Klamotten zwischendurch und so. Ich muss Geld haben, ne? Und Turn will ich auch. Da bin ich direkt die erste Nacht auch wieder brechen gegangen, ne? ich eigentlich dann auch straight durchgezogen. Das war jetzt nicht so eine enger Bekannte, dass ich mich da jetzt an Namen und Gesicht erinnern müsste. Irgendwie, das war eine, so eine Szene-Bekanntschaft, so, dem ich vielleicht auch mal vorher unter die Arme gegriffen habe, so, weil man sich irgendwie sympathisch war oder so. Weißt du, also so gibt es ja zwischendurch dann immer wieder mal, dass man mal einem hilft, wenn es einem ganz gut geht. Auch. Wo man nicht wirklich großartig was miteinander zu tun hat, aber man weiß, er macht sich gerade, also er hilft einem auch, wenn es einem schlecht geht und man trifft sich zufällig und so. Das gab es ja auch immer wieder mal, gerade noch zu der Zeit gerade noch so. Später hörte das so, also war das dann ganz weg irgendwann, dass man freiwillig irgendwelchen Leuten hilft, bloß weil sie gerade nichts haben. Ja, aber das kommt unter Umständen immer mal wieder vor, ne? Dass man auch dann, gerade wenn man frisch aus dem Knast kommt, die Situation ist ja auch klar, Alter, ich bin gerade abgehauen, habe keine Kohle. Alles was zu rauchen, was man ein bisschen, aber ich brauche auch nicht viel. Ich ziehe 5-6 Mal in den Blech, bin vollbreit. So, ne? Also es kostet ihn ja nicht großartig was, die Einladung. Ja, ich bin so rückfällig geworden, ne? Das war gar keine Überlegung. Es war so, war das. War noch nicht mal den Spruch wert. Natürlich. Erste Möglichkeit ist meine. Sofort. Bin ja wieder draußen, kann mich ja bewegen. So wie endlich angekommen, so, keine Ahnung. Ungefähr so vielleicht. So hat sich vielleicht angefühlt, weil ich habe da ja lange mir das verkniffen und drauf hingeschmachtet und so, irgendwie unterbewusst wahrscheinlich auch und natürlich auch dann auch, ja, dieser Nachholbedarf jetzt nach den ganzen Monaten des Eingesperrtseins. Man will dann ja am besten alles, was man versäumt hat, erleben und zwar auf Mal, direkt jetzt hier und hier, jetzt und hier, am besten alles auf Mal. Alles, was ich jetzt in den letzten, weiß nicht, 16 Monaten, 18 Monaten verpasst habe, 14 Monaten. Ja, und dann natürlich auch der Suchtdruck. Ich sehe die Leute und so, ich kann die Schore schon riechen. So, wenn ich im Bahnhof aussteige. Das ist auch so alt vertraut. So. Das ist sofort greifbar für mich, das ganze Ding. So. Ich bin ganz lange Jahre ungern in Hannover im Bahnhof ausgestiegen oder sonst. Ich habe immer komische Emotionen gekriegt. So. Das gefällt mir auch heute noch nicht dort im Bahnhof. Ich kann das immer noch nicht richtig vertragen. Aber damals war das so wie endlich da, so ein Gefühl, weißt du? Endlich, jetzt wieder. Wo soll ich denn hin, Mann? Egal wo ich hingehe, ich bin trotzdem süchtig. Wie schwer ist das für mich, in einem fremden Land dann noch meine Sucht zu befriedigen? Das geht noch da, wo genug deutsche Touristen sind oder so. Kann ich denen noch ein bisschen Hasch verkaufen oder die beklauen oder sonst was, aber dann hört es doch schon auf im Ausland. Vor allem, wenn du süchtig bist. Wenn ich jetzt einfach nur ein Krimineller bin, der irgendwo einen guten Geldbunker habe und auf Flucht gehe und dann mich mit 500.000 oder 1 Million verpissen kann, dann ist das keine Frage. Dann suche ich mir eine schöne Insel aus und dann ist alles gut vielleicht. Wenigstens vielleicht die nächsten 5 oder 10 Jahre, bis sie einen dann doch erwischen. Aber ich in meiner Position, wo soll ich denn hin? So, ist ein Traum, aber kein ernsthaft, ernstzunehmender Gedanke, den man da weiterverfolgen müsste, könnte oder warum auch immer. Ist ganz schnell weg. Natürlich stellt man sich vor, ich flüchte und dann hänge ich nur am Strand rum und genieße das Leben und sauf Cocktails. Was für ein Quatsch. Das macht einer von 10.000 vielleicht, die flüchten. Ein guter Betrüger, der einen guten Geldbunker hat oder so, den sie dann aber trotzdem 8 Jahre später auf irgendeiner Insel verhaften. Aber der Otto-Normalausbrecher, der bleibt irgendwo in seiner gewohnten Umgebung. Natürlich, wo soll. Mensch ist ein Gewohnheitstier. Die wenigsten machen das dann so einen entscheidenden Schritt. Wenn das nicht dein Heimatland ist, wo du hinflüchten kannst, einmal um den Globus rum, bleibst du hier. Und ich wollte ja auch dahin. Es war ja nicht die Frage, will ich, was weiß ich, nach Tunesien oder auf die Malediven. Das war ja nicht mein Wunschvorstellung. Also es war nicht mein Traum von der Flucht. Mein Traum von der Flucht war, in die Stadt mit den Jungs rumhängen, Faxen machen. Sonst gar nichts. Das war alles, was ich mir gewünscht habe. So, was ich mir dann auch geholt habe. Dann vielleicht mit denen zusammen von der Insel geträumt, keine Ahnung, kann ich mich nicht mehr erinnern dran. Aber ja, großartig mehr war da in meinem Schädel nicht los. Ne? Rausgehen, konsumieren, Spaß haben, das war alles. Es war ein Kollege am Rande irgendwie, aber der war immer cool, ein Türke. Dem hat der halbe Zeigefinger gefehlt. Ganz ein lustiger auch so. Und dem sein Vater oder dem seine Familie, die haben oben an Pik und Kloppenburg direkt auf dem Kröpke, der war Hausmeister sein Alter für dieses Gebäude. Und die hatten auch alle Universalschlüssel und all sowas. Ne? Aber das durften wir nicht, so hat er nicht mitgemacht. Aber den habe ich den ersten Abend, so, ich war schon voll müde und so, und ich wusste nicht, wie voll breit, ne? Und ich hätte mich gerne mal hingelegt. Jetzt war auch anstrengend, die ganze Aktion, die Flucht und so. Ne? Und ich wusste, ich hatte noch keinen getroffen, wo ich so auf Kumpelbasis oder so hingehen konnte. Da in der Nähe vom Denkmal, ne? Kommt er mir entgegen, freut sich auch so, wir begrüßen uns. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ist auch egal. Und ein bisschen mit dem gelabert, bin ich mit dem Rauchen gegangen. Blechrauchen, er war auch süchtig, ne? Blechrauchen gegangen. Ja, und dann halt gelabert, aber ja, wo willst du pennen? Und das ist ja keine Ahnung, weiß ich noch nicht und so. Und dann sagt er, hast du Bock zum Ficken? Ich sage, warum nicht? Ich sage, ich kenne das, sind alle eine Türkin. Ja, alles klar. Ich habe mir schon was vorgestellt, was er mir da sagt, ah, die geht so, die sieht ganz gut aus und so, aber Körper ist Bombe, wirst du gut finden. Ist auch schon mit 14 von zu Hause abgehauen und so, hat aber ihre eigene Wohnung, 17 oder 18 war die, ne? Hat ihre eigene Wohnung noch mit, war dann einmal die Woche oder zweimal die Woche so ein bescheuerter Betreuer für eine halbe Stunde da oder so, das war's, ne? Und weil auch klar war, dass sie ein Drogenproblem hat, war auch schon, ne? Das noch zusätzlich so. Hat auch geraucht und so. Beat auf Nase gezogen und all sowas halt, ne? Feiertussi, ne? Durch und durch. Ja, und dann habe ich ein paar Tage bei der gewohnt, ne? Ja, und dann hat mich der liebe Gott auch direkt gestraft dafür, dass ich mich auf die Olle eingelassen habe. Junge, habe ich ganz üble Pilze an den Beinen gekriegt, ne? So an den Oberschenkel. Aber wie, Junge? Richtig offene Wunden, wie so kleine Krater, ne? Aber ganz perverse Scheiße, Alter. Das hat so weh getan, ne? Und ich konnte ja auch nicht erstmal nicht zum Arzt, was mache ich denn? Und in dieser Situation bin ich an Timo gekommen wieder. Und so, ich saß noch bei dem im Auto, ich sag, Alter, das hat wehgetan, ne? Und die ganze Zeit, Alter, was ist los? Und weißt du, weil ich die ganze Zeit die Hose von diesen Wunden weggetan habe. Ich hatte auch kein Verbandszeug und nichts, ne? Und das kam über Nacht, war das plötzlich volles Programm da. Abends habe ich gedacht, ach, ein Pickel. Und am nächsten Tag, Junge, so eine Krater an der Beine. Bap, bap, bap, 6, 7 Stück. Ja, Alter, was mache ich denn jetzt? War mit dem Jungen unterwegs im Auto. Auch da, dessen Kumpel auch oder ein Freund. Die wohnen nämlich alle in einer Straße von den Griechen. Von den Kleinen. Von ganz Schorze, Costa und Dimos und wie sie alle heißen. Ne? Die ganz kleinen Griechen. Auch alle auf Schore, ne? Aber über die habe ich den mal kennengelernt. Und der war natürlich versichert und alles krankenversichert, ne? Klar, Vater hat ein Unternehmen und so, es passt alles. Komm hier, gehst du mit meiner Karte zum Arzt, ne? So gehst du einfach zu irgendeinem Arzt, wo ich noch nie war oder so, der weiß ja nicht, wie ich aussehe, ne? Also klar, und so konnte ich mich Gott sei Dank behandeln lassen, Alter. Das hat 10 Tage gedauert, bis die Scheiße einigermaßen verheilt, wieder zu war und so. Das war mir echt eine Lehre, ne? Was passiert mir echt nie wieder? Gut, fall dem nicht, ne? Jung, 19 Jahre alt, so mit Verhütung und so, und sie nimmt die Pille, alles klar. Also war auch sauber, also die war keine eklige Kuh oder so, ne? Die war hat schon alles gepasst, aber ja, das kann ganz schön wehtun, Junge. Die mochte mich anscheinend auch auf den ersten Blick und war vielleicht auch egal, Hauptsache, ja, keine Ahnung. Die war schon eine riesige Sau, ne? Also ich glaube, da hat er auch nicht so viele Abstriche gemacht. Er hätte zwar auch Hans Wurst hinschicken können, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass er dir irgendwie groß wählerisch gewesen wäre. Also kann ich mir nicht vorstellen, keine Ahnung. Aber hat genauso geklappt, wie Türke gesagt hat. Ja, bei der bestimmt klappt. Sei mal sicher, ich sag, meinst du? Ja, wie konnte ich mir so nicht vorstellen, türkisches Mädchen, ne? Ja, klappt schon. Hat er auch nicht großartig dazu gesagt, was das für eine Sau ist, ne? Das habe ich das dann festgestellt, als wir da waren. Also er hat sie schon so ein bisschen, aber nicht so, was dann da los war. Dass sie so dreckig ist, auch noch fein. Irgendwann habe ich sie auf der Straße getroffen, auch auf Flucht, ne? Habe ich ihr das ja auch an Ohren, um Ohren gehauen, ne? Ich sage, du kleine Sau, wegen ihr musst du mit einer fremden Karte zum Arzt, meinen scheiß Pilz behandeln. Ja, ich hab nichts. Ich sage, du hast nichts? Das glaube ich doch jetzt nicht. Das war das Einzige, wo ich dran war. Du kannst labern, was du willst, den habe ich von dir. Und es war auch so eine Infektion, die man sich von Frau holt. Ja, bei der Türke bin ich ziemlich zügig, dann habe ich mich da verabschiedet. Als klar war, dass das kommt von das da war mir klar, da gehst du nicht mehr hin. Ist ja voll eklig. Aber bei der habe ich das erste Mal in meinem Leben Speed gezogen. So, da waren ja auch immer irgendwelche Kollegen und Jungs auch so, die dann für mich auch zum Teil neu waren. Der Türke kam ab und zu, über den ich da angekommen bin. Und noch ein paar Jungs, die ich so vom Sehen auch kannte. Und der eine hat dies und der andere hat das mitgebracht. So, da waren die chemischen Sachen gerade so auf dem Vormarsch aus. So Ecstasy und der ganze Scheiß. Da habe ich das erste Mal Erdbeerspeed, haben die das genannt, gezogen. So rosa Speed. Da habe ich mir eine Line von gezogen, das hat so gebrannt in der Nase und Eimer dazu geraucht. Saß auf dem Sofa, rauch Eimer und dieses Beat. Habe ich 3 oder 4 Nasen gezogen und habe die ganze Zeit gedacht, das ist doch voll kacke, das Zeug. Da passiert doch überhaupt gar nichts. Und ich habe mich aber noch nicht bewegt und habe die ganze Zeit nur richtig gutes Hasch Eimer geraucht noch. So. Und war von denen, die haben mich richtig in das Sofa reingedrückt. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich habe gar keine Zigaretten mehr. Bin ich aufgestanden, im T-Shirt, ich war, also am Ölen war ich wohl, ne, im T-Shirt und draußen, es war März, ne, es war noch kalt, ne. Ich wollte nur zum Zigarettenautomat, ich weiß noch, bei der aus der Butze ging so eine kleine, so eine schmale, enge Holztreppe runter und ich bin aufgestanden und hab gedacht, was ist denn jetzt los, Junge? Und hab gedacht, Junge, mich schubst einer die ganze Zeit, ich konnte gar nicht mehr anhalten. Unten am raus aus dem Haus, an dem Zigarettenautomat vorbei. Ich hab nur gedacht, ey, ich will doch Zigaretten kaufen, so ungefähr. Konnte nicht anhalten, Junge. Bis in die Stadt gerannt, über den Kröpke, kreuz und quer, Bahnhof, dies Steintor hin und her, kreuz und quer. Immer noch keine Kippen gekauft, voll auf Sendung. Und irgendwann habe ich gedacht, komm, die Bahnen waren alle weg, egal, jetzt rennst du zurück. Ne? Bin ich zurückgelaufen, geht an dem Kippenautomat vorbei, hoch in die Bude, habe gesagt, Alter, das war jetzt aber ein Film. Und ich war 3 Stunden vorher später, weißt du, die sich schon gewundert, wo bleibt der denn? Ich sage, Alter, das war ein Film, ich konnte gerade nicht, das war mein erstes Erlebnis mit Speed. Ne? Das ist mir auch zu anstrengend, das Zeug. Ne? Das ist viel zu schnell und viel zu nervös, kannst dich ja gar nicht drauf entspannen. Aber das war mir, fand ich so merkwürdig. Ich hatte ja schon 4 Nasen gezogen und irgendwie eine halbe Stunde nach der letzten Nase bin ich aufgestanden irgendwann und mit einmal, Alter, die Pupillen aufgegangen wahrscheinlich und los, renn. Alter, ging überhaupt nicht, ne? Die sind bepisst vor Lachen über mich. Weil irgendwer hat zwischendurch zu mir gesagt, ich weiß nicht, sie oder irgendein Kollege gesagt, ey, zieh da nicht so viel von oder sowas, weil ich schon die 2., 3., 4. Line weggezogen habe. Ich so, wieso, passiert doch gar nicht. Ich habe, wie bei Coke, spätestens nach 5 Minuten, wenn ich eine Line ziehe, eine vernünftig große Line, dann passiert was. Und das habe ich gar nicht registriert. Das hat gelauert da hinten, bis er sich bewegt, Junge. Zack, einmal gezuckt, Junge, ist er an. Los, renn, Schlampe. Alter, ging gar nicht mehr, Junge. Ah. 3 Stunden unterwegs, immer noch keine Kippen gekauft. Ne? Ist irgendein anderer losgegangen, ich muss mich erstmal beruhigen, hinsetzen, noch ein paar Eimer rauchen. Ist dann nie wieder, was heißt nie wieder, aber die Nacht auf jeden Fall nicht mehr. Und nicht 4 Lines hintereinander weg. Erstmal eine und dann antesten vielleicht. Erstmal bewegen ein bisschen, gucken, wie es zündet. Aber da bin ich auch nie ein Freund von geworden, von Speed oder Anführung oder sowas. Das ist mir alles zu nervös. Aber das fand ich noch recht lustig, so im Nachhinein. Das hat mir nichts getan, außer diese Macke. Ne? Jetzt rennt er los, Junge, kann ich nicht mehr anhalten. Ist mir da nichts passiert. Im Grunde fand ich das selbst sehr amüsant, aber schon merkwürdig, dass ich mich so fast gar nicht dagegen wehren konnte, was da jetzt mit meinem Körper passiert. So, ne? Mein Kopf hat gesagt, du merkst mal, hat sich lustig gemacht über das, was da passiert, weißt du? Aber ich konnte es auch nicht stoppen so richtig. Ne? Ich dachte, ja komm, renn einfach. Irgendwann hörst du dann auf damit, renn einfach so ein bisschen im Kreis da, wo du dich auskennst und so. Lass dich bloß nicht erwischen, das ist die Hauptsache. Voll auf Sendung unterwegs in der Stadt, dreht sich im Kreis die ganze Zeit der Typ. Weißt du, das wäre ein bisschen, hätte ich mich geärgert hinterher. Voll dämlich rennt er da kreuz und quer durch die Stadt und lässt sich erwischen. Aber es war ja noch nicht morgens um 4 oder so, das war abends 10, 11, 12, 1, so. Da war noch Betrieb und Verkehr und ich habe ja keinem was getan. Weißt du? Ich bin nicht alleine in der Stadt, so wird ein Polizeistreifer an mir vorbeigefahren. Ich bin ja nicht alleine in der Stadt. Das sind immer noch Leute, Passanten, die Schaufenster bummeln oder sonst was. So, das ist eine Großstadt, ne? Das ist auch. Abends, die Imbisse da Richtung Steintor und so, hat alles noch offen. So, wie heißt das, große Eiscafé da, Kröpke und so, Mövenpick hat auch noch offen und so, und die Zeit gehabt. Als ich das erste Mal da vorbeikam, waren die auf jeden Fall noch geöffnet. Das war früher, also 10 Uhr, 11 Uhr vielleicht, wo ich da angekommen bin. Und noch 2-3 Stunden herumgeheilt und um 1 oder um 2 war ich vielleicht, gegen 2 spätestens, war ich wieder in der Bude da zurück. Voll durchgeschwitzt. Nee, natürlich nicht. Ich bin Jugendlicher und also in der Akte steht auch nichts von gefährlich oder so. Es ist ein Süchtiger, der klauen geht. So, aber der ist jetzt keine Gefahr für die Öffentlichkeit in dem Sinne, so, dass der den erstbesten Nummer Häuserhecke zieht und aufmacht oder so. Oder, also, weißt du, diese Gefahr ist auf jeden Fall. Da gab es nicht so einen Riesenfall. Und natürlich haben die bei Mama geklingelt und all so ein Scheiß, ne? Also mehrfach, soweit ich weiß. Und bei ihr auf der Arbeit gelauert und so, auf Parkplatz und sowas. Das ist ja klar, die versuchen mich schon zu erwischen. Die fahren da. Ja. Aber das ist ein ganz normales Programm. Darüber war ich mir schon im Klaren. Da habe ich dann eigentlich gepennt bis zum Ende meiner Flucht. Irgendwie. Die Mutter hat das auch, für die war das auch, die wusste auch, dass ich auf Flucht bin. Die war auch so ein, die hat immer gemacht, was ihr Junge ihr gesagt hat. So, ah, der pennt bei uns. Ja, der ist auf Flucht vom Knast und so. Und die so, ja, okay, ist schon okay. So, weißt du, hat das auch vielleicht auch gar nicht für voll genommen oder für ernst genommen. Die hat gedacht, er verarscht sie wieder oder so. Also, da konnte ich wohnen mit der Duldung der Mutter, obwohl sie zu hören gekriegt hat auch, dass ich aus dem Gefängnis auf Flucht bin. So, ne? Hat die nicht weiter interessiert. Da haben sich die Gruppen beide vermischt. So, ich war mit bei dem Jungen oben in seiner Butze. Und da kam immer noch einer, der ist mir eben auch eingefallen, den nenne ich auch beim Namen, das ist Olli. Den Nachnamen weiß ich leider nicht mehr. Der ist auch tot, ich war schon an seinem Grab. Der hat sich mit Absicht mit einer Fireblade totgefahren. So. Er litt auch unter schwerster Depression, aber den habe ich dort in dieser Wohnung kennengelernt. Der kam mit Pillen immer. Er war immer auf Sendung. So habe ich den kennengelernt, immer auf eingestellt, ein volles Programm. Und dann auch immer handvoll Tabletten immer rein. Ne? Also schon ganz extrem in seinem Konsum auch schon, wo ich den kennengelernt habe. Ich fand, der war immer lustig, klar. Guck mal, was er für Drogen nimmt. Natürlich ist er lustig. Aber was anderes kann er auch nicht mehr in so einem Zustand. Ne? Also der hat ist gefressen, bis sich die Augen verdreht haben, blaue Lippen, Junge, und immer noch, gib ihm. Konnte nicht, also ganz extrem. Ne? Das hat allerdings auch eine Geschichte, die ich dann erst später erfahren habe. Das war die GTI-Gang aus Hannover. Die haben Scirocco, GTIs und so. Er und seine besten Freunde haben nachts Autos geklaut. Erstmal nur zum Schrottfahren, kaputtfahren und später auf Bestellung. Die sind abgefangen worden vom großen Schlitten, sind ein paar kräftige Männer in Lederjacke raus, haben die abgefangen, die haben die beobachtet beim Autodiebstahl, die haben gedacht, Kripo. Es war organisiertes Verbrechen und Autolisten aufs Auge gedrückt. So, holen. Und die haben auch Geld dafür gekriegt. Aber die wussten, die klauen Autos wie sonst keiner. Und die können fahren wie sonst keiner. Die sind bekloppt, Junge, die kommen immer weg von den Bullen. Und die haben dann Listen gekriegt mit Limousinen und sowas, haben die alles zusammengeklaut. Die haben richtig Geld verdient auch. Der ihr Fehler war, die haben zum Spaß zwischendurch immer noch aus Spaß für sich selbst gerade solche kleinen Rennkisten geklaut und einfach nur zum Spaß in der Stadt kaputt gefahren. Und bei allen Dingen, sie haben so einen hochgetunten Scirocco geklaut und er ist gefahren. Sein bester Freund, und das sind Brüder, die beiden, seine besten Freunde, einer auf Vordersitz angeschnallt, einer hinten angeschnallt. Er war der Einzige nicht angeschnallt als Fahrer. Und zwar sind die, ich weiß nicht wo in Hannover, da gibt es mehrere solche Haltestellen, wo die Bahn ein bisschen hochfährt und da ist auch so eine Busauffahrt und dann hast du wie eine Rampe mitten in der Stadt, so in der Straße, also die Straße spaltet sich dann, in der Mitte ist die Haltestelle für die Straßenbahn und so, und die ist so eine erhobene Haltestelle, ne? Und da sind die mit 180, 200 drüber gebrettert und immer gesprungen, mit dem Scirocco. Ja, und irgendwann einmal ungünstig aufgekommen, überschlagen, an der Häuserecke platt, er aus dem Fenster geflogen und die beiden Jungs waren tot. Und er hat im Koma gelegen und seitdem war er auf diesem Trip, ich möchte nicht mehr so gerne leben, und hat sich dann erst angefangen, da Drogen zu nehmen. Der hat vorher keine Drogen genommen. Er ist nach dem Krankenhaus. Ja, und hat sich dann halt auch mit Absicht, mit Abschiedsbrief und alles totgefahren. Ne? Geklaute Fireblade. Und er ist mit 280 über den Kröpke geballert, ohne Helm. Mit der Maschine oder 240 oder so. Nachts. Mitten durch die Innenstadt, durch die Fußgängerzone mit der Fireblade. Voll durchgezogen. Der war voll krank, der Junge. Also ganz extrem. Der hat auch kurzfristig für irgendeine Stuntagentur gearbeitet, weil der hat sich überall runtergestürzt und so ein Scheiß. Der hat keine Hemmung mehr gehabt. Der wollte ja auch nicht mehr, ne? Wie man dann später ernsthaft feststellen konnte. Im Wahn hat er das auch ab und zu irgendwie, kam das leicht durch, ne? Warum er das so exzessiv durchzieht. Den Jungen habe ich da oben auch in der Wohnung kennengelernt und so habe ich das erste Mal überhaupt Ecstasy gesehen und in der Hand gehabt. Und so habe ich dann auch mit den Jungs da im Park das erste Mal genommen. Und da war halt auch der Junge von dem Taxiunternehmer bei, einer der Griechen war dabei und in Ägypten und so haben wir in der Stadt getroffen und Patatas. Die kommen da ja auch ab und zu alle mal vorbei und dann haben wir alle da gehangen und die Tabletten gefressen. Das war der Knaller, Alter. Ich habe 10 Stunden oder 5 Stunden gedacht, Alter, wie dicht geht denn noch? Wie breit werde ich denn noch, als die dann alle im Kopf angefangen haben zu klingeln, die Tabletten. Ja, die ersten schönen warmen Tage, die Sonne hat geschienen. Der Pilz war gerade einigermaßen am Verheilen. Ein Mädchen geiler wie das andere. Ja, die Röcke wurden ja auch immer kürzer, das Wetter immer geiler. Und ich so auf Sendung, Junge, in den Park. Voll Riemen, ich dachte irgendwann, ich muss pissen. Geh ins Gebüsch zum Pissen, Junge, habe ich mich voll eingespritzt. Ist mir so einer abgegangen, nur vom Gucken. Nur vom Gucken auf dieses Zeug. Das ist ja ekelhaft, Junge. Was soll das denn? Was ist das für eine Nummer? Ist mir original, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ist mir einer abgegangen, nur weil ich da gelegen habe, auf Sendung, volles Programm auf Sendung, so rief mich wahrscheinlich. Und habe mir nur die Weiber angeguckt und ist mir so einer abgegangen. Ne? Unglaublich. Ist mir auch nie wieder passiert. Also, das lag hundertprozentig an den Drogen. Ne? Das war mein erstes Erlebnis mit Ecstasy. Ach, und Schokoladeneis habe ich gefressen. Bestimmt 20 Kugeln, als ich dann so einigermaßen zurechtkam von den Dingen. Ich konnte nicht von dieser Eisdiele weggehen. Immer noch eine Kugel, nur noch eine Kugel. Ganze T-Shirt schon voll gesaut. Da war der Ägypter schon nicht mehr bei. Da war ich mit den Griechen dann in der Nordstadt schon wieder an der Eisdiele. Ich wollte es ja auch mal ausprobieren, ne? Ich habe das ja nur im Fernsehen immer gesehen, wie bekloppt die Leute davon werden. Ich dachte, ja, sauber. Also die Jungs haben dann auch gesagt, das macht Spaß. Kannst ruhig mal nehmen, das macht Spaß. An meiner Entlassung habe ich dann nochmal auch auf Es gefeiert. Und dann war ich das erste Mal auf Ecstasy auf so einer Techno-Party. Und als das richtig geknallt hat, als mir klar war, also da habe ich direkt immer gesagt, nur die Droge an sich nicht so geil, die Partys an sich voll scheiße, aber beides in Kombination macht hundertprozentig süchtig, Junge. Habe ich so für mich empfunden, ne? Ich habe gesagt, wenn ich nochmal Drogen nehme, dann nur das. Das hört natürlich ganz schnell auf, aber die erste Emotion oder das erste Gefühl und der erste Gedanke zu Ecstasy in Verbindung mit dieser Musik, habe ich gesagt, wenn, dann nur noch das. Alter, das hat voll gezündet. Also ich habe dann recht schnell festgestellt, dass das nicht so geil ist. Nach wenigen Wochen, Monaten schon habe ich Depressionen und alles Mögliche davon gekriegt. Aber so, das waren so die ersten Erlebnisse mit Es und so. Da waren die aber auch noch, da war das noch was ganz anderes wie heute. Die ersten Tabletten und so, da habe ich mitgekriegt, die haben 40, 50 Mark haben die für eine Pille genommen. Aber da hast du auch 12, 18 Stunden richtigen Film von gefahren. Ich mit 3 Tabletten beim ersten Mal voll überdosiert. Völlig zu viel. Eine halbe hätte mir schon gelangt, um zu erfahren, was da passiert. Und ich konnte es ja wieder nicht abwarten. Ja, und was wir da gelabert haben, was nicht. Ich weiß, wir haben unzählige Tüten geraucht. Der gibt da die ganze Zeit an Tüten. Man braucht ja auch voll ewig. Hat Brandblasen an den Finger gekriegt, weil durch die Es, ne, macht das Hasch voll heiß, ne, und labert und bröselt und du merkst es nicht mehr richtig. Ja, hast die ganzen Fingerkuppen voll dicke Brandblasen drauf, wie ständig in dieses heiße Hasch reinfasst. Ne. Das sind jetzt gerade, daran kann ich mich noch erinnern. Ist mir später auch passiert, den Tag habe ich mich, glaube ich, köstlich darüber amüsiert. Du Trottel, machst doch nicht so heiß. Oder pass ein bisschen auf, was du machst. Ja, das war eigentlich alles. Und dann diese Eissession hinterher, das ist auch noch sehr präsent. So. Und das mit dem Abgang, unglaublich. Nur vom Glotzen, Alter. Hätte ich nicht mehr möglich gehalten, dass sowas funktioniert. So ein feuchter Traum, weißt du? Voll auf Sendung. Ja, und dann weitere Erfahrungen damit habe ich dann eigentlich erst nach der Entlassung wieder gemacht. So, ne? Über die Griechen habe ich mich auch riesig gefreut. Den kleinen Römer mit seiner Hakennase. Ja, und die haben sich auch gefreut. Ich meine, einer der Jungs von den Griechen hat mir direkt den Timo auch mit Absicht wegen dem Schlafplatz und all das vorgestellt. Die haben alle noch zu Hause gewohnt und haben alle voll Stress zu Hause, weil sie drauf sind. So, es war ja mittlerweile raus, es sind ja Jahre vergangen, ne? Die waren ja 5 Jahre schon drauf, das kannst du zu Hause nicht mehr verstecken. Die haben mit 15, 14, 15, 16 angefangen, jetzt sind die 20, 21, wohnen immer noch zu Hause und verbrauchen jeden Tag 300, 400, 500 Mark oder 200 Mark. Aber wenn sie ganz dezent unterwegs sind, 50 bis 80 Mark jeden Tag und haben keine Zeit zum Arbeiten gehen und so, weil müssen konsumieren. So. Und wenn sie mal irgendwo arbeiten gehen, fliegen sie ganz schnell wieder raus. Das war ja bei allen, in jedem Haushalt, bei den Griechen das Gleiche damals. Freiwillig, auf freiwilliger Basis, bei keinem. Noch nicht. Bei keinem von den Jungs. Überall noch nicht. Da gab es überall schon den Druck und du musst, du sollst. Und ansonsten das und das und das, weißt du. So haben wir schon Konsequenzen vielleicht angedroht, aber nie wirklich in die Tat umgesetzt bei den meisten. Gerade zu Hause halt nicht, ne? Ich glaube, einer von den Jungs war so halbwegs schon mit einem Fuß im ersten Mal Methadon-Programm oder so, was dann draußen auch schon angeboten wurde und sowas. Aber ja, im Großen und Ganzen waren alle drauf, ja. Klar, warum denn auch nicht? War ja gerade die Zeit. Also die Jungs, die Griechen und so, die waren es halt immer noch nicht los irgendwie. Aber war schon klar irgendwie, da muss was verändert werden. Wie gesagt, die haben zu Hause auch schon ihren Stress zum größten Teil gehabt und so. Klar, ging den Alten immer wieder auf der Tasche auch, ne? Und brauchen halt auch eine ganze Menge Geld. Das sind ja nicht mal wie früher irgendwie, man gibt mal 10 Mark oder so, ich will ein paar Zigaretten haben und so. Und ein bisschen Bier kaufen oder so. Das war ja gleich, gib mal 100, gib mal 150, gib mal 200 Mark. So. Und das alle paar Tage. Irgendwie, das funktioniert nicht über viele Jahre. Und die hatten also für mein Empfinden dann ja auch schon sehr tolerante Eltern, die das voll viele Jahre mitgemacht haben. Obwohl das ja eigentlich auch der verkehrte Weg ist. Aber die wollten die nicht im Stich lassen, weißt du? Wenigstens dieses Gefühl, eigentlich ist es eine Hilfestellung, wenn man so jemanden dann fallen lässt. Das fühlt sich aber für Eltern natürlich ganz anders an. Meine Mutter hat da hart drunter gelitten. Aber das war die einzige Möglichkeit, mich wachzurütteln. Und selbst das hat nicht richtig funktioniert, so mich dann fallen zu lassen. Ne? Und das musste ich dann immer noch selber rausfinden. Aber die Eltern haben das dann halt einfach hingenommen und da voll lange drunter gelitten auch und so. Ne? Und wie das sich bei denen letztendlich aufgelöst hat, kann ich dir nicht sagen, aber damals, als ich auf Flucht war, war bei denen alles noch das gleiche Programm wie vor meiner Haft. Da hat sich gar nichts geändert. War ja auch nur ein bisschen mehr als ein Jahr. Ja, was sollte sich da auch ändern? Es war schon 3, 4 Jahre, 5 Jahre so. Bei einigen. Auf jeden Fall 3 Jahre, 3,5 Jahre. Und von denen war auch noch keiner in Haft gewesen und dies und das. Also so schon. Die haben das alles noch immer sehr dezent gemacht. Wie gesagt, da war ja ein Unterschied zwischen den beiden Gruppen, dem Ägypter, Patatas und so, und den Griechen. Die sind mal klauen gegangen und so. Und die Kleine, die war noch so auch die Ausnahme, die so zwischen diesen Konsumgesellschaften hin und her gependelt ist. So, ne? Und ich habe mein Geld dann halt, weil ich hatte einen höheren Verbrauch. Die haben immer noch sehr gemäßigt konsumieren, natürlich sich auch konstant hochdosiert, so, aber immer noch dieses, ich wohne zu Hause, die Alten machen Druck und ich darf nicht übertreiben, die schmeißen mich raus und dies und das, ich krieg kein Geld mehr und haben keinen Bock klauen zu gehen, natürlich, so ist es doch viel bequemer. Zu Hause einigermaßen funktionieren, damit man immer noch die Kuh melken kann, so, ne? Das passiert natürlich nicht wirklich bösartig, aber das passiert einfach, solange die das zulassen, ne? Ja, und das war bei denen zu der Zeit halt noch so. Da war das schon klar zu Hause, irgendwas ist da nicht ganz richtig, da stimmt was nicht, du nimmst bestimmt Drogen und dies und das. Aber da gab es noch keine Konsequenz für die Jungs zu Hause, zumindest noch nicht. Ne? Draußen auf der Straße hatten sie alle ihren Ärger, da einen abgezogen. Die gehen ja nicht klauen, die ziehen dann auch lieber vielleicht noch einen ab oder so, weißt du, verarschen einen oder sonst was. So. Das sind noch so Kinder, also im Grunde Kinderkram, wo man noch nicht wirklich der Staat noch nicht so wirklich hinterher ist, weil das untereinander passiert und sowas halt. Ne? Aber Geschäftseinbrüche und sowas, das war ganz weit weg von denen. Was heißt ganz weit weg? Die haben das mitgekriegt, aber das war nicht der Ding so. Also nicht, dass ich wüsste, aber das wäre nicht an mir vorbeigegangen. Ja, mit denen habe ich dann halt auch Zeit verbracht. Die Tage wurden wieder schöner, die Sonne kam raus, es wurde Frühling so langsam. Und dann habe ich mal mit denen abgehangen, also mit den Griechen und Konsorten und dem Taxijungen und den Mädels und dann mal wieder mit Ägypter und so. Und die kannten sich ja auch untereinander. Also man kam durchaus vor, dass ich mit dem Ägypter unterwegs war und einen von den Griechen getroffen habe und man zusammen ein bisschen unterwegs war. Aber dann ist halt nichts gelaufen. Also wenn dann irgendwie ein Bruch gelaufen wäre oder so, aber nachts hat man die Jungs auch nicht getroffen, die waren nachts zu Hause, ne? Ganz normal. Wenn ich mit dem Ägypter nachts unterwegs war, habe ich die nie gesehen. Tagsüber mal. Wenn man dann auch da in der Gegend war oder so, so auf ihrem Spielplatz rumgehangen, voll abgedichtet, sitzen dann da auf dem Spielplatz, kiffen ein bisschen, quatschen Scheiße und gehen dann wieder nach Hause, ne? So. Und dann hat man sich auch mal so, haben sich die Gruppen auch mal gekreuzt, aber das hat sich nie wirklich vermischt, so. Weil man sich von Kindestagen an kennt. So, die sind Freunde vor den Drogen schon gewesen. Alle, weißt du, das war eine coole Clique. Also, es hat Spaß gemacht mit denen. So, wenn die Drogen nicht gewesen wären, wären das alles ganz tolle Jungs geworden. Ganz bestimmt. Und der ein oder andere hat es ja auch wahrscheinlich wirklich geschafft, sich davon loszusagen. Aber das beinhaltete auch direkt den Abschied von der Gruppe. So, ne? Dann konnte sich was ändern. Sonst alle, die da geblieben sind, auch in dieser Straße gewohnt haben und so, alle aus dieser Generation, die zusammen auf dem Spielplatz war, Grundschule und dann in die Hauptschule gekommen sind oder sonst wohin, die sind zusammengewachsen über diese Zeit und die Drogen kamen nur dazu. Das hat aber nichts daran geändert, dass die trotzdem fast immer ihre Zeit miteinander verbracht haben. So. Wie gesagt, die meisten hatten Arbeiterelternhaus, es ist immer Geld reingekommen, die haben es versucht nicht zu übertreiben und so. Natürlich, der ein oder andere Anzeige hatte jeder von denen, ne? Für Ladendiebstahl, dies, das, jenes. Wenn du mal echt affig bist oder so, dann gehen die auch klauen. Ganz normal, aber das ist eher dann, weil es sein muss und nicht für Routine. Also nicht, das ist nicht für immer. Das ist scheiße, das will ich nicht. So. Bei mir war das halt ein bisschen anders. Ich hatte mit Diebstahl und so nie wirklich ein ernsthaftes moralisches Problem. Also ich habe das dann einfach gemacht. Aber für die Jungs war das irgendwie, glaube ich, noch was anderes mit dem Clown. Das nur, wenn es sein musste. Ja, die Kleine war da zum Beispiel auch. Da hast du ja gezielt richtige Liebestouren veranstaltet und so und alles Mögliche. Ne? Die war da auch anders. Aber das war auch ihr Punkt, wo sie weniger Zeit mit den Jungs verbracht hat und in dieser Clique verbracht hat, sondern sich dann auch, die hat sich auch sehr gut mit dem Ägypter und so, zwischen wenn die sich getroffen haben, das hat immer 100%, ein Herz und eine Seele, die beiden, sofort. So, funktioniert 100%ig. So, die war da ähnlich gestrickt wie wir, nur dass sie halt nicht einbrechen gegangen ist, so, das ist auch ein Mädchen, der findet andere Wege, um gut Geld zu verdienen, ne? So. Ja. Aber im Grunde war alles immer noch beim Alten. Das hat sich nichts verändert. Nur das Wetter ist ein anderes. Sonst war alles wie immer. Also wie die letzten Jahre vor der Haft. Aber der Taxiunternehmerjunge, der war neu für mich. So. Aber sonst war eigentlich alles das Alte. Nordstadt, mein Viertel, mit dem ich abgehangen habe. Ja, ja, klar, also es war schon immer wieder, ich muss aufhören und dies und das. Die Jungs sahen auch wesentlich schlechter aus, als ich sie in Erinnerung hatte. So, das muss ich auch dazu sagen. Es hatte sich halt so nichts geändert. Es ist nur weitergegangen, die ganze Zeit. Und na klar, waren die selbst auch an dem Punkt. Von überall kommt Kritik, vor allem von zu Hause, von seinem Lebensmittelpunkt. Da wird der Druck wird zu Hause immer massiger. Ne? Vater macht Alarm, hat vielleicht auch schon Powerfein gekriegt, deswegen, weil er voll dicht nach Hause kommt, frech geworden ist zu Mama oder sonst was. Klatsch, gibt's ein paar. Merk's mal. Nimm mal die Drogen aus dem Kopf. Und ja, es war halt dann schon auch Thema, klar. Und mit den Jungs, mit denen ich angefangen habe, mit den Griechen und Konsorten, das war auch noch anders. Das war immer auch, also da war auch immer Emotion. Da hat man auch über Zuhause und sowas gesprochen. Also die auf jeden Fall. Weil das liegt auch an der Mentalität. Auf jeden Fall viel untereinander und ich bin dabei. Die sprechen auf Deutsch. So, ja, also da war immer irgendwie zu Hause auch und so. Das war immer Thema, klar. Deswegen haben die es vielleicht auch so viele Jahre geschafft, so dezent zu konsumieren, trotzdem voll süchtig zu sein, aber immer so im Kleinen, den kleinstmöglichsten Pegel zu halten, um einfach nicht, ja, um einfach nicht Gefahr zu laufen, dass zu Hause kaputt geht, ne? Das hatte für die auch noch einen anderen Stellenwert als für mich, als ich drauf gekommen bin. Deswegen habe ich dann auch so konsumiert und die nur. Die haben auch am Anfang gesagt, habe ich ja erzählt, mach das nicht, mach das nicht. Die haben es schon zu der Zeit auch gerafft, was es ist irgendwie, aber das Ausmaß war selbst auch noch nicht klar, was sie sich selbst antun. Aber die wussten schon, das ist nicht cool. So, das ist schon geil, aber das ist nicht, am Ende doch nicht. So, weißt du? Ja. Aber wie gesagt, letztendlich bin ich einfach nur nach Hause gekommen. Alles war wie immer. Nur alle haben nochmal 5 Kilo abgenommen in den letzten 14 Monaten und ich habe 18 zugenommen. Das war der einzige Unterschied. Ich war topfit, gute Arme, dicken Hals gehabt, alles. Ja, und obwohl ich es gesehen habe, habe ich es nicht realisiert, was wieder auf mich zukommt, wenn ich das mache, was ich jetzt vorhabe. Ja. Ich habe halt einfach dann in dem Moment die Freiheit genossen, ne? Und das Zusammensein mit den Jungs, die waren ja immer noch cool drauf, so, ne? Es hat immer noch Spaß gemacht mit denen und so. Und ja, jetzt war ich dann auch in ihrem Kreis und er gibt da zwischendurch. Wir verdienen, wir machen Geld auf jeden Fall, so, mit der einen oder anderen Scheiß. Wir gehen auch ganz gezielt klauen, obwohl ich auf Flucht bin, gehe ich durch die Liste Meile, da brennt nicht so viel Kripo rum, zumindest damals nicht. Geh und da ein paar, zwei, drei Boutiquen rein, klau ein paar richtig geile Herrenstrickjacken, Stück 800 Mark. Da, wenn du 5, 6, 7 Stück davon hast, tausche ich am Steintor 400, 500 Mark und dann komme ich zu den Jungs, weißt du, die haben alle so gerade so 20 Mark, 30 Mark zusammengeworfen für ein bisschen Stoff und so. Das war Luxus für die dann, konsumieren in Luxusverhältnissen. So. Zwischendurch, na klar, ich habe das auf den Markt geworfen, weil ich wusste, jeder Tag hier kann jetzt der Letzte sein. Ich gehe hier aus der Haustür, die verhaften mich. Kann ja immer das Letzte sein, kann gerade die letzte Party sein. Los, lass richtig Kette gehen. Und natürlich schmeiße ich das auf den Markt. Sind wirklich Freunde für mich. Also auch heute noch, wenn ich zurückblicke, finde ich das so, dass das Freunde für mich gewesen sind. Egal, ob die Drogen dann dazugekommen sind, etc. Die Grundsubstanz, gerade bei den Leuten, weil das vor den Drogen war, basiert auf Freundschaft. So. Das waren eine Clique so halt, ne? Und das Gefühl ist auch bis heute nicht weggegangen. Obwohl sich das natürlich alles zerschlagen hat, aber das ist ja immer so im Leben. Deine Jugendfreunde siehst du irgendwann einfach gar nicht mehr. Und wenn du 30 Jahre später einen wieder triffst, dann hast du einen tollen Treffer gelandet. So ungefähr ist es ganz normal. Menschen kommen, Menschen gehen. Fertig. Aber ja. Also das war ja so, also auf der Flucht, das war ja auch noch nicht viel Zeit vergangen, wie gesagt. Wir sind gerade erst zusammen draufgekommen, so vor ein paar Jahren. 3, 4 Jahre vorher. Oder 4,5 Jahre vorher. So, die haben nur nicht diese Haftpause gehabt. So, die haben einfach da weitergemacht, wo es bei mir dann aufgehört hat, bis dahin, wo ich wiedergekommen bin. Das war der Grieche, der immer Cowboy-Stiefel getragen hat und die Haare wie Michael Jackson, hat den Moonwalk immer gemacht, nur ohne goldene Weste. Ich weiß genau die Fresse, ich komme aber gar nicht auf den Namen. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie der hieß. Das war in meiner Erinnerung der Erste, der so massig Stress zu Hause hatte, dass er sich wirklich ernsthaft bemüht hat, irgendwas, da muss was geändert werden. So, da hat er, weißt du, triff dich nicht mehr mit denen und so, weißt du. Obwohl die Eltern, weißt du, die haben sich wahrscheinlich auch untereinander in die Haare gekriegt. Die kennen sich alle die ganzen Jahre über. Die Kids sind zusammen groß geworden und uns sind alles griechische Familien, die in einer Straße wohnen. Die kennen sich alle, die sind alle per Du. Das sind Freundschaften oder auch weniger Freundschaften untereinander unter den Eltern auch. Und durch so ein massiges Problem, was über Jahre heranwächst, sie können es sehen an allen Kindern von jeder Familie, die da rumhängen, dass da ein ernsthaftes Problem ist und die kriegen sich untereinander auch in die Haare, natürlich, ganz bestimmt so. Und ja, die Eltern haben halt als Erste so einen massigen Druck gemacht und auch verboten, da durfte sich nicht mehr mit seinen Freunden treffen. So, der Grund war schon klar, die nehmen Drogen. du nicht mehr. So, weißt du, lass dich substituieren oder sonst was. So, und so fing das halt an. Ne? Und natürlich haben die sich heimlich getroffen, sonst wüsste ja keiner, was da passiert ist bei ihm. Weißt du, der wohnt zwei Türen weiter, natürlich treffe ich den. Der kann die Alten sagen, was die wollen. Die Alten schlafen, die sprechen am Fenster mit. Weißt du, wie im Knast, so ein Zickzack vom Fenster. Wir brauchen nicht mal aus dem Haus gehen, um miteinander labern zu können. Wie wollen die den Kontakt unterbinden? Das geht doch gar nicht. Und natürlich haben die weiter konsumiert, während er wahrscheinlich schon in der Substitution war, aber das stört ja nicht. Der kann ja 4 Milliliter Methadon trinken und trotzdem Leche rauchen. Das sehen die Alten nur nicht mehr, der sieht von dem Substitut genauso breit aus. Das raffen die nicht mehr, wo der Unterschied jetzt liegt, wo der Turn herkommt. Der konnte nebenbei immer konsumieren. So, weißt du, also die konnten labern, was sie wollten, solange das nicht also von alleine passiert, das ist ja immer der Punkt. Wird sich dann nichts geändert haben. Ich wurde dann ja auch wieder verhaftet, konnte das dann nicht weiter verfolgen. Und die Jungs habe ich dann nach Hameln eigentlich fast komplett aus den Augen verloren, weil ich dann ja noch eine Stufe zugelegt habe und das war gar nichts für die. Ja klar, die wollten wissen, wie es da ist und so, weißt du. Ah, du darfst dich nicht nach der Seife pücken und so, scheiße, weißt du. Was war da los und so, erzähl doch mal und dies und das. Ich sag, halt, da alles nur halb so wild. Genau wie hier jetzt in dem Raum, ein paar Chaoten in einer Gruppe eingesperrt. Ja, und lass uns zum Turn besuchen und Spaß haben, weil gar nichts los. Ja. Kannst du ganz gefahrlos duschen gehen. Kann dir überhaupt nichts passieren. So, egal in welche Richtung du dir irgendwas vorstellst, alles nur halb so wild. Habe ich damals halt auch so gesagt, das ist keine Strafe. Das Einzige, was wehtut, ist dieses, dass du so eingeengt bist. Ich habe es natürlich auch ins Lächerliche gezogen, bestimmt, aber Hameln hat sich auf Flucht nicht nach Strafe angefühlt. Guck mal, was, ich bin einfach abgehauen. Weißt du, also ich habe mich da eher lustig drüber gemacht. Aber mein Gefühl war auch so, lass mich ein paar Wochen durchhalten draußen auf der Flucht und alles nachholen und dann scheiß auf die letzten 10 Monate, sitzt du so ab. Du willst gar keine vorzeitige Entlassung. Was, 2/3? Warum 2/3? Müsste ich mich ja anstrengen für, müsste ich saubere UKs für abgeben. Nachdem ich aus der Absondung gekommen bin, müsste ich wieder in den Sondervollzug, saubere UKs abgeben, in den Normalvollzug zu kommen, um in den Genuss einer vorzeitigen Entlassung zu kommen. Weil wenn du nicht mitarbeitsbereit bist, entlässt dich auch keiner vorzeitig. Ja, und dann habe ich mich schon auf Flucht entschieden, ich mache Festhalten. Scheiß drauf auf Bewährung mitnehmen, ich will nackt sein. Ich will rauskommen und kein Schwein darf sich für mich interessieren. Punkt aus. Bis zum letzten Tag abgesessen, fertig. Also ich wusste ja auch, ich hatte ja ungefähre Vorstellungen, was danach passiert, nach der Entlassung. Also ich konnte es mir ja schon ausmalen. So, und deswegen wollte ich auch ums Verrecken keine Bewährung mit nach draußen nehmen. Ich bin der Meinung, nein. Ich bin der Meinung, ich habe sie nicht gesehen. Ich bin der Meinung, ich war einmal im Büro und sie war nicht da. Die hat ja auch nicht, also die hat da irgendwie gleitende Arbeitszeiten gehabt zwischendurch und so. Da war weniger zu tun, mal eine Zeit lang in dem Betrieb und was weiß ich. Auf jeden Fall war sie nicht da, als ich da nach ihr geguckt habe. Und ich glaube, im Nachhinein, als ich dann wieder in Haft war und Kontakt wieder mit ihr aufgenommen hatte, hat sie mir dann auch gesagt, dass sie auch Besuch hatte irgendwie. Also, dass da wohl jemand geklingelt hat und gefragt hat, ob ich da bin oder da gewesen wäre oder wo sie wüsste, wo ich bin oder sonst was. Ne? Also ich glaube, meine Mutter hat sich verfolgter gefühlt als ich in dieser Zeit, wo die nach mir gesucht haben. Ne? Das war für sie bestimmt noch ein schlimmeres Gefühl als für mich. Alle Welt guckt auf den. Oh mein Gott, mein Kind macht schon wieder so eine Scheiße. Der ist ja auch klar, der weiß nicht wohin, der hat kein Geld. Was macht der? Was macht der? Er ist sicher schon klar, was der macht, aber warum denn schon wieder? Bleib doch einfach da sitzen, bis die Zeit vorbei ist und dann versuch dich zu bessern. Versprichst du doch auch schon die ganze Zeit. Die Flucht hat natürlich auch bei ihr auch wieder ganz deutlich gezeigt, der labert nur, ne? Egal was der verspricht, glaub das nicht. Der lügt dich an. So, warum auch immer. Aber letztendlich war es dann ja auch so. Ich hab ja, wenn ich so zurückgucke, war das ja auch alles. Ich habe ja das erzählt, was ich immer gerne hören wollte. Und die Flucht hat dir ganz deutlich gezeigt, das ist alles scheiße, was der gelabert hat. Was er versprochen hat und erzählt hat, was er macht und dies und das. Sonst hätte er doch einfach da seine Strafe verbüßt jetzt und sich dann versucht, neu zu orientieren oder sonst was. Ne? Das war ja nicht der Fall. Das hat diese Illusion komplett zerstört, direkt mit der Nachricht, der ist abgehauen. Wahrscheinlich habe ich auch ein bisschen Geld gerade gebraucht, weißt du? Irgendwie vormittags, kein Bock irgendwie durch die Stadt zum Klauen, kein Geld in der Nacht gemacht. Ich würde mir gerne Päcken kaufen oder so einen Scheiß, weißt du? Ich brauche mir eben 80 Mark oder 100 Mark, gib mal 100 Mark. Irgendwie so war bestimmt mein Plan. Außerdem habe ich Hunger. Ich bin auf Loch, habe kein Geld, ich habe Hunger. Ich war schon fest davon überzeugt, dass sie mir trotz aller Umstände ein bisschen Geld gibt, ganz bestimmt. Ne? Keine Ahnung, wie die Situation ausgegangen wäre. Vielleicht hätte sie mir einen Vogel gezeigt, vielleicht hätte sie mir aber auch Geld gegeben, ich weiß nicht. Doch, natürlich auch, sie ist ja meine Mutter, ne? Und eigentlich bin ich ja auch recht klar im Kopf trotzdem, dass ich jetzt gerade schon wieder ein paar Tage voll konsumiere. So, im Grunde ist mir schon klar, auch was ich hier versprochen habe und alles, ne? Also ich muss auf dem Weg dorthin, habe ich mich garantiert mit dem auseinandergesetzt. Was sage ich dir denn jetzt? So, ich weiß nicht, ob ich damals gedacht habe, wie lüge ich sie jetzt am besten an, dass ich da um große Diskussionen oder so rumkomme. Also ich hatte bestimmt auch ein schlechtes Gewissen in dieser Situation, mich dann jetzt da zu zeigen, in dieser auf Flucht, die Leute klingeln bei ihr, gehen ihr auf die Nerven und so und alle Welt guckt wieder auf einen und so, gefühlt wenigstens, ne? Und all das, da hatte ich ja vorher nicht so wirklich drüber nachgedacht, wenn ich an Flucht gedacht habe. Dann habe ich dran gedacht, was ich mache, aber nicht, was bei anderen passiert dann, ne? War mir irgendwie schon klar, aber im Ernsten damit auseinandergesetzt habe ich mich nicht. Und ganz bestimmt bin ich dahin gefahren, weil ich Geld haben wollte. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich da großartig viele andere Gründe hatte. Und ja, und sie natürlich auch wiedersehen, natürlich. Aber ich wusste ja auch, dass ich Scheiße erzählt habe. Dafür hätte ich mich bestimmt auch noch entschuldigt dann im Gespräch. Klar, ich hätte ja alles erzählt, um mein Geld zu kriegen, dann vielleicht am Ende. Ne? Das war aber dann bestimmt auch aus dem Schutz heraus, auch für mich selbst. Und für sie, dass sie nicht mitkriegt, wie ich verhaftet werde, bloß weil ich gerade bei ihr ein bisschen Kaffee trinke oder so. Weißt du? Und sie wieder anpumpe oder sonstiges. Also es war, also wenn überhaupt mehr, habe ich dass dieser eine Versuch, ne, auf der Arbeit, da zu ihr nach Hause, wo in Hannover, in die Wohnung. Nee, das ist ja auch ihr Typ da, ne? Den hatte ich ja zu der Zeit auch noch richtigen Hals. Also den wollte ich ums Verrecken nicht sehen, ne? Dass der Hund mir die Tür aufmacht. Und vielleicht, der hält mich noch fest und ruft die Bullen. Der Hund. Der weiß doch, dass ich nicht entlassen bin. Hat er doch mitgekriegt, Kripo war doch da. Der ist ja nicht dämlich, ne? Nee, das ist auch ganz schnell vergessen. Sagte der Ägypter auch direkt, als ich ihn getroffen habe, weil ich mich immer noch umgedreht habe. Dann sagt er, 3-4 Tage hört das auf. Alles klar, 3-4 Tage hört das auf. Und irgendwann habe ich registriert, also ich drehe mich schon ein paar Tage nicht mehr richtig um. Ich bin zwar noch auf Spannung, aber nur noch an bestimmten Orten. Ist nicht dieses grundsätzliche, ich muss aufpassen, weißt du? Das lockert sich, das geht ineinander über, irgendwann ist es weg. Und dann hast du nicht mehr dieses Gefühl, beobachtet zu sein, dies, das, jenes. Es wird normal wieder, der Alltag kommt. Der ganz normale, ich bin draußen, keine Gitter vor den Fenstern. Das habe ich die erste Woche bestimmt jeden Tag, morgens 5-6 Mal gemacht. Fenster groß auf, mich rausgehalten. So, ich kann so weit aus dem Fenster, kann ich mich rauslehnen. Voll geil, Alter. Konnte ich 14 Monate oder so nicht. Ich mache das Fenster auf und dann ist da Schicht, Alter. Dann kann ich mal um die Ecke gucken, richtig. Ich brauche einen Spiegel, um an der Hauswand lang zu gucken. Ja. Das ist ein gutes Gefühl, das hat Spaß gemacht. So, das habe ich genossen. Fenster auf, ja. Also gestreckt und nach links und nach rechts geguckt draußen. Was so in der Straße los ist, ach, gar nichts los, egal. Fenster offen gelassen, hätte geraucht und nochmal auf der Fensterbank gesessen und wieder die Straße runtergeguckt. Das war ein cooles Gefühl. Das hat irgendwann nach ein paar Tagen hat das aufgehört, habe ich das einfach nicht mehr gemacht, weil das schon wieder ganz normal ist. So, das ändert sich ganz schnell. Mensch, das ist so. Also ich gewöhne mich so schnell, ich bin so ein Gewohnheitstier, weißt du, mach's ein paar Mal hintereinander, dann habe ich mich schon dran gewöhnt. So, und ja. Ich denke, das geht aber vielen so. Man muss sich nur, ja, wenn der Kopf sich nicht sperrt, gewöhnt man sich an alles, glaube ich. Man muss nur offen sein dafür. Aber das ist bei mir einfach passiert, als ich. Jetzt reflektiere ich das so ein bisschen, ne? Aber damals ist es halt einfach so passiert, ne? also dass sich das Gefühl ändert, ohne dass es mir klar war im Grunde, bis ich es dann selbst realisiert habe, okay, jetzt fühle ich mich freier irgendwie. So, ne? Das ist ja eine Befreiung dann irgendwann, wenn dieses Gefühl des Eingesperrtseins und des Beobachten, dass du unter Beobachtung stehst, dieses Gefühl, das dauert ein bisschen, aber das löst sich relativ schnell in Luft auf. So. Obwohl du eigentlich weißt, du müsstest genau jetzt drauf achten. So, ne? Das ist ganz merkwürdig. Ja, Flucht ist aber auch anstrengend. Also im Grunde haben die 10, 11 Wochen oder so, wie lange das gedauert hat, haben wir auch eigentlich auch gelangt. So, ne? Weil es ist auch wirklich anstrengend, wenn du tatsächlich... Das ist zwar weg, dieses massige Gefühl, aber so, man ist doch, sobald man sich ein bisschen weiter weg bewegt als von seinem sicheren Standpunkt aus, fängt dieses an wieder und gucken und nervös und hast du nicht. Und vor allem, weil du halt auch ständig Geld brauchst, du kriegst ja nichts umsonst. Und auf Flucht Straftaten zu begehen, nachts, wenn sowieso kein Schwein unterwegs ist, die erste Streife, die dich sieht, hält dich an und so ein Scheiß. Und ich habe keine Übersicht jetzt gerade, ich war lange nicht da. Was wirklich cool ist zu machen, wann die wie fahren oder sonstiges. So erst dann, als es mit Ägypter wieder losging, so ein bisschen, ne, dass ich den getroffen habe öfter. So, dann kam so allmählich wieder ein bisschen Routine dann da auch rein. Ne? Wie gesagt, so großartig dicke Dinge oder größere Sachen habe ich da nicht gemacht. Nur so, ja, immer so Tagesdinger, die ich 2-3 Tage gehalten habe oder 4 vielleicht und dann muss noch was Neues. Man gibt ja ohne Ende Kioske in Hannover. Jede Straße hat einen Kiosk. Also Auswahl ist genug da. Ne? Aber es ist halt blöd, weil ich mich nie weit entfernen wollte von meinem sicheren Standpunkt aus. Also nicht, wenn es nicht sein musste. Aus was für einem Grund auch immer. Meistens waren es Drogen, für die es sein musste. Und das war dämlich eigentlich. Aber ja, ist halt so. Bewegst dich irgendwie nur 10, 15 Straßen weiter und machst da einen Kiosk. Nordstadt hat ohne Ende Kiosk. Also die meisten Straßen haben mindestens ein oder zwei Kioske. Der hat mir so ein Gefühl von Routine, weil das war für ihn schon wieder ganz normal, auch zu hantieren und auch nachts unterwegs zu sein und dies und das. Seine Haft war ja schon wieder ein paar Tage vorbei. Noch nicht so lange, aber einige Wochen. Ja, 2 Monate vielleicht oder so, vielleicht auch 3. Oder 3,5 oder so, aber viel länger war der noch nicht draus. Ne? Er war schon wieder voll drauf. Ne? Bei ihm konnte man das extrem sehen. Der ist auch so, er ist ja eigentlich ein dunkler Typ, aber der ist dann so aschfahl geworden, so wie jeder, der richtig hart konsumiert. Eigentlich so dieses, so wie ein Toter. Die Hautfarbe so geht leicht, ja, jetzt aschgrau ist so ein bisschen. Ja, und wenn man eigentlich so recht dunkel ist, ist das sehr auffällig. So, also das bei ihm auch so ganz tief sitzende Augen, dann dicke Ränder und so. Also bei ihm im Gesicht konntest du das sofort sehen. Ne? Und natürlich macht sich Mama Sorgen. Die sieht ihn doch. Die sieht doch, dass ihr Kind kaputt geht an irgendwas. Du kannst es irgendwie aber nicht ändern. Ne? Klar, das war immer Thema zu Hause. Sein Vater war ja auch nicht ohne. Ne? Vor denen hat er sich dann auch immer wieder nicht blicken lassen, wenn er da war und so. Weil er wusste, wie er aussieht. Ne? Wenn der mich sieht, Alter, der klatscht mir ein. Ja, klar klatscht er dir ein. Guck mal, wie du aussiehst. Nochmal, muss er auch. Also irgendwas muss er tun. Und wenn das Einzige ist, was er im Moment kann. Aber ja, er hat sich oft... Mama war eine Glucke, die wollte ihn nicht gehen lassen. Da war das noch immer noch eine heimliche Aktion. Trotzdem, der war ja auch gerade erst wieder da. Hat wahrscheinlich hoch und heilig versprochen, dass er nie wieder was nehmen wird und. Und sich offensichtlich um irgendwas gekümmert, ambulant vielleicht oder so, Gesprächstherapie vielleicht zu den ersten Anfängen, aber auch nur, um zu Hause Ruhe zu haben, also nicht ernsthaft. Ne? Das war bei, der war auch noch in seinem, ich nehme euch alles weg und kaufe mir davon Drogen für. Da war zu Hause, wo wir dann wieder draußen waren und zusammen geturnt haben, war zu Hause nur noch unterschwellig ein Thema. So, wenn ich ihn gerade dann abgeholt habe oder so, weißt du, der gerade mit so einem Hals von zu Hause gekommen ist, weil sein Alter ihn angeschissen hat oder so, dann war das gerade noch kurz zu spüren, bis dann wieder der Film anfing. So, ne? Wo gehen wir hin? Was machen wir? Wo? Weißt du, wir können da und da hin oder das und das. Lass mal da gucken gehen. Ja. Und das war im Grunde immer noch alles das Gleiche. Ne? Dann, so, also ein Gefühl der gewünschten Veränderung bei ihm habe ich, glaube ich, nicht feststellen können. Natürlich, das hat keine 3 Tage gedauert, da war er schon wieder voll drauf, ist morgens schon wieder affig aufgestanden. Bei mir ging es ja auch nicht besser. Ich war 3-4 Tage auf Flucht, dann habe ich morgens schon wieder affig aufgewacht. Ne? Schon wieder klatschnass geschwitzt, nur 5 Stunden geschlafen, weckt er mich schon wieder. Der Affe, los, aufstehen, rauchen, alles klar. Aufgestanden und geraucht. Ja, und dann weiter gepennt. So. Also es geht ganz schnell. Vor allem, wenn du schon einmal richtig drauf hast, ist das gefühlt ganz schnell. Du bist noch gar nicht so entzügig, aber dein Kopf sagt dir, Alter, du bist voll affig und du musst. Obwohl das eigentlich noch alles gut auszuhalten wäre. Du hast 3-4 Tage konsumiert, ne? Aber du redest dir ein, wie schlimm das wird, jetzt wieder aufzuhören und wie scheiße sich das anfühlt. Du redest dir den Affen so, so ein Gorilla redest du dir auf den Rücken. So, obwohl das im Grunde nur so ein handflächengroßes, kleines Äffchen ist, wäre weg gewesen. Reiß dich mal 2 Tage zusammen, alles gut. Das ist nicht mal wie eine Grippe, weißt du, gar nichts los. Vielleicht ein bisschen dünnsches ein Tag oder so. Also wenn es dir ganz schlimm redest, dann reagiert der Körper ja auch drauf. Ne? Hast du so ein bisschen Magen-Darm irgendwie, egal, trinkst Tee, Zwieback und so, legst dich hin, kiffst dir ein paar Eimer oder sonst was, bleibst einfach liegen und guckst dir ein paar Filme an und 2 Tage später alles gut. So auch gefühlt alles gut. Ne? Oh nee, man redet sich den Entzug dann direkt wieder. Also ganz bestimmt alle. Ich habe das gemacht, er bestimmt auch. Weil man hört dann einfach nicht auf. Obwohl man schon wieder weiß, ja, wenn ich jetzt noch rauche, heute noch rauche, morgen noch rauche, schiebe ich ganz sicher einen Affen. Und dann fängt es an, man redet sich den Affen ein, raucht trotzdem weiter und am Ende hat man einfach nicht aufgehört und hat am Ende dann auch wirklich einen richtigen Affen. Dann wieder Monate oder Jahre am Stück konsumiert das. Weil du am Anfang das nicht rechtzeitig immer wieder wenigstens kurzfristig unterbrechen konntest. So, ne? Das, was ich 3 Tage rauchst und dann einen Monat nicht mehr und dann wieder 2 Tage oder so, weißt du? Es gibt Leute, die schaffen das eine ganze Zeit lang so zu konsumieren, aber das sind halt die wenigsten. Wenn du einmal über Jahre jeden Tag geraucht hast, geht das nicht. Dann, weißt du, du musst es sofort, also gar nicht anfangen eigentlich, aber wie gesagt, das funktioniert halt nicht. Bei dem hat es nur 3-4 Tage gedauert, bei mir auch auf der Flucht. 4. Tag oder so habe ich mir schon wieder was weiß ich was eingeredet. Wie doll entzügig ich doch wäre, wenn ich jetzt nicht weiter rauche. Wenn ich aufhöre jetzt. War ja auch alles geil. Hat ja auch Spaß gemacht wieder. Also weiter. Ja, das war ja auch am Anfang nicht so schlimm. Also das war ja massiger im Kopf, dieses eingebildete entzügig sein und dies und das. Aber das langt schon, um weiterzumachen, um nicht aufzuhören. So, ne? Wenn du da Gefallen an dem Turn findest. Ne? Ja, und also wie gesagt, ich war 10 oder 11 Wochen auf Flucht. Ich habe eigentlich jeden Tag geraucht, jeden Tag wieder Show genommen. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, was ich sonst noch dazu konsumiert habe oder mal anders, wie Ecstasy oder so ein Scheiß. Dann. Aber an diesen Entzug, als ich wiedergekommen bin, in Hameln habe ich kaum Erinnerungen, weil das war ein Lacher. Im Grunde war das nach 10, 11 Wochen immer noch ein Lacher. Im Verhältnis zu dem Affen, den ich vorher gestoben habe, nach 3,5 Jahren oder 3,5 Jahre am Stück, ne? Weil, wenn ich viel geschafft habe, habe ich 1,5 bis 3 Gramm am Tag geschafft. So, dann war ich aber auch voll abgedichtet. So, und mein Körper hat das relativ gut hingenommen. So. Also, klar, im Kopf hat schon ein bisschen Suchtdruck, ne? Aber so körperlich war das alles noch im recht grünen Bereich, muss ich sagen. Also, es wäre ein leichtes gewesen, nach 2, 3 Tagen die Bremse zu ziehen draußen, ne? Um nicht drauf zu kommen. Aber das habe ich irgendwie nicht geschissen gekriegt, ne? Das habe ich wieder durchgezogen, wie beim ersten Mal. Angefangen und direkt durchgezogen. Wenn ich wach war, Blech an den Hals. Voll behindert. Aber ja, genau so. Da, wo sie mich rausgerissen haben, bin ich wieder reingesprungen. Genau an der Stelle. Nur nicht so hoch dosiert. Die Verhaftung an sich, so wirklich, ich bin irgendeine Streife in den Armen gelaufen. Irgendwo im Innenstadtbereich auch. Weil ich, ja. Wie gesagt, irgendwann wurde man unvorsichtig oder nicht mehr so vorsichtig. Und bin ich dämlicherweise irgendeiner Streifen. Nach einigen Wochen war auch dem letzten Streifenbeamten im Innenstadtbereich klar, der Kollege da ist auf Flucht, der da auf dem Foto in jeder Station hängt. So, der ist ja in jedem Eingangsbereich, auf jeder Wache in der Stadt hast du dann Briefkasten, wo Fotos drin hängen mit Leuten, die gesucht werden, die auf der Fahndungsliste stehen. Auch werden um Hinweise gebeten, aber jedem, der reingeht auf die Wache, kann die sehen. Und dann irgendwann hängt ein Bild da und die Beamten gehen jeden Tag dran vorbei und die erkennen dich. Die gucken da drauf. Das ist der Job. Auch die Streife. Die wissen irgendwann die Gesichter. Und die meisten kennen dich ja auch schon, wenn du aus dieser Stadt kommst. Ist ja nicht so, dass du unbekannt bist, ne? War ja einige Male auf Revieren. Und habe mich auch mit einigen Streifenbeamten auseinandersetzen müssen. Ja, die habe ich meistens nicht wiedererkannt im Privat, wenn die dann zivil unterwegs sind. Aber, ja, da kommst du immer nicht drum rum, ne? Ja, dafür, dass ich mich eigentlich ziemlich frei bewegt habe, ja, habe ich schon ziemlich lange durchgehalten. Zumal ich ja auch nachts unterwegs war dann, ne? Und so, und da ist die Gefahr ja gleich 10-mal höher. Dass, wenn sie dich dann sehen, dann bist du der Einzige auf der Straße. Vielleicht nur mit deinem Kumpel. So, aber die wollen ganz garantiert einmal gucken, wer du bist. Eine Nachtstreife irgendwo in der Stadt oder so. Da morgens um 2 irgendwie so. 2 Jungs mit Kapuzenpulli durch die Gegend eiern. Mit noch einem Rucksack dabei oder so. Dann wollen die garantiert, wollen die einmal in den Rucksack gucken und Personalienkontrolle machen. Ja, da habe ich echt Glück gehabt, ne? Also gut abgepasst, die Zeiten oder sonst was. Also, Routine kommt auch schnell wieder, wenn sie einmal da war. Da noch nicht so wirklich wieder. Das hat sich, die Zeitpläne ändern sich ja auch konstant so. Aber wenn ich mit dem Ägypter oder so unterwegs war, der war schon wieder recht routiniert. So, der kannte Zeiten und dies und das. Aber ich war ja auch alleine unterwegs, so, ne? Und ja, habe ich mich auf Bauchgefühl verlassen. Abgewartet, geguckt, wirklich dann auf die Streife abgewartet, die Nachtstreife, bis sie dann vorbei war, hinterhergegangen und so. Vielleicht auch die Nacht noch nichts gemacht, wenn ich noch ausreichend in der Tasche hatte. Sondern dann die nächste Nacht diese Streife wieder abgewartet, kontrolliert, alles klar, gleiche Zeit schon wieder. Und wann kommt die nächste? Wenn ich 2-mal geguckt habe, dann hat mir das meistens schon spätestens dann gelangt. Dann weiß ich, okay, jetzt kommt keiner. Die nächste 1,5 Stunden habe ich absolute Ruhe hier. Sei denn, stiller Alarm geht los oder sonst was, ne, was ich nicht mitkriege. Ja, nachts musst du dann nochmal doppelt, dreifach aufpassen. Natürlich. Aber das ist ja auch dann routiniertes Verhalten, schon antrainiertes gewesen. So. Klar, wenn ich nachts unterwegs bin und brechen gehe, muss ich aufpassen. Ganz normal. Egal, ob ich auf Flucht bin oder nicht, ich will mich ja nicht erwischen lassen. So oder so nicht. Ob ich schon Strafe habe oder erst welche in Kauf nehme. Also, das war nichts Neues, also ganz normal. Ja, und die Verhaftung, ich weiß gar nicht mehr so genau, wo die mich verhaftet. Das war irgendwie ganz dämlich. War gar kein Grund für mich irgendwie aufzupassen, so, weil ich im Moment nichts Schlimmes gemacht habe. Die haben mich einfach erkannt, eine Streife, und ich bin denen genau in die Arme gelaufen. Irgendwo im Innenstadtbereich, so hinterm Opernhaus irgendwo, ich weiß es nicht mehr genau. Also, ich war auch allein, ich glaube, ich wollte zum Opernplatz, also ich bin mir nicht ganz sicher. Da habe ich auch, weiß nicht, da war dann einfach die Flucht vorbei, so, weißt du? Ich habe abgeschaltet wieder. Ich war dann auf dem Revier, bin vom Revier wieder in die Schulburger Landstraße gebracht worden, in die JV, in Hannover. Da aufs Transporterhaus, erste Transport nach Hameln war meiner und zurück, fertig. Und bin ich wieder auf meine Gruppe, also nicht auf meine Gruppe, auf mein Haus, auf die Absonderung. So, das war's. Also großartige Erinnerung auch an die Tage in Hannover und so. Das war ganz kurz, das ging recht zügig, ne? Da war nicht so lange mit auf Transport warten und so. Das ging, ich glaube, ich habe 2 Nächte in Hannover verbracht. In der JVA. Eine Nacht im Polizeigewahrsam, am nächsten Morgen die JVA, dann da 2 Nächte und dann ab nach Hameln. Das ging irgendwie recht zügig. Der ein oder andere Spruch ist bestimmt gefallen. Ja. Die freuen sich natürlich, ist ein Arbeitserfolg, ne? Aber ja. Lange Freude, also. Vielleicht noch so ein bisschen, dass noch pädagogisch vielleicht noch was bei mir ankommt, eventuell in dem Alter, ne? Weil ich war ja noch recht jung. So von wegen, siehst du, auch eine Flucht lohnt sich nicht, wir kriegen euch immer und so, weißt du, sowas kam bestimmt. Also ernsthafte Erinnerungen habe ich da jetzt nicht dran. Ach, sowas war zu der Zeit, also in den jungen Jahren, wenn sie mich verhaftet haben, ganz normal, dass sie mich da auf so, hey, überleg doch mal und so, vielleicht auf diese Tour oder sich halt lustig gemacht haben, guck dich an, Trottel, du lernst es nie, wa? So, weißt du, das kommt immer vor, ganz normal als Programm auch. Zumindest in dem Alter.